Die Dorfschönheit. Jo, hallo, herzlich willkommen zu einer... Wieder der Stift, gell? Klack, klack, klack, klack. Die Stifte kommen auch immer wieder vor in unserem Podcast. Also wenn ihr irgendwann raushört, welcher Stift welchen Klang hat, dann könnt ihr bei Wetten, das antreten, sobald das wieder im Fernsehen kommt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Dorfschönheiten. Heute mit der Folge Nummer 9 3 Viertel. Was eine super geile Idee war. Und ich bin geil. Super geil. Okay, super geil. Wir haben uns vorher nochmal das Video, die Szene von Two and a Half Men angeguckt, wo Charlie Harper seinen Vorspann vorstellt für eine neue Serie, die er machen, die er arbeiten musste. Super geil. Okay, aber bevor wir jetzt schon wieder abkommen vom eigentlichen Thema, also 9 3 Viertel, sagt's natürlich eigentlich schon, es geht heute um ein Herzensthema von Robert natürlich auch, Harry Potter. Und erstmal begrüße ich dich herzlich hier mit Robert. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin auch da. Oh, Entschuldigung, es war jetzt nur der Stuhl, keine Angst. Und ja, ich freue mich auch, dich nach einem Monat wiederzusehen. Stimmt, lange her, ey. Ja, die eine Folge ist quasi halb im Homeoffice entstanden. Mhm. Und ja, gut. Ja, eigentlich saßen, du hast ja so ein schönes Vorweggespräch eigentlich noch davor geschnitten, sag ich mal. Also ein Monolog eigentlich vor die letzte Folge. Das war wirklich so, man kann es ja nochmal kurz erläutern. Wir saßen mal zusammen vor einem Monat oder so. Mhm. Wir sagen es ja auch in der Folge, was war, 19.11. oder was das war. Irgend so ein komischer Tag, so ein Sonntag. Und wir waren beide nicht in unserer Topform und entsprechend, wir wollten es eigentlich zusammen aufnehmen und gleich zusammen einspielen und entsprechend ist da alles schief gegangen, was schief gehen konnte und wir haben das nochmal verschoben und es wurde noch eine andere Folge dazwischen geschoben und mittlerweile ist die Folge aber draußen und jeder hat es einzeln für sich in seinem Stübchen aufgenommen und Robert war sogar noch fleißiger als ich, hat noch mehrere Spuren aufgenommen. Ja, aber wir haben es geschafft endlich. Zwischendurch waren wir mal wieder gesund und dann wieder krank und ja, man hört es bei den Aufnahmen auch ein bisschen. Ja. Aber wir haben alles gegeben, wie immer. Ich finde, dann könnte man auch das nächste Mal das vielleicht andersrum machen. Hm. Erst die Songs im Homeoffice aufnehmen und die sich dann gegenseitig quasi in dem Moment vorstellen und dann ist die Folge einfach fertig. Stimmt. So, das wäre eigentlich das Sinnvollste. Hm. Yeah. Beim nächsten Mal. Auf jeden Fall. Okay, so viel zur letzten. Ja, es ist halt schade, dass dann quasi nicht zwei heiße Flix-Folgen hintereinander kamen, aber der Abstand hat nicht mehr gestimmt. Das ist so mein kleiner Monk-Moment, denn das hat mich dann schon ein bisschen geärgert. Oh mein Gott, es ist nicht der gleiche Abstand. Naja, es waren immer zwei Folgen, andere Folgen dazwischen. Mhm. Folge 3, Folge 6, Folge 8. Was soll das? Ganze Projekt gestorben. Nee. Nein, das geht so nicht. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Wir nummerieren eigentlich einfach alle Folgen um. Warum nicht? Genau. Oder geben denen einfach nur lustige Symbole. Wir machen jetzt Folge einfach Würfel. Wir haben jetzt, wenn wir 12 Folgen haben, dann machen wir die einfach wieder von vorne. So. Da sind die nächsten Jahre sind quasi ausgesorgt. Ah nee, 12 Folgen, wir haben ja theoretisch, wenn wir alle 2 Wochen veröffentlichen, haben wir ja 24 Folgen im Jahr, theoretisch. Theoretisch. Theoretisch, ja. Natürlich wird das auch nicht, werden auch mal Sachen dazwischen kommen, irgendwann mal. Wir haben uns bis jetzt aber gut geschlagen. Mhm. Wir sind ja quasi kurz vor der 10. Folge. Und das dauert noch ein bisschen Vorbereitung bei mir, leider. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt nochmal so eine Zwischenfolge einschieben, sozusagen. Genau, das kann man vielleicht auch nochmal erklären. Es hat auch einfach gut gepasst jetzt mit dem Namen von der Folge, sag ich, mit der Nummerierung. Ja. Das war so eine spontane, fixe Idee in der Sprachnachricht so, die wir uns gegenseitig, oder in den Sprachnachrichten, die wir uns gegenseitig hin und her geschickt haben. Und am Ende fanden wir es eigentlich beide so geil, dass wir uns gedacht haben, ach, warum nicht, gell? Ja. Harry Potter 9 3 Viertel. Kann man schon mal machen. Das geht. Zumal man da auch unter Stunden drüber reden kann. Ja. Aber Peter, was gibt's Neues? Einiges. Wobei, so viel nicht, aber doch ein paar Sachen habe ich. Also, das heißeste Thema, ich glaube, ich muss damit anfangen, weil ich einfach Lust habe, drüber zu reden. Können wir das am Schluss machen? Willst du wirklich als letztes machen? Ja, Star Wars muss am Schluss kommen. Meinst du? Ja, finde ich schon. Boah, ich habe richtig Bock, weil drüber zu reden. Ja, ich habe auch Bock, drüber zu reden. Okay. Aber ich würde eher die Tagesbusiness-Themen ein bisschen vorwegnehmen wollen. Und dann zu Star Wars kommen, schnell. Wie so ein Businessmann. Ja, busy. Ja, Terminkalender hat was vorgesehen. Kennst du doch noch den Spruch? Okay, fange ich mit was anderem an. Ja, bitte. Mir ist etwas aufgefallen. Hat sich RTL wieder gemeldet? Nein, den habe ich auch noch gar nicht zurückgeschrieben. Ich glaube, die rechnen auch mit nichts. Mach doch einfach mal. Mann, Peter, du musst jetzt investigativ. Du bist unseren Zuhörern was schuldig. Ja, ich schreibe den mal zurück. Das klingt... Yo! Ja. Yo, Bitch! Ja, merkst du schon, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock auf die Kunden. Ja, sicher. Das sind für mich wie so Versicherungsvertreter. So. Die wollen nur deine Seele. Die plötzlich vor deinem E-Mail-Postfach stehen und anklopfen und guten Tag. Brauchen Sie eine neue Sendung, in der Sie mitspielen möchten? Eine neue? Als wenn du eine alte hättest. Ja, die alte Sendung ist mein Leben. Ach so. Aber die wird nicht ausgestrahlt. Nur manchmal auf YouTube. Okay. Also. Ich hätte jetzt fast gesagt, und auch auf YouTube, aber es ist nicht wirklich wahr. Also, was ich entdeckt habe, aber du hast es natürlich schon wieder entdeckt, mich hat es total schockiert, Dash-Buttons auf Amazon.de, ja. Das ist für mich irgendwie... Natürlich irgendwie guckst du dir den von Heineken an. Eine Perversion des Bestellens. Irgendwie praktisch, aber auch gefährlich, gell? Weil im Endeffekt, gerade wenn du Kinder im Haushalt hast, gell? Also zur Erklärung, wer es noch nicht gehört hat, Dash-Buttons sind eben solche kleinen Knöpfe, die man sich für 5 Euro bestellen kann. Die gibt's auch schon seit Jahren. Natürlich, Gratislieferungen, ja, aber Deutschland erst jetzt seit kurzer Zeit, so, also. Ja, gibt's noch nicht so lange in Deutschland. Ah, hier. Und die gibt's dann eben für verschiedene, Produkte. Das sind wie so kleine Klingelknöpfe, hat man so einen Knopf drauf. Und die verbinden sich dann mit dem WLAN im Endeffekt, mit deinem Netzwerk. Und da kannst du dann draufdrücken, kannst einstellen vorher, was für ein Produkt. Also meist ist es das Produkt, was draufsteht, dafür ist es gedacht. Ja. Das ist direkt gebrandet, der Knopf. Und dann kann man sich aussuchen, welche Größe man von dem Produkt bestellen möchte. Welche Anzahl oder was das man häufig quasi, braucht. Quasi Voreinstellung. Man kann das voreinstellen. Genau. So. Robert hat gerade einen hier rangeholt von Maya Mate. Das heißt, du trinkst häufiger Maya Mate. Ja, die kann man echt trinken. Voll okay. Ja, natürlich gibt es das für alle Produkte, so die man regelmäßig braucht, wie hier Kaffee, Pampers, Klopapier, Bier. Bier. Beer you? Wie war das? Fischärgerbier. Heineken. Ja, für mich war das wieder so richtig so ein Schritt mehr in die Bestellungsperversion der Gesellschaft. Ja, es wird kritisch heute. Bei Peter Stolz im Vorgespräch. Nee, für mich war das so richtig schockierend, ey. Ich habe so gedacht, ey, was gibt's als nächstes, ey? Da drückst du nur noch auf irgendwelche Knöpfe und dir flatternde Briefe rein oder ja, hast du plötzlich Leute vor der Haustür stehen, die dir irgendwas verkaufen wollen. Na, warte mal ab. Wird alles überwacht, gell? Bis spätestens da gibt ja schon elektronische Kühlschränke und so weiter, gibt auch schon Waschmaschinen, die irgendwelchen Kram nachbestellen und so weiter und so fort. Also es gibt's alles schon. Hm. Ich denke, das wird noch viel Dollar werden. Das ist die Zukunft. Und die werden viele Dollar machen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe den mir nur gekauft, weil 5 Euro finde ich ein bisschen teuer. Der hat 1,99 gekostet im Black Friday. Friday. Was ich absolut nicht verstehe, ist der Nerf. Kannst du halt immer Pfeile nachbestellen. Munition bestellen, ja. Sinnlos. Pedigree gibt's auch. Ach, hört auf, ey. Ich finde es auch, guck mal, ich muss jetzt für Mate nicht mehr die 100 Meter rüber in Rewe gehen, sondern ich drücke einfach mal schnell auf den Knopf und warte 2 Tage maximal und dann kriege ich es einfach geliefert. Bam! Naja, klar. Wenn du es richtig machst, kriegst du irgendwann alles. Na und vor allen Dingen geliefert. Man muss ja dazu sagen, dass das ja nur für Prime-Kunden funktioniert. Mhm. Das, okay, das wusste ich noch nicht so. Das ist quasi eine Grundvoraussetzung. Du musst Prime-Kunde sein, sonst kannst du die nicht verwenden. Ne? Also zahlst du halt auch kein Porto und nix. Mhm. Und super nice. Okay. Jetzt brauchst du nur noch einen anderen Knopf, der dann das Pfand wieder abholt und das Geld oder gibt. So, das ist so quasi nicht zu Ende gedacht. Ja, das, aber guck mal, man schafft damit auch, okay, der Einzelhandel wird nicht unterstützt damit, aber das machen die Penner, die vom Getränkemarkt davor stehen, sowieso schon genug. Mhm. Und aber ich unterstütze die Wirtschaft. Nee, man kann sich auch schön reden. Na klar, unterstütze ich den Teufel damit, ne? Das weiß ich. Ja, aber wenn man da einmal im Monat drauf drückt, so okay. Ja, ich sehe halt so irgendwie die Gefahr. Ich fand das auch so, gerade wenn du Kinder hast, aber wenn die dann irgendwann mal drauf drücken, kriegst du eine Jahresration, gell? Ja, aber du kriegst immer eine, sofort eine Nachricht aufs Handy oder sonstiges. Du kriegst sofort eine E-Mail und du kannst auch stornieren. Ist eigentlich nicht so das Problem. Solange du das mitbekommst, ey, solange du da mal up to date bist, ey, dann geht das. Es gibt sogar einen Play-Doh-Knopf. Na? Kannst du Knete ordern oder ja. was? Wenn es mal wieder knapp wird mit dem Geld, bisschen Knete ordern. Ja, so richtig, ich habe schon länger, ich finde das einfach ein lustiges Gadget und so, eben so ein Ding mal da zu haben. Ich finde natürlich blöd, dass das immer nur so teure Markenprodukte sind teilweise. Mhm. Ich hätte gerne auch einen, den man sich selber programmieren kann. Sowas wäre halt super dad. Super nice. Aber was bestellt man denn regelmäßig? Das ist auch Quatsch eigentlich. Mhm. Ne? Also es ist eigentlich auch Käse. So. Da gibt's auch tatsächlich eben so, vor allem in den USA wurde da schon viel gehackt, gibt's auch Videos dazu von den Dash-Buttons. Das sieht natürlich Amazon nicht gerne, also wir haben euch nicht darauf hingewiesen an dieser Stelle. Du hältst dir die Hintertür auf, falls Amazon uns irgendwann mal sponsern will, oder was? Genau, ja. Amazon, bitte melden. Genau. diedorfschönheiten@gmail.com. Auch bereit für Reportagen. Ja, investigative Reportagen in RTL auszuloten. Genau. Wenn ihr da noch Leute braucht. Untenrum sind wir dabei. Ja, also es gibt wirklich Hacks, wo Leute sich dann wirklich, wie du es gerade gesagt hast, ich würde mir das wünschen, das wirklich zu customizen, wo Leute die Dinger wirklich auseinandergenommen haben, umprogrammiert haben und dann eben die so umprogrammiert haben, um eben dann ein Taxi zu bestellen oder sowas oder um eine Pizza zu bestellen oder sowas. Gell? Einmal drauf gedrückt und schon über einen Lieferando oder irgendeinen Lieferservice online bestellt, zack, kommt die Pizza rein. Wenn du immer dieselbe bestellst, zack, drauf gedrückt. Kriegst du deine Pizza oder das was du am liebsten isst, gell? Ja, der Mensch ist schon, also gibt's auch so Bastler, ey, das finde ich so nice, wenn die da aus irgendeinem Scheiß irgend sowas Geiles draus basteln. Ja. Super gut. Aber selbst das wäre immer noch nicht das Totschlagargument für mich. So. Ich habe das Ding gekauft, wegen erstmal 1,99, okay, den Spaß gönnst du dir mal und mach's einfach lustig. So. Aber so richtig sinnvolle Sachen gibt's da irgendwie nicht. Ich meine, wenn du eine Katze hast, Katzen sind ja sehr verwöhnte Tiere, die ja manchmal auch nur bestimmte Sorten von Katzenfutter essen, dann kannst du es halt auch bestellen. So. Weißt du? Also ich hatte damals eine Luxuskatze, die hat echt nur das eine Zeug gegessen und natürlich muss das teuerste sein. Die sind super wählerisch, die Tiere. Ja. Die Katzen, Die Katzen. Ich bin kein Kaffeetrinker, es macht keinen Sinn, Kaffeezeug zu bestellen. Es muss was sein, was du ständig brauchst. Genau. So. Und das hat's eben noch nicht. Stell dir mal vor, du könntest Wasser nur über den Dash-Button bestellen. Okay, das würde funktionieren. Das gibt's merkwürdigerweise nicht, gell? Wasser gibt's nicht. Aber kannst du trotzdem, ich meine jetzt was, weiß ich nicht. Vielleicht Meth oder so. Sowas halt schwer zu bekommen ist, so wo du halt erst nochmal halb eine Weltreise machen musst, um das zu bekommen, weißt du? Das ist eigentlich die Idee für die Dealer, ey. Da musst du nirgendwo mal hingehen, da fällst du nirgendwo auf, gell? Ja. Keiner kann dich mehr aufspüren, die Dealer müssen nicht mehr sich gefährlich in die Straßen begeben, gell? Ja. drückst einfach drauf und der Dealer kommt zu dir nach Hause. Dein persönlicher Hausdealer, ey. Ich habe mir mal was überlegt. Das gefährliche Tschechien ist ja so ein Land, was sehr bekannt ist für Meth-Produktion und viele besorgen sich da ihr Zeug da drüben. Wir sind ja relativ nah an der Grenze, also 2 Stunden, bis du da, es geht. Das, der heikle Punkt ist ja, über die Grenze zu fahren mit dem Kram. Mhm. Aber warum fährt da nicht immer ein Taubenzüchter, der an der Grenze wohnt, über die Grenze, bindet dann so jeder Taube 1-2 Gramm an den Fuß, lässt die wieder nach Hause fliegen und hat quasi diesen heiklen Punkt der Grenzüberschreitung über quasi. Warum ist da noch keiner auf die Idee gekommen? Wer weiß, vielleicht machen vielleicht die das gibt's auch schon. Vielleicht gibt's das sogar schon. Vielleicht gibt's auch schon. Aber eigentlich ist diese Idee ganz schön geil. Ja. Dann lass es uns tun, nein. Ich bin im Meth-Tauben-Geschäft. Wie war das bei Walter White? Ich bin nicht im Drogengeschäft. Ich bin im Imperiengeschäft. Das wäre natürlich eine Idee. Also Leute, wenn ihr schon immer mal Meth schmuggeln wolltet, Meth gut schmuggeln wolltet, hier ist eure Idee dafür. Bitteschön. Ihr dürft sie haben. Wäre das nicht auch was für die Höhle der Löwen, ey? Gehst du hin und sagst ja. Super gut. www.meftaube.de Meftaube. Meftaube. The free Meth. Air Meth. Chris. Ah, komm, da kommt noch ein guter Wortwitz irgendwann raus. Wir machen euer Business groß. Die Dorfschönheiten. Meftaube. Finde ich cool. Hast du eigentlich diese NDA-Folge jetzt von Boden gesehen, die letzte? Nee, die vorletzte, die war der Knüller. Jetzt müssen wir kurz Werbung machen für die Rocket Beans. Was, NDA? NDA, ne? NDA. Neue deutsche Abendunterhaltung. Genau. Nee, hab ich nicht. Da hatten sie den Endkunden von Die Höhle der Löwen da. Okay. Und haben die ganze Zeit irgendeine Scheiße verbindet. Ja, natürlich. Und haben die wirklich so die Höhle der Bohnen gemacht, gell? Und dann kommen natürlich die 4 Vorzeigebohnen, gell? Natürlich ja Simon, gell? Nils, Eddie und Budi. Lass mich raten, Simon hat sein Superbrot vorgestellt. Nee, das nicht. Schade. Aber natürlich was mit Bitcoins. Wie war das? Wie war das bei dem beim ersten? Ich glaube beim ersten Pen and Paper Beards. Hm? Wo die dann dieses Brot gefüllt mit Suppe gekriegt haben. Oh, ich weiß was das ist. Sie nannten es Superbrot. Super geil. Das Geile ist, ich schicke dir mal einen Link dazu, wo der. Ja, bitte. Obwohl das losgeht. Das Beste ist natürlich, also bei Nils habe ich Tränen gelacht. Ich habe bei allen Tränen gelacht, weil ich das so lustig vorstellen. So richtig wie Business-Leute, gell, kommt da an hier mit Flipchart, gell. Mhm. Und dann stellen sie hin, gell, und hier meine Idee, gell, und sowas und pitchen das übelst. Natürlich haben sich noch 3 Bohnen daneben gesetzt, ja. Hier unter anderem Andreas Links, der natürlich auch so ein paar dumme Wortwitze macht, gell. Ja. Und es ist super geil, so, was die da für Scheiße machen. Ja, und natürlich, schick mir das bitte, ja. Nils hat die beste App vorgestellt, so, wo ich immer schon dachte, die musst du einmal irgendwo vorstellen. Bumsen jetzt. Ja, schön, Bumsen und jetzt. Die steht ja davor. Und es ist auch so göttlich gemacht, wie er das auf alles anzeichnet. Das muss ich mir reinziehen, auf jeden Fall. Hat da extra noch Grafiken gebastelt. Ach, da lachst du drin, ey. Geil. Ah, oh, nee. Ah, da will ich nicht zu viel verraten. Das danke, ist danke. So, ey, so super lustig, Empfehlung. Das siehst, ey. Okay. Ja, also die freundlichen Meth-Tauben von nebenan. Aber wie gesagt, diese Dash-Buttons, um mal zurückzukommen zum Thema. Jetzt sind wir doch ein bisschen abgeschweift. Prinzipiell. Ich muss mal kurz was zum Notieren holen. Ist eine interessante Idee, gell? Ja. So auch spontan, auch für Leute, so, die so regelmäßig Produkte haben, um sie sich zu bestellen. Aber wie gesagt, ich sehe da große Gefahr drin, auch dass es eben missbraucht werden könnte durch Hacker oder so, die dann irgendwelche Scheiße da für dich ordern, quasi. Meinst du? Über den Button. Ich weiß immer nicht, ob das so eine Sicherheitslücke hat, die Dinger, weißt du? Das stellen wir mal so vor, wenn das nur so Billigteile sind. Eine WLAN, gell? Also es läuft ja übers WLAN. WLAN ist ja generell ich weiß nicht. Es läuft ja übers WLAN, wie gesagt. Mhm. Aber ja, wenn dein Sicherheitsschlüssel schon scheiße ist, der ja, gut, dein Router schützt, ne? Also dann. Dann ist der Dash-Button auch keine Sicherheitslücke mehr. Nee. Dann ist das noch sicherste in deinem ganzen System. Aber das wäre echt eine Idee, gell? So wirklich einen Dealer ordern, gell? Den Button hier. Machst du hier so ein Bestellservice für Pizzaservice und bestellst meine Bob Marley extra knusprig. Ja. Ich habe aber keine Pizza mit Wurst bestellt. Kleiner Drawn Together Gag. Und natürlich Tenacious D. Tenacious D? Mhm. Haben die es auch gemacht? Ja, Bob Marley extra. Ach so, ja. Ja, stimmt. Stimmt. Da haben wir es wieder. Da kann man es sogar aufkleben. Mhm. Wenn man möchte. Mhm. Da steht die richtig fest an der Stelle. Na gut, da kannst du natürlich dann außerhalb von. Ja, kannst du halt in 5 Metern Höhe einbringen. Aber es ist sinnlos, dann kannst du auf den Laden gehen. Mhm. Ja, aber so oben auf dem Schrank, wo das Kind nicht reinkommt oder so. Oder so als Alarmknopf, also. Alarm! Hier unter dem Tisch hier so, unter der Kante so. Wenn dir mal jemand um den Sack geht, rufst du einfach die Bullen schnell so heimlich, wie so ein stiller Alarm. Alarm! Alarm! Dann tragen so ein paar Feuerwehrmänner ein Bett rein. Mehr Taube. Okay, das wird jetzt gerade als feste Idee für die Hülle der Dorfschönheiten notiert. Das ist absolut geil, solche Ideen zu pitchen. Also irgendwie ist es. Hat das so viel Comedy-Potenzial, ja, also die Höhle der Löwen, gell? So. Ja. Das zu parodieren, ey. Ich hätte die Meth-Taube gepitcht. Ja. Okay, gut, was hast denn du, Robert? Wir können es ja wieder abwechseln. Ja, ich wollte erzählen, ich habe eigentlich heute gar nicht so viel. Ich hatte 1-2 Netflix-Empfehlungen. Mhm. Und ich wollte erzählen, dass ich jetzt endlich mit Death Note angefangen habe. Oh. Au. Au. Sheesh. Hier dieser Haufen Afroamerikaner. Entschuldigung. Okay. Und ich habe erst die ersten 2 Folgen geguckt. Aber die erste Folge hat mich schon derbe gehuckt. Mhm. Super nice. Die ist halt auch fett. Mich erinnert dieser Toten Klaus. Hm. Erinnert mich so derbe an Digimon, ey. Das stimmt. Ja. Das ist übelst krass. Da gab es doch dieses Digimon in der ersten Staffel, was so aus Flammen war. Irgendwie der hat 4., 5. Folge, stimmt. Digimon Adventure, also erste Staffel. Wer heißt denn der nochmal? Jürgen. Stand's doch gerade. Ryuk. Ryuk. Genau. Ryuk. Ich weiß nicht, man fängt ja dann noch sofort an, mit dem Gedanken zu spielen, was machst du denn damit? Was würdest du denn selber damit machen? Das ist so, da kommen wir ja dann dazu später mehr. Genau, an den erinnert er mich. Mehr Ramon. Mhm. Genau, bloß halt andere Farbgebung, aber trotzdem. Aber das ist noch ein blauer Meramon, oder? Gibt sogar ein blau. Ach, gab es nicht so eine schwarze, so eine dunkle Form? Keine Ahnung. Ich auch ganz schön rassistisch, gell. Das ist von irgendjemandem manchmal, wie von Link, so eine schwarze Version von Link, die ist auch böse. Warum sind die Schwarzen immer böse? Das stimmt, ja, das ist. Ja, irgendwie so. Ist es halt so festgelegt, das Schwarze, das Dunkle, das Schwarze, das Tödliche, das Böse repräsentiert. Aber da reden wir auch gleich nochmal drüber, über die dunkle Seite. Auf jeden Fall. Death Note, also findest du bisher gut, ja? Wie gesagt, 2 Folgen habe ich gesehen. Also es wird auf jeden Fall noch komplexer, kann ich dir sagen. Ja, nice, Mann. Also da kommen, die stellen sich dann so richtig schöne Fallen. Es beginnt ja sehr früh in der Serie einfach, wo du denkst. Ja, ich bin jetzt Folge 2, da hat sich jetzt dieser L, hat ihm jetzt eine Falle gestellt, dass er sich jetzt verraten hat, dass er jetzt in der Kanto-Region ist und nur in Japan. Und das war das mit der Ausstrahlung, gell? Genau, das war sehr clever, also es war das wirklich gut. Sehr geil. Der ist so ein fucking, so ein bisschen der Sherlock Holmes-Typ, so ein bisschen sehr, sehr hochintelligent wahrscheinlich. Ich bin mal gespannt, sieht man den überhaupt mal? L? Ja. Mhm. Ach so, schön. Wird dann. Weil gesichtslos fände ich scheiße. Mhm. Auf Dauer fände ich es scheiße. Aber kann ich dir jetzt schon sagen, da wirst du dir denken, warum so ein Typ? Also man gewöhnt sich dran, aber es ist. Na, es ist doch bestimmt der in den Vorschaubildern immer gezeigt wird, dieser schwarzhaarige Bubi. Ja, ja. Na. Eben hier hast du ihn auch schon gesehen. Ja. Ja, ja. Er sieht halt doch aus wie Seto Kaiba. Also, so vom Blick her. Ich finde auch mal, er sieht eher aus wie Seto Kaiba fast. Na, er hat aber auch die Stimme von Joey Wheeler. Das stimmt, ja. Der schwarze Drache, der schwarze Rotaugendrache. Geil. Also ein Death Note ist echt komisch, gell? Was würde man damit machen? Wenn vor allem ich das diese Regeln, die da vorne drin stehen. Ja, ich habe die auch auf Englisch reingeschrieben, weil dieser Ryuk ist halt auch irgendwie nice. Ich finde ihn irgendwie, der ist so beobachtend und kommentiert das dann noch immer so teils ironisch. Finde ich ganz lustig eigentlich. Ja. Finde ich ganz gut bis jetzt. Wie gesagt, 2 Folgen ist ja wirklich nichts. Es hat ja irgendwie paar 50 Folgen, glaube ich, ne? So. Und die ziehe ich mir jetzt schön rein und dann sprechen wir drüber. Vor allem die Serie wirft auch immer schöne moralische Themen, spricht die an einfach. Ja, und ja. So wirft die so in die Runde und da denkst du immer so, ja, ist das wirklich so das Richtige, was man damit machen sollte? Gell? Ja. Ja, sollte man wirklich so eine Macht haben? Gell? Sollte die überhaupt jemand bekommen? Wie verwendet man die dann, gell? Oder ist gerade mal aufgefallen, dass du für einen geilen Beard hast, ey. Wieso? Wisst ihr nicht, der ist so schön geschwungen. Warte mal, ich mach mal die Tür auf. Echt, findest du? Ist mir noch nicht aufgefallen. Hallo. Da sieht man, wie oft ich mich selbst beobachte. Hallo, hallo. Herein spaziert. Kannst du mal notieren, aber kann ich nicht sehen. Hilfst du noch gar nicht auf? Doch. Wir sind mitten dabei. Wir haben gerade über dich gelästert. Ach, genau. Kannst du dir in der neuen Folge 9¾ anhören? Ach, egal. Ist mir egal. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, das ist auch dieses in der zweiten Folge dieses wenn dann am Ende, wenn sie dann beide quasi denselben Satz sich immer ergänzen und dann sagen, denn ich bin, und sagen beide gleichzeitig, gerecht. So, auch diese verschiedenen Standpunkte, die sie da beide haben. Ah, das wird noch richtig geil, kann ich dir sagen. Schön. Also, ich bin mal gespannt, was du dann noch sagst, so nach mehreren Folgen, wie sich das so entwickelt. Also, ich fand es ultra spannend, die Serie auch. Weil eben auch immer mehr dazukommt. Also, Regeln werden immer mehr erläutert. Die werden auch immer mal so zwischendurch reingeworfen. Also, es gibt eigentlich ultra viele Regeln für das Ding. Man denkt am Anfang, das ist total easy, aber das wird dann immer komplexer. Okay. Manche Sachen erläutern sie gar nicht so in der Serie, das fand ich ein bisschen schade. Das war für mich auch so eine Kritik an den Netflix-Filmen, weil da auch, weil es sehr simpel gehalten wird. Gut. Hast du noch was Schönes? Ja. Bevor wir was Kurzes, weil ich es einfach lustig fand, aber wahrscheinlich kennst du es schon, es ist auch nur ein Fake-Bild, aber ich fand das so witzig einfach. Ich habe so gelacht. Kennst du das? Ja, klar. Anti-Masturbation Cross. Das Anti-Masturbation Cross, klar, kenne ich. Ey, wie der Junge auch da liegt, gell, und so gefesselt. Der Blick. Also man sieht quasi wie so eine, die Unterlage wird wahrscheinlich steif sein, wie so eine Pritsche, wo ein Kind drauf festgeschnallt ist, so die Arme ganz möglichst weit weg vom Schrittbereich. Sehr lustig, aber wirklich alles festgeschnallt. 5 Jahre plus. Vor allem auch noch den Kopf, gell? Was willst du da mit dem Kopf noch machen? Ja. Aber vor allen Dingen. Ja, 5 Jahre. Safely train your children to keep their hands off their dangerous sin zones. Vor allen Dingen. Papoose, Cross and Arm Immobilizer work together to safely secure a self-raping child. Alter, das ist nicht normal. Also ich hoffe, dass es fake ist. Also ich glaube, es ist fake. Ich glaube auch. Also es ist. Ich habe mal ein bisschen versucht zu recherchieren, da haben die meisten gesagt, das ist fake. Also so schaut es die Menschheit noch nicht. Ich fand es lustig, es hat irgendjemand in irgendeiner Gruppe, irgendwo habe ich es gesehen, bei Facebook, irgendjemand hat es verlinkt. Ja. Und hat gleich jemand drunter kommentiert, so richtig im moralischen Finger gehoben, hat gesagt, ich kann da nicht drüber lachen, da ist ein Kind gefesselt und sowas, gell. Und sowas. Und da dachte ich so, ja, okay. Aber das ist doch offensichtlich, also das kann doch nicht ernst gemeint sein, sowas gibt's doch nicht zu kaufen. Donuts! Wobei man es manchmal nicht weiß. Dankeschön. Oh, was ist denn hier los, ey? Hier ist immer was los. Ich hab mich umgezogen, Entschuldigung. Das ist meine Bettseite. Bin ich in dein Kran. Wie war's denn eigentlich? Meine Frau war nämlich beim Aschenbrötel. bei drei Haselnüsse, in drei Haselnüsse für Aschenbrödel im Konzert. Theater. War schön. Was haben sie denn da gemacht? Klingt gut. Geil. Was? Da kam der Film und unten saß das Orchester. Na, und hat die Filmmusik dazu gespielt. Also das ist ja auch so ein Hassthema für mich, muss ich jetzt mal sagen. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Das ist so ein totgehypter Scheißdreck. Ja, ich sehe es. Und und ja, wo war man jetzt? Ach ja, beim Anti-Masturbation Cross. Genau. Wie gesagt, da wurde mal schön der moralische Finger gehoben. Das fand ich so lustig. Ja. Das war für mich fast noch lustiger. Ich kann da nicht drüber lachen. Ah, nee. Geil. Manchmal ist eben auch... Ich hab's sogar aufs Auto drauf geschnallt. Cargo Kids. Ah, das war für mich so der Fund der Woche, ey. Wieder ja, so, das ist gerade jetzt dieses zweite Bild bestätigt mich nochmal darin, dass das fake ist. Was ist denn hier? Das gibt's doch noch fürs Klo hier. Ach so. Geil, super nice. Oh nee. Ich habe also noch eine Empfehlung auszusprechen, eine Netflix-Empfehlung. Ja, was ist dir? Du dummes Schwein. Also wir sehen gerade ein Bild von, war es gerade Peter Dinklage? Ja. Auf dem von Leonardo DiCaprio, wie er quasi in der Szene von Titanic die Olle hält. Die Olle hält, Kate. Oh, Käthe. Winslow. Und er hat aber nicht Kate vorne dran, sondern das Kind mit dem Anti-Masturbation Cross, was da festgeschnallt ist. Super gut, ey. Ich liebe so ja so Meme-Sachen. So, ich stehe ja total auf sowas. Ah, herrlich, ey. Okay, gut. Meine okay, du hast Empfehlung, noch eine Empfehlung. Meine Netflix-Empfehlung. Es hat eine neue Staffel gestartet jetzt, letzte Woche, vorletzte Woche, und die lautet The Crown. Ach, Sandra, lass es doch mal. die lautet The Crown. Und zwar geht es darum, wie die junge Elizabeth die zweite, die wird Königin und die quasi ihre jungen Jahre als Königin. Und ich bin ja so ein anglophiler Typ, mhm, der auch ein großer Downton Abbey-Fan ist. Also ich stehe auf Downton Abbey. Und ja, ist sehr, sehr nice gemacht. Ist sehr, ist manchmal nicht ganz akkurat, aber sehr interessant. Winston Churchill spielt in der ersten Staffel eine große Rolle und da ist eine sehr, sehr starke Folge drin, die sehr, sehr beeindruckend ist. Und ich mag ja so historische Persönlichkeit. Ich bin ja so ein Geschichtsfan und sehr interessant. Tolle Schausachen dabei, also wirklich schöne, alles so historisch und die Klamotten und alles ganz cool gemacht, mhm, eigentlich. Auch gut gespielt. Und Doctor Who spielt den Prinz Philipp. Mhm. Und der Typ von Hintermund gleich links spielt Winston Churchill. Oder von Planet of the Apes. Prevolution. Ja. Nee, ist schon nice. Das Cast war auch relativ Also es sind ein, zwei bekanntere Gesichter dabei, aber sonst kenne ich sonst keinen weiter. Und das finde ich eigentlich manchmal sogar cooler, als wenn du da übelst bekannte Leute drin hast. So. Hm. Jo. Ja, das ist ja so ein Ding von Serien da. Meine Empfehlung. Auch gerne mal so unbekanntere Schauspieler einzusetzen. Finde ich auch gut so. Ist auch die teuerste Netflix-Serie. Ich habe Dark gesehen. Hast du Dark gesehen? Nein, ich habe es auf dem Schirm, aber... Guck's dir an. Ist also gut, ja. Sowas hätte ich von Deutschland nicht erwartet. Auch meine Frau war begeistert von Dark, oder? Und ja. Okay. Ganz gut, ey. Cool. Kannst du dir angucken. Ist nice. Da spielt der Hitler mit. Spielt Hitler mit. Von Er ist wieder da. Spielt Hitler der, mit. Der Hitler spielt. Der spielt da auch mit. Super gut. Okay. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Nächsten Punkt. Und zwar Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht, Robert. Echt jetzt? Du kriegst von mir ein Weihnachtsgeschenk. Warum? Weil du hier das Projekt überhaupt am Leben hältst und viel Arbeit reinsteckst. Und deswegen habe ich mir gedacht, da muss man ein Weihnachtsgeschenk her. Geil. Und es passt einfach zu den Themen, die wir auch schon besprochen haben bisher. Ich habe es gesehen und habe gedacht, das musst du ihm schenken. Ne? Geil. Ich halte hier in der Hand ein Playmobil-Marshmallow-Mann. Ey, danke, Peter. Vielen Dank. Der Blick. Super nice. Was sagt die da aus der 2 und 3? Ich hab's nicht verstanden. Egal. Geil. Peter, ey. Das hätte aber nicht sein müssen. Das habe ich ein schlechtes Gewissen. Ach Gott. Weil ich nichts für dich habe. Super nice. Super nice. Geil. Der Marshmallow, man. Und Ray Stance. Hm? Der sieht auch wirklich geil aus, ey. Der sieht richtig nice aus, ey. Sogar richtig eingepackt. Peter, hast du selber eingepackt oder hast du einpacken lassen? Ich habe nicht gesehen, wie das eingepackt war. Oder in Ordnung, ich weiß nicht, was du hast. Ich habe immer das Gefühl, ich kann keine Geschenke einpacken. Ich sitze immer da und überlege immer, wie hast du das letztes Jahr gemacht? Geil. Der ist richtig nice, ey. Erst Seemann, erst in New York, gib mir was zu bumsen. Also geil. Ihr habt jetzt das erste... Vielen Dank, Peter, nochmal. Ihr habt das erste Audio-Unboxing. Ja, lass dich drücken, ey. Danke dir. Ja, kein Problem. Super nice. Bitte schön, ey. Super nice, ey. Nachdem ich auch gehört hatte, wie lange du an der letzten Folge gesessen hast, habe ich gedacht, ey, der Junge braucht ein Weihnachtsgeschenk. Geil. Ja, geil. Ray. Mit Ektoglases. Vor allem, der ist auch so ein bisschen angeschleimt, gell? Ja, er hat so mit... Den Marshmallow-Schleim. Er schleimte mich voll. Ah, hier. So rum. Alles okay? Was ist kaputt? Nein, den kann man doch wieder zusammenbauen. Der ist doch... Nee? Naja. Das muss ich mir dann mal angucken. Mann, wie geht denn das? Nicht anfassen. Nicht anfassen. Geil, Mann. Jetzt kommt noch hier der Gerät drauf. Save the day. Save the day. Mist, ich habe was vergessen einzufädeln. Peter, du kannst doch schon mal über das nächste Thema reden. Jetzt bist du voll dabei, ey. Ich habe gerade zu tun. Okay. Ja, ich freue mich, ey, dass dich das so begeistert. Na klar. Okay. Nummer. Ich habe noch ein kleines Thema, bevor wir dann zum großen Vorbesprechungsthema noch kommen. Genau. Ich habe einen Trailer gesehen und ich konnte es nicht fassen. Ich weiß jetzt überlegt gerade, wie er hieß. Ja, genau. Es wird ein Anime kommen. Batman Ninja. Ach du Scheiße, nee. Echt so 2018 wohl kommen. Und da haben sie wirklich so einige Figuren aus der Batman-Serie wirklich. Oh, interessant finde ich es. Also irgendwie interpretiert so auf Samurais und Ninjas so ein bisschen. Ja. Es ist eigentlich nicht schlecht gemacht, wenn man den sich so ein bisschen anguckt, denkt man so, eigentlich sind die Ideen geil. Wird das eine Serie oder ein Film? Also ich glaube, es wird ein Film direkt. Alter. An sich sieht es auch nicht schlecht aus. Geil, ja, Harley Quinn, Catwoman. Harley Quinn. Harry. Harry Töpfer. Manny Quinn. Manny Kong. Manny Kong. Ja, genau. Manny Kong. Ja, und? Ja. Gar nicht. Also so scheiße sieht es nicht aus. Jetzt eben hat man auch gerade so seine... Er hat das so einen krassen, wie bei... Wie hieß denn das? Samurai? Nee, was? Na, wie bei, wer ist denn die Serie? Mit den Ninjas, Mann. Die Serie mit den Ninjas. Naruto. So. Wie bei Naruto, diese Shuriken. Nee, nicht Shuriken, sondern diese komischen Dolche, die immer werfen. Hm? Batman Ninja. Sieht gar nicht so scheiße aus, muss ich sagen. An sich haben sie es echt geil gemacht, vor allem jetzt hier diese Samurai-Uniform. Okay, das ist natürlich ein bisschen over the top, ne? Aber ja, es ist so dieser typische Anime-Stil, auch ja, so, wenn man Joker aussieht. Mal so ein bisschen mal was Neues. Ein bisschen flexibel sein. Zumal ich finde, so Batman passt irgendwie auch. Ist ganz komisch. Weil eben gerade. Zielt auf ihre Bürste. Okay, Robert spielt gerade. Geil, Mann. Ey, wisst ihr, wie geil der aussehen wird neben meinem Act 1? Geil, da muss ich gleich mal hin. Weil gerade von Batman gibt es ja auch so verschiedene Comics, wirklich so Was-wäre-wenn-Comics und Zeitreise-Comics. Wirklich so, gibt es ja auch eine Reihe, wo er dann wirklich wie so eine Ritterrüstung hat und sowas, wo er dann ja in der Zeit von Sir Lancelot und alles gegen Arthur reist und dann rennt er da wirklich mit so einer Ritterrüstung rum. Sir Schwanzelot. Camelot. Daher, jetzt kommt schon der nächste Trailer hinterher, aber ich find's nicht schlecht. Am Anfang dachte ich, was soll denn das für eine Scheiße werden? Ja, warum? Ich finde also, am Batman hier, ist ja Deadshot. Am Batman ist ja sowieso das Geile eigentlich, sind ja, also an DC irgendwie, im Batman sind ja die Feinde, also die Bösen sind eigentlich die Geilen, finde ich. Ja, finde ich auch. Batman ist cool, klar. Aber so der Joker und solche Sachen, die sind schon halt nice. Gerade wer so die Arkham-Spiele auch gespielt hat, das tauchen so die typischen Gegner tauchen eigentlich auch hier auf in dem Trailer auch schon. Man sieht Two-Face. Poison Ivy und so ein Kram. Genau. Two-Face. Poison Alvin und. Alvin. Man hat auch den Gorilla gesehen, Grodd. Der kommt auch vor. Und super sonst nice. Also die Arkham-Spiele, das ist mal ein Thema für sich, finde ich. Sonst so Nightwing und so sieht man natürlich auch Robin. Robin. Robin und Nightwing. Ich hätte ja gerne wieder das George Clooney mal wieder Batman-Spiel. Mit Nippeln, bitte. Ja. Der erste Batman mit Nippeln. Das war so richtig das Batman-Nippelgate, ey. Kritz, Kratz, Kralle. Oh. Wobei ich fand die damals als Kind fand ich den Film gar nicht so schlecht irgendwie. Okay. Aber dass Batman Nippel haben muss, das ist mir damals gar nicht so bewusst gewesen. Das war so bescheuert eigentlich. Das ist wirklich ein bisschen dumm, ja. Mir so als Kind gar nicht aufgefallen. Ja, aber an sich, ich bin gespannt. Ich werde mir, glaube ich, auch angucken. Batman Ninja. An sich echt keine schlechte Idee. Weil es eben auch gut gemacht ist mit den Kostümen. Na gut. Star Wars. Also, ich war bei Star Wars. Und zwar beim Double Feature. Am Mittwoch zum Donnerstag früh. 21 Uhr begann es. Ohne Werbung. Ohne Pause. Mhm. Episode 7. Episode 7 gefällt mir nach wie vor. Mhm. Dann war es Mitternacht. 0:01 sollte Start sein. 10 Minuten später haben sie angefangen. Dann kam eine Dreiviertelstunde Werbung. Und dann kam der Film. Und der Film? Ich habe ja jetzt schon ein paar Tage Zeit gehabt zum Denken. Mhm. Also ich bin dir da in der Hinsicht ein bisschen voraus. Du hast ihn ja gestern gesehen, wie ich so sehe, wie genau, ich weiß. Ich habe ihn gestern gesehen, ja. Und ja. Ich war verdammt müde, muss ich dazu sagen. Kann ich mir vorstellen. So, war auch ganz interessant, die ganzen verkleideten Leute, die dort waren und so. Und war eine coole Sache. Ja. Ich muss sagen, bei mir auch, als wir die Karten geholt haben gestern, war auch in der Vorstellung davor war einer, oder ist gerade reingegangen, den haben wir so gesehen, den fand ich ganz geil verkleidet. Der war einfach in einem Anzug, in einem schwarzen Anzug, ja, mit wirklich Jackett zu, ganz eng, so richtig elegant. Und dann oben einfach ein Sturmtruppenhelm drauf. Das sah so witzig aus. Ja, ja. Das war so richtig hier so ein eleganter Sturmtruppler, ey. Das sah richtig geil aus. Ich wollte mich auch mit dem noch fotografieren lassen, aber der war schon hinter dem Ticketschalter sozusagen, also war schon auf dem Weg ins Kino. Mhm. Wurde schon kontrolliert. Hat mich ein bisschen geärgert. Ich wollte am liebsten ein Foto mit dem, weil das so lustig aussah. So elegant zur gleichen Zeit. Ja. Ja, Star Wars Episode 8. Ich muss auch sagen, ich habe noch so das Gefühl, ich muss mir da auch noch so ein bisschen den Kopf drüber zerbrechen. So richtig schlüssig bin ich mir auch noch nicht, was ich von halte. Ich habe mir vorhin erstmal vorbereitend Kino Plus angeguckt. Ich habe mir auch Star Wars gehört, ja. Und ich muss sagen, ich gebe Ihnen auch in vielen Punkten recht, wirklich. Viele Punkte sehe ich genauso, manche aber auch wieder anders. Bei manchen denke ich mir, da gibt es Erklärungen für oder die kann man sich auch anders durchdenken. Was natürlich ein berechtigter Punkt ist, das Pacing, die Geschwindigkeit vom Film, die Erzählgeschwindigkeit ist echt merkwürdig. Mhm. Weil die wirklich, es geht richtig geil los, so es dockt eigentlich fast direkt an Episode 7 an, eigentlich so mit der letzten Szene, gell? Und es ist eigentlich wirklich geil gemacht, so der Auftakt. Mich hat ein bisschen der Anfangstext, als der fertig war, habe ich gedacht, oh nee. So die letzten Worte haben mich ans Imperium schlägt zurück erinnert. Da habe ich gedacht, die fangen jetzt nicht genauso an. Nee, ganz ehrlich, bitte den habe ich gar nicht gelesen. Hast du nicht gelesen? Nö, ich habe den nicht gelesen. Erstmal war ich müde. Ja, gut. Zweitens mal zweimal 3D-Filme hintereinander. Ist einfach auch anstrengend fürs Auge. Das stimmt. Eine Sekunde vorher, gefühlt, kam der 3D-Trailer von Black Panther? Von Black Panther. Und der war ja mal, da haben sie richtig krasse 3D-Effekte reingeballert. Also das, was wir ja im Kino sehen, das 3D, ist ja nicht so, wie es früher in diesen Kurzvorstellungen, was wo Anfang 3D-Kino war. Ne? Da waren die Effekte ja viel krasser und zwar viel anstrengender fürs Auge. Und kurz davor kam dieser komplett über 3D, wow, ich habe dann nur gesagt, Alter, das fickt mich gerade krass hier. Irgendwie. Ich war hier mit Kumpel Matze und noch eben, mit dem wir seit es ist jetzt das dritte Jahr in Folge, wo wir immer so um die Zeit ins Kino gehen, zu Star Wars. Wir waren in Episode 7 und in Rogue One und jetzt in derselben Konstellation. Und wie gesagt, es hat mich so gefickt, dass ich hatte dann gar keinen Bock, das zu lesen, ehrlich gesagt. Meine Augen mussten sich erstmal wieder dran gewöhnen. Das okay. Ist überhaupt was. Ja, das ist übelst krass. Also das, ich weiß nicht. Man muss sich halt leider in 3D angucken. Ich habe einen 2D gesehen. Du hast einen in 2D gesehen? Ich habe gestern in Weimar einen 2D gesehen. Geil. Der Preis nimmt sich nicht viel, muss man echt sagen. Ja, mittlerweile, nee. Das ist total da krass. Nicht ums Geld, ich brauche das einfach nicht. Aber ich fand es auch okay. Also ich fand es mal gut, einfach mal keine 3D-Brille zu brauchen. Ja. Ich fand es schön, auch angenehm, einfach für die Augen. Und ich muss so sagen, ich habe Episode 7 nicht nochmal vorneweg auch zu Hause geguckt, jetzt nicht nochmal auf Netflix. Ja. Hat mich ein bisschen geärgert, weil ich vorneweg nochmal gucken, um den Vergleich auch zu haben. Ja. Daher fällt es mir jetzt ein bisschen schwer, die zwei Filme zu vergleichen, aber man muss es eigentlich auch nicht, finde ich. Muss man auch. Weil es unterschiedliche Regisseure einfach auch sind und die Filme auch jeder für sich eigentlich von der Erzählung eigentlich interessant sind, finde ich. Sie sind sehr unterschiedlich und haben auch beide ihre Momente, finde ich. So, Episode 7, so wie ich dem noch im Kopf habe, ich habe gestern dann nur noch mal, nachdem ich dann Episode 8 gesehen habe, nur mal so punktweise durchgeguckt, weil ein paar Szenen mich noch mal interessiert haben, wie die Visionen von Rey beispielsweise in 7, dachte ich so, die musst du dir noch mal kurz durchgucken, ob da noch mal irgendwelche Hinweise sind auf die Eltern und sowas, ja. Weil das sind natürlich so Fragen, die werden auch wieder aufgeworfen in 8, aber man kann es ja sagen, sie werden noch nicht endgültig beantwortet, in meinen Augen. In meinen Augen ist es noch nicht durch. Das Thema ist auch nicht durch. Und es wird wahrscheinlich zu dem Offensichtlichen führen. Meinst du? Denke. Oder zumindest sind sie Geschwister. Wahrscheinlich eher. Ich denke mittlerweile eher, dass sie Geschwister sind, als dass sie die Tochter von Luke ist. Es führt irgendwie alles dahin. So, man hat so das Gefühl, diese ganze... Ach, jetzt geht's schon so leicht. Wir gehen ins Spoiler. Rein. Ja. Leute, der Film ist 3 Tage draußen, jetzt habt ihr ihn alle gesehen, fertig. Jetzt ist aber auch mal gut. Wenn die Folge rauskommt, nächste Woche, sind 2 Wochen vergangen fast. Ist ja jetzt aber auch mal ja, gut. Ja, stimmt. Ja, okay, Spoiler-Part. Also einfach diese Verbindung, die man sieht zwischen den beiden. Dadurch, also es war ja schon im Teil 7 so, dass man das Gefühl hatte, da ist irgendwas zwischen den beiden. Ja. So mit der Macht, dass die irgendwas verbindet, die beiden. Und man hat es jetzt in Episode 8 nochmal extremer, gell, dass die sich wirklich auch unterhalten, richtig so eine Connection miteinander haben, was ja auch erinnert an die alte Trilogie mit Leia und Luke eigentlich. Oder Luke und Darth Vader. Die hatten ja auch so eine Gedankenverbindung, haben miteinander geredet, obwohl sie nicht nebeneinander standen. Also eigentlich so Machttelefonie. Mhm. So, also konnten einfach mal, hallo, ich bin gerade da und einfach mal in die Luft quatschen und konnten miteinander telefonieren. Bin's. Mal gucken, wann wir so weit sind, dass sowas auch funktioniert. Sagst du dann nur, Alexa, verbinde mich mit. Sag es nicht zu laut, ich habe Alexa jetzt. Hast du Alexa? Ja. Ich muss neulich lachen, da war ich im Kaufland oder so. Und da hat dann eine Mutter ihre Tochter Alexa genannt, gerufen wirklich. Dann habe ich so gedacht, oh, wenn die das Ding zu Hause haben, dann gibt's Probleme. Ja, ich habe eine bei uns in der Kita. Da gibt's Probleme, ey, wenn du dann das Ding stehen hast. Okay, wir driften schon wieder ab. Alexa, räum dein Zimmer auf. Auf jeden Fall hat man ja, genau. Das ist leider nicht möglich, kommt dann wahrscheinlich. Nee, ich habe gesagt, Alexa, räum auf. Ja. Tut mir leid, ich habe gerade keine Hand frei. Ach so, ich habe ja keine. Sagt sie dann irgendwie so. Das ist schon wieder geil. Sie dann auch so humorvoll antwortet, ey. Aber man muss wirklich sagen, diese Machtverbindung, die sie da haben, hat man wirklich das Gefühl, die sind Geschwister. Also es läuft irgendwie drauf hinaus. Aber ich denke mir eben immer noch, das ist für mich so ein Plot, der offen ist. Warum? Also wenn die Geschwister sind, wie, warum zur Hölle ist einer von den beiden fremdgegangen? Also, sie muss ja dann die Tochter von Han Solo und von Leia sein. So, nee, warum? Wie und? Ja, also, wenn jetzt davon ausgehst, wenn die direkte Geschwister wären, müssten sie von den beiden sein. Aber dadurch, dass sie das beide so ein bisschen, weil irgendwie keiner von beiden drauf eingegangen ist, Han Solo ist ja mit ihr auch in Teil 7-4 unterwegs gewesen. Ja. Und ihm war der Name auch nicht bekannt und alles gut. Sie kann ja umbenannt worden sein und sowas, gell, aber ihm war diese ganze Geschichte auch nicht bekannt und sowas. Und das war alles so merkwürdig. Das wüssten die nichts davon. Das ist komisch, ja. Und zumal selbst, die auch nicht weggeben wurden. Genau, ja. So würde ich sie beide nicht einschätzen. Genau, und das ist die hätten ihre Tochter nicht weggegeben. Warum wird die dann verstoßen? Das sieht man ja auch in dieser Vision von Episode 7. Sie ruft ihr dann auch als kleines Kind, nein, geht nicht, lass mich zurück. Stimmt, richtig klischeehaft. Nein. Dann zieht sie ja irgend so ein Typ, oh, Kleine, du bleibst bei mir. So. Deswegen habe ich mir das gestern nochmal angeguckt, weil ich nochmal so die Hinweise von dieser Vision sehen wollte. Und da wird sie ja eigentlich nochmal offenbart. Sie sagen ja in Episode 8, es sind niemande gewesen, ihre Eltern, gell? Was aber auch wieder manipuliert sein könnte von Snoke. Gell? Also ja. Snoke hat ja das auch ein bisschen manipuliert, die ganzen Gedanken und alles, was die beiden da gefühlt haben. Und diese Verbindung auch so ermöglicht über diese weite Strecke, ja. Umso mehr, gell? Weil er sie ja in die Falle gelockt hat. Es ist eine Falle! Es ist eine Falle! Ja, also mir hat der Film definitiv gefallen. Ich fand ihn super nice, ja. Also ich bin einer, der sagt, mir hat das super gefallen. So. Ich würde sogar fast sagen, besser als Rogue 7, wollte ich schon sagen, Episode Rogue 7. Episode 7. Ich finde, die sind sehr, sehr nice. Es hat sich angefühlt, als wären 100 Enden in dem Film. Das stimmt. Jetzt könnte Schluss sein, habe ich mir gedacht. Ich war ja auch müde, wollte eigentlich dann auch ab einem bestimmten Punkt nach Hause ins Bett. Jetzt könnte Schluss sein. Geht immer noch weiter. Aber jetzt könnte Schluss sein. Geht immer noch weiter. Aber jetzt könnte Schluss sein. Wenn Mark Hamill, ne, also Luke, rausgeht aus dem Tor, jetzt könnte Schluss sein. Das hätte man sich echt noch für den nächsten aufbewahren müssen, finde ich. Das wäre richtig schön Cliffhanger-mäßig gewesen. Da wären die Leute wahrscheinlich auch ausgerastet. Das könnte doch nicht machen. Aber ich habe das mit dem Hologramm, also ich habe nur gesagt Hologramm, also die Projektion von die Machtprojektion von Luke Skywalker, habe ich sofort gemerkt, dass es eine Projektion ist. Ja, man hat sie auch gesehen, er sah komplett anders aus. Am Bart, woher sollte er sein Laserschwert haben, was sie vorher zerbrochen haben? Genau. Woher sollte er? Wie soll er da hinkommen? Okay, da hätte ich vielleicht mit dem X-Flügler, der lag so lange unter Wasser, ey. Das ist mir so nochmal richtig aufgefallen, dass die da halt immer so schön Millennium-Falke sagen und der X-Flügler, also so wie es halt war, das finde ich halt super nice, dass da nicht X-Wing oder so. Das finde ich super gut, ey, dass sie das so beibehalten haben in der Übersetzung auch so, auch von den Synchronsprechern her. Das Ende, also mit dem Hintergrundwissen von Carrie Fishers Tod hätte ich mehr erwartet, muss ich sagen. Ich finde es jetzt ganz schwierig, weil du weißt, der komplette nächste Film ist eine Carrie Fisher aus CGI. Ich meine, das haben sie ja in Rogue One ja schon ganz toll hingekriegt, muss ich sagen. Also fand ich auch richtig nice, aber ich hätte dieses Ende im Weltraum zu entschweben, hätte ich am besten gefunden. Das klingt blöd, aber das wäre das Beste gewesen. Hätten einfach Luke noch ein bisschen länger gelassen. Das kotzt mich ja am meisten an, dass Luke so ein für mich unwürdiges Ende genommen hat. Quasi wie sein Meister. Das, ich war noch froh, dass sie es nicht genauso gemacht haben. Damit habe ich auch schon bald gerechnet, dass sie ihm hier... Das fand ich am nicesten. Ja, das war also es war so schön badass. So, es ist halt, ich finde, die Rocket Beans, die haben, also Kino Plus, haben im Vergleich gezogen, es wird immer mehr wie so Marvel-Kram. Mhm. Das stimmt auch, finde ich. Also es ist, manchmal sind, ich fand die Witze jetzt nicht schlimm, muss ich sagen. Es hat so ein bisschen aufgelockert. Fand ich voll okay. Und das Inzestvieh, der Pork, den fand ich auch richtig, nein, die finde ich auch richtig cool irgendwie, die sind irgendwie cool, die mag ich. Ja, die sind niedlich, aber teilweise haben sie es auch schon wieder übertrieben mit den Viechern. Ein bisschen sind sie mir schon wieder auf den Sack gegangen. Ja, es waren die Minions quasi. Es gab ein paar witzige Szenen, ne? Ein bisschen war es auch wie die Evox. Ja. Das war ja wie so Weltraumpinguine für mich. Ja, die fand ich aber irgendwie cool. Und ich fand es auch so geil. Es gab so Szenen. Das Design ja einfach niedlich. So Szenen mit dem Nest oder so, wenn die mal gesehen hast, mit ihrem Nachwuchs oder die Szene, wo die sich so einnisten in den Millennium Falcon. Ja. Fand ich einfach geil. So wie die da schon so ein Nest drin haben. Die würde wir sind auch hier, gell? Ja. Und Chewbacca kotzt einfach nur an, gell? Und hab hier Scheißviechter. Wie der das fressen will. Und dieses Vieh kurz. Oh. Voll gut gemacht. Da was, ich da liege. Was mich interessiert, die Szene, Geilo Sven schläft. Geilo Sven? Ja, ich sag mal Geilo Sven zu Kylo Ren. Geilo Sven schläft und er steht über ihn und spürt die Macht und hat echt so einen richtig finsteren Blick drauf, ja. Hm. So, fast schon wie Gollum. Mein Scherz. Diese Szene hier in Bruchtal, wenn Bilbo den Ring nochmal sehen will und dann kurz mal aussieht, wie Gollum und so einen Blick hatte der da drauf. Stimmt. Und ich habe mich gefragt, da hat er noch sein Laserschwert, das Grüne. Und warum hat er es dann aber nicht mehr? Vielleicht hat er ja auch die Klippe so runtergeschmissen wie am Anfang. Ja, das war auch so eine bisschen, Szene. Das war ein bisschen Quatsch, aber ich meine, was soll's. Es war überraschend trotz allem. Also das muss, finde ich an dem Film auch geil. Es gibt viele Szenen, die überraschen einfach, wie die verlaufen. Ja, ja. Oder denkst, geht jetzt in eine Richtung und dann wendet sich das Blatt nochmal. Oder das ganze Große wird nochmal erweitert. Ach, da drüben gibt's ja noch einen Planeten. Da ist übrigens noch eine Rebellenbasis oder sowas. Gell? Und denkst plötzlich, okay, das war die ganze Zeit der Plan. Gell? Also es war doch nicht so... Ja. Doch nicht so ein Selbstmordkommando, gell? Obwohl es dann doch wieder zu einem Selbstmordkommando wird durch den Verrat, gell? Ja. Das sind alles so Sachen, aber da habe ich jetzt auch schon, ich habe ja auch, seit gestern, mich lässt ja der Film auch nicht los. Und das muss ich auch wirklich sagen, das merken wir auch in dem Rocket Beans Gespräch und bei uns beiden jetzt auch schon. Man kann dem Film vieles auch vorwerfen, dass er zu lustig ist für Star Wars, dass es zu sehr Marvel wird, dass er im Mittelteil langweilig wird, schon wieder die nächste Trilogie ankündigt. Da bin ich jetzt aber nicht genug im jetzt hätte ich fast gesagt MCU, Marvel Cinematic Universe, im SWCU, also im Star Wars Cinematic Universe. Welche Trilogie wird da angekündigt? Da muss ich jetzt mal kurz einfach nachfragen. Rian Johnson haben sie jetzt schon eine neue Trilogie zugesagt. Ja. Disney. Ja, haben gesagt, du darfst eine neue Trilogie machen. Aber für was? Allgemein jetzt Star Wars. Es wird eine Star Wars Trilogie, aber mit neuen Figuren. Und das ist für mich, also ich nehme es an, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber ich vermute, dass diese Kinder, dass diese ganze Casino-Geschichte und so alles, wo sie diese Kinder treffen und der Junge am Ende, dann, das ist ja die letzte Szene mit dem Besen, den er ja da wirklich mit der Kraft schon ranholt, gell? Mhm. Dass der wahrscheinlich der nächste Protagonist von der nächsten Trilogie wird, weil Rian Johnson bereitet, glaube ich, damit schon die nächste Trilogie vor. Was ich mir da erwünschen würde, eine schöne Netflix-Serie. Das wäre auch geil. Eine schöne Netflix-Serie mit ordentlich Pulver drin. Ne? Und in der Kino-Plus-Folge wurde ja schon gesagt, dass irgendwie Netflix ein großes Problem kriegt, weil Disney hat das und das und das gekauft und will wahrscheinlich sein eigenes Streaming-Portal aufmachen. Und wenn die da ordentlich Geld reinsammeln und dann da richtig schön was produzieren, so als Serie, ja, das wäre halt richtig nice. Das wäre fett. Quasi hier, wie es halt... für mit Iron Fist und Punisher und so ein Kram halt auch fürs MCU gibt, ne? Mhm. So ein Kram Netflix-mäßig. Hätte ich auch ganz geil gefunden, aber nochmal 3 Filme. Also ist nochmal schnell bei 12 Filmen. Mhm. Nur die Trilogien genannt werden und quasi und dann noch Rogue One, dann der Han-Solo-Film, dann Obi-Wan Kenobi-Film soll wahrscheinlich der dritte werden. Ja, ich möchte mal einen ganzen Film über Jabba. Das wäre auch fett. Das wäre der wäre vor allem fett. Einfach nur 2 Stunden wie der frisst. Oder. Da kannst du auch eine Kochsendung angucken, ne? Carrie Fisher in ihrem Kostüm die ganze Zeit. Aber nicht wie sie jetzt aussehen. Sondern wie früher. Nochmal animiert. Na klar. Brüste vergrößert. Also im Porno willst du eigentlich. Porno mit Essen. Foodporn, genau. Nee, also. Ich finde den Film toll. Ich auch. Es ist alles besser als Episode 1 bis 3. Ja. Ja gut, Episode 1 und 2 fand ich noch scheiße. 3 geht schon wieder einigermaßen. Fand ich jetzt nicht ganz so schlimm. Das ist halt immer so mit Legendenbildung, ne? Also die chronologisch ersten 3 Teile, also 4 bis 6, die werden immer der heilige Gral sein, an denen werden sich die anderen Teile immer messen müssen. Ist ja immer so. Aber ich finde, das ist einfach auch eine. Viele sagen ja, durch diesen Humor wird es nicht genug gewürdigt, zu wenig Ehrfurcht. Aber ich finde es voll okay. Mhm. Muss ich sagen. Ja. Es ist halt, man muss halt auch bedenken, die Zeit hat sich, also die Welt hat sich weitergedreht, die Welt ist im Wandel gewesen. Und das ist die Schauwerte werden anders, es wird anders geschnitten, es wird anderer Humor, ist halt einfach so. Fertig. Und damit muss man leben. Ich meine, man muss dazu sagen, das ist jetzt nicht so ein krass, also das ist jetzt, ich mag Star Wars, aber es ist für mich nicht so ein krasses Thema wie Ghostbusters. Bei Ghostbusters, also ich kann das verstehen, bei Ghostbusters bin ich ja auch sehr, sehr, sehr, sehr kritisch. Also kann ich genauso auch nachvollziehen, dass es da Leute gibt, die das auch gerne ganz anders hätten, beziehungsweise wieder mehr wie früher. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also der nächste macht ja wieder JJ, glaube ich, ne? Hm. Ja, ich finde halt ich weiß noch nicht so richtig, ich bin mal gespannt, wie das dann in Episode 9 weitergehen soll. So richtig bin ich jetzt von den ganzen Entwicklungen auch noch nicht so richtig überzeugt. Schwierig. Wie sich das entwickelt wird. Es war sehr überraschend, was einfach passiert ist. Auch, dass Snoke gekillt wird. Auch wir, das fand ich ja super. Wir krass. Gekillt wird. Ich habe schon gedacht, er steht wieder auf. Ich habe gedacht, da kommt jetzt irgendwie, er kann sich Force zusammensetzen oder sowas. Oh, nee, kann, das fände ich ganz. Damit habe ich schon bald gerechnet. Oder, oh, das wäre schlimm gewesen. Wisst ihr, was ich noch bald erwartet habe? Das wäre für mich der Oberkracher gewesen. Die Szene, wo Kylo Ren am Boden liegt, nachdem sie das Lichtschwert zerstört haben, und dann kommt doch hier General Hux an. Ja. Und er macht doch so langsam so die Weste weg. Ja, genau, mit so einem Blaster greifen. Und ich dachte, also Moment, wenn da jetzt ein Laserschwert ist, das wäre der Knaller. Wow. Das wäre für mich das Ding gewesen, wenn der die ganze Zeit der Leader gewesen wäre dahinter und der hätte plötzlich das Laserschwert rausgeholt. Es wird Zeit, dass ich meinen Thron einnehme oder sowas. Geil. Das hätte ich gefeiert, weil der ja um Teil 7 wirklich diese Hitler-Szene hat, gell? Ja. Wir müssen die Juden ausrotten, so ungefähr, gell? Das ist Zeit für Reich. Was ist das? Ich glaube, es ist aramäisch. Also ist es ja, gell? Und den haben sie aber auch. Das finde ich auch schade, dass der zu so einer Witzfigur gemacht wurde. Den fand ich eigentlich ganz geil. So, ich finde ihn auch immer noch interessant irgendwie so. Ich finde das Aussehen von dem irgendwie interessant, weil der irgendwie, der wirkt auch wie so ein Milchbubi, aber du hast das Gefühl, der hat ganz schön was. Trotzdem, also wenn der was erreichen will, dann macht der, tut er einfach alles dafür, gell? Und da finde ich, ach ja, das Bild, ja. Fuck, das ist Bill Weasley. Das ist fucking Bill Weasley in dem Film. Nein. Das habe ich nicht gewusst. Okay. Ich habe da eine tolle Geschichte dazu. In dem Moment, in der Szene, wo der nochmal so plagt, so ein bisschen wie Hitler-Moment vor den ganzen Leuten. Ja, bla bla bla. Ja, wir, die Erstordnung. Da hat er auch die Stimme von Martin Freeman. Beziehungsweise also doch vom Hobbit, vom Dr. Watson und vom ich muss immer an hier Howard Wolowitz denken. Hat es doch geschafft, im Weltraum zu kommen. Und da sagt mein Bro Matze zu mir, diese Mütze, hat die nicht auch der Fuchs von Pitti Platsch auf? Und da war's um mich geschehen. Das stimmt eigentlich. Muss ich gleich mal ein Bild suchen. Ah, oh, herrlich. Da hat nämlich auch so eine geile Mütze ab und zu auf. Ich such's erstmal raus. Und dann, Mütze. Ach, scheiße. Auf jeden Fall hat er auch in manchen Folgen auch so, genau so eine Mütze auf. Und Episode fängt, ich habe das schon wieder vergessen, so, weil das ist ja, die Mütze hat er ja nur in dieser einen Szene auf. Mhm. Und Episode fängt an und die erste Szene, du siehst so eine Frau von der ersten Ordnung, die genau so eine Mütze auf hat. Und ich lache schon wieder. Ich habe schon wieder Tränen gelacht. Alle haben um mich rum, haben nur komisch geguckt, rumgenölt. Super krass. Super krass. Ich muss auch sagen, ich hatte trotzdem viel Spaß mit dem Film. Also ja. Auch wenn da dazwischen so eine, das wurde ja auch, die Boden haben das sehr kritisiert, diesen Zwischenpart. Ich muss sagen, bei dir war keine Pause dazwischen, gell? Nee. Im Film. Bei mir war eine Pause dazwischen. Ja. Und die Pause kam nach der Szene mit diesen Reittieren, die für mich eine Mischung aus Ziege, Pferd und Dobby waren. Ich fand die krass Avatar. Ja? Muss ich sagen. Also okay. wenn du aber, also nicht hier Last Airbender, sondern Pandora, Aufbruch nach Pandora, Pandora und da sind doch diese Pferde, mit denen die sich so verlinken mit ihrem Zopf. Und an die haben die mich ein bisschen erinnert. Ja, okay, ich fand das ganz okay. Also ich habe die vom Gesicht, ja, sahen die für mich aus wie Dobby, Stimmt. Mit den Ohren. Stimmt. Diese Pizzorne, ich dachte so, sind das Elfenpferde oder was? Hauselfpferde. Nee, aber ich fand ihn trotzdem, ich hatte viel Spaß auch mit dem Film. Ja, er war schon toll. Ich fand auch diesen also ruhigen Part, also ich war nie desinteressiert trotz allem. Also ich war ja mit meiner Freundin auch drin, die sagt natürlich, hat sich zwischendurch ganz schön gezogen, ich fand nicht so gut und sowas. Ich fand das Ende halt hart. Ich habe gesagt, ich war eigentlich die ganze Zeit dabei, also auch wenn der Zwischenpart, gerade die Pause kam eben nach dieser Szene, wo sie mit den Viechern da geflohen sind, mit den Reittieren quasi, mit der Herde, und dann an der Klippe sind und in das Raumschiff einsteigen wollen, quasi von Benicio del Toro. Matze sagt immer, das ist Brad Pitt für Arme. Ich find aber, Benicio sieht halt immer aus wie mit Johnny Knoxville in alt und fett. Das stimmt. So ein bisschen hat er was von dem, gell? Ja. Gerade die Rolle, die er da noch hat, so als Schlitzohr, gell, das trifft einen noch mehr auf Johnny Knoxville zu. Hello, my name is Johnny Knoxville. And this is Star Wars Pranking. Tja, Leute. Mit deinem Ding gekommen. Tja, Leute. So ungefähr. Das ist halt auch so eine Figur, sag ich mal, die er spielt, die auch nicht unbedingt sein muss. Aber auf jeden Fall, da kam die Pause bei mir. Als die gerade runterkommen quasi, als BB-8 da runterkommt, BB-8, fliegst du das Ding? Und er kommt runter und dann war Pause. Als sie gerade dann hochfliegen. Ja. Dann habe ich auf die Uhr geguckt und habe gedacht, jetzt ist Pause. Wie viel Zeit ist denn jetzt vergangen? Ich dachte, das wäre schon dreiviertel rum von dem Film oder so. Das war die Hälfte. Da war gerade mal 1 Stunde und 10 Minuten waren da rum, gell? Ja. Dachte ich, Alter, jetzt kommt noch 1 Stunde. Wie geil ist das denn? Ines war, glaube ich, genervt, gell? Und ich dachte so, ey, geil, jetzt kommt noch 1 Stunde. Was geht denn ab, ey? Ich dachte, es geht jetzt aufs Ende zu, gell? Und natürlich geht's ab da aufs Ende zu, gell? Aber ich dachte dann auch, als sie dann zurückfliegen, dachte ich so, okay, die kommen jetzt da hoch, jetzt gibt's so eine Weltraumschlacht und sowas. Auf dem Schiff kommt jetzt ein Showdown mit Snoke und sowas. Dann hatte ich auch im Hinterkopf noch aus dem Trailer eben einfach diese Szene mit den Walkern. Wirklich auf dem Planeten mit. Von denen habe ich gar nichts gewusst. Ich habe keine Trailer geguckt. Okay, das ist natürlich gut. Ich bin komplett unbelegt rein. Und ich hatte diese Szene im Kopf und dachte so, Alter, was soll denn da jetzt noch kommen? Die müssen jetzt noch auf den Planeten, dann muss eine Belagerungssituation entstehen, dann müssen die angegriffen werden und dann muss ja wieder eigentlich ein Showdown kommen. Da dachte ich, what the fuck? Ja. Und das trifft eigentlich wieder auf das zu, was du gesagt hast. Ich dachte, Ende? Ist jetzt ein Ende? Ende? Komm, jetzt das Ende? Wer jetzt das Ende? Super krass. Und ich muss auch sagen, ich habe noch mal einen Kommentar gelesen, so 1-2 Kommentare, die haben für mich den Film gut zusammengefasst, worum es auch geht in dem Film viel. Es geht einfach viel ums Scheitern. Das hat für mich den Film eigentlich auch sehr zusammengefasst, weil wirklich die Figuren an vielen Stellen, verschiedene Figuren, alle irgendwie am Scheitern sind. Kylo Ren ist am Scheitern, er will eigentlich der Sith werden, gleich am Anfang des Films, und ist immer noch am Hadern mit sich selbst. Er merkt das, Snoke merkt's, vertraut ihm nicht, hat einfach das Gefühl, der ist unfähig, sagt hier, du bist Kind Darth Vader, was er eigentlich sein möchte. Teil 7 ist er wie so ein Fanboy, gell? Finde ich auch gut, dass er sich in dem Teil so löst von der Maske, dass er so wirklich zertrümmert und sagt, nee, fucking fuck drauf, ich muss jetzt ich sein sozusagen, ich muss meinen Platz finden in dem Ganzen, was ja auch Rey wiederum sucht. Und Rey ist ja auch am Scheitern die ganze Zeit, die versucht ihr auch ihren Weg zu finden zwischen der hellen Macht, der dunklen Macht, was auch eine komische Szene war mit diesem dunklen Anus, in den sie da reinfällt. Und diese schwarze Wand einfach, gell, die wie so ein Spiegel der dunklen Seite ist eigentlich, der sie verführen will, so fast ein bisschen wie ein Märchen schon, gell. Da haben wir es wieder mit Disney, gell. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer sind meine Eltern in diesem Land? Ja. So ungefähr. Und, ja. Luke ist gescheitert. Luke stirbt. Er hat sein Ziel erreicht. Er hat den Leuten Zeit gekauft. Aber er ist quasi mit seiner Jedi-Ausbildung gescheitert. Und deswegen ist er auch so ein Kauz geworden eigentlich, gell? So da auf seiner, wie so ein Berg-Eremit eigentlich. Er ist halt hart gebrochen, so. Er ist halt auch gescheitert, ja, durch Kylo Ren. Aber er ist wahrscheinlich auch halt irgendwie selber schuld an der Situation, wie sie geworden ist. Ich weiß nicht, ob er, also er hat ja, ist ja, es wird ja so ein bisschen thematisiert, dass er quasi Kylo Ren erschaffen hat, indem er einfach sich neben das Bett gestellt hat und dachte und kurz mal so ein bisschen wahrscheinlich selbst so einen zweifelnden Moment in sich selbst hatte. Er sah ja wirklich bitter, bitter böse aus in dem Moment. Und dieser Vertrauensbruch hat viel in Kylo Ren bewegt, wahrscheinlich. Ich dachte auch schon, da wird er böse. Ja, ich finde es halt, Luke Skywalker, das wäre krass gewesen. Das wäre übel gewesen. Aber auch krass, wie was du gesagt hast, mit Hux. Mit Hux, wenn der selber so, ey. Der erste rothaarige Jedi. Ey, das hätte ich gefeiert, ey. Wenn der ein Seelenloser als ich. Wenn der plötzlich das Lichtschwert da rausgeholt hätte das und hätte nice gesagt, hier, Snoke war nur meine Marionette oder sowas, gell. Und okay, das war auch ein bisschen krass, dass die den halt einfach umgelegt haben. Das war so ein bisschen. Weil der hat auch gar kein Lichtschwert, gell. Der hat nur seine Kopf. Der saß nur die ganze Zeit, der ist nicht einmal gelaufen, hat sie nicht einmal bewegt. Hat nur ein bisschen Macht gemacht. Was heißt ein bisschen? Da war schon ganz schön mächtig, aber, na gut, er hat auch mal geblitzt ein bisschen. Mhm. Der war auch so ein Spiegelbild vom Imperator eigentlich. Gell? Das ja. Nur ein schlechtes. Diese irgendwie. Theorie fand ich nur ganz geil, dass das Mace Windu ist. Das fand ich ganz schön geil. Die Theorie fand ich auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, ob das grüne Laserschwert von Luke nochmal eine Rolle spielen wird. Ich fand den Yoda ganz toll, muss ich sagen. Matze fand es ein bisschen affig, aber ich fand es irgendwie geil. Das fand ich auch sehr stark. Fand ich toll. Gut, dass er dann nun aus dem Totenreich da noch solche Blitze runterlassen kann und sowas. Das war für mich dann wieder ein bisschen over the top. Er ist in der Macht. Ja. Das ist halt, es ist halt was anderes. So. Weil das mit den Geistern, das finde ich schon okay. Aber dass er noch die Blitze da runterlässt, ja, okay. Meinetwegen. Naja, das aber auch, dass Leia sich komplett wieder ins Raumschiff zieht mit der Macht. Also, Entschuldigung. Das war ein bisschen over the top. Das war für mich auch zu viel. Man hätte doch irgendwie noch einfach zeigen können, wie sie so einfach weg, so nochmal quasi ihre Silhouette so von der Seite zeigen können, wie sie vor einem Planeten ist. So, der Planet ist hinter ihr, beleuchtet sie quasi von der anderen Seite und du siehst halt nur das Relief von ihr und sie schwebt so weg. Mhm. Hätte doch gereicht. So. Jetzt finde ich es eben schwierig. Mark Hamill lebt noch, den haben sie rausgeschrieben. Und Carrie Fisher lebt nicht mehr und die ist auch dabei. Ja, das finde ich so irgendwie so schwierig. Ne? Jeder hat, obwohl, das finde ich auch wieder gut, jeder hat erwartet, dass Carrie Fisher jetzt raus ist, aber doch ist er noch drin. Das ist auch wieder unerwartet. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, das war auch sowas, das habe ich auch vorher zu Leuten gesagt. Auch meine Freundin sagte vor dem Film, ja, Carrie Fisher wird sterben. Was sonst, wenn die im echten Leben tot ist, wir wollen die in Episode 9 drehen. Ich habe gesagt, ey, ja, ich weiß, das wäre das Logischste, aber es wäre noch geiler, wenn sie die im Leben lassen und dann einfach in Episode 9 meinetwegen verschwinden lassen. Sagen am Anfang, sie kommt der Anfangstext, ist gestorben bei einem Attentat oder sowas. Meinetwegen. dann so unter den Tisch fallen lassen. Aber geiler wäre es, wenn die einfach diesen Film noch überlebt, weil die Shots waren ja fast fertig, gell? Mhm. Und du wirklich dann nochmal einen kompletten Film mit ihr hast. Ich habe halt auch übelst geguckt und habe versucht rauszufinden, wo jetzt vielleicht irgendwas nachgedreht ist oder irgendwie mit CGI, aber ich habe gar nichts entdeckt. Nee. Also es war gar nichts. Wahrscheinlich haben sie so gut aus dem schon gedrehten Material geschöpft, dass sie dann nichts weiter brauchten, oder man hat es halt wirklich echt gar nicht gemerkt. Mhm. Man hat auch viel Hände gesehen von ihr, muss man sagen. Ja. Ne? Also nur Hände, haben sie auch bei Rocket Beans gesagt. Ich dachte vielleicht, also wo sie da so verbunden ankam mit den weißen Klamotten und dem weißen Stock, das sah also echt ein bisschen merkwürdig aus, komisch geschminkt. Da dachte ich, vielleicht haben sie die Szene, vielleicht, aber dann sah das auch wieder so echt aus und keine Ahnung. Also man ist ja mittlerweile schon an dem Punkt, wo es echt schwierig wird, das zu unterscheiden. Ich fand es ja bei Rogue One, das war ja absolut krass. Ich meine, bei Leia in Rogue One hast du es mehr gesehen, aber der andere Typ, der ein bisschen häufiger vorkam, ja, wie hieß der General, okay, nicht General. Tarkin. Was, fucking? Tarkin, glaube ich, heißt Tarkin? Tarkin, ja. Grand Moff Tarkin. Den haben sie ja krass hingekriegt, muss ich sagen. Ich meine, wenn du das im 3D-Kino siehst, wirkt das vielleicht nochmal anders, als wenn du das, ich habe Rogue One jetzt noch nicht zu Hause gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe den auch erst letzte Woche oder so nachgeholt, Rogue One. Ich Echt? Das ist so ein Film, der ist letztes Jahr mir vorbeigegangen, hat mich nicht so interessiert irgendwie. Da war auch nicht schlecht. Weil ich so dachte, und jetzt habe ich ihn neulich auf DVD nachgeholt quasi. Dachte so, ja, ich war da nicht schlecht. Zwischendurch dachte ich so ein bisschen, ja, so richtig Star Wars Feeling ist manchmal bei mir nicht so richtig aufgekommen, weil die Lichtschwerter wahrscheinlich gefehlt haben, so im Großteil des Films. Ja, aber dafür kriegst du eine richtig geile Darth Vader Szene. Dafür kommt noch diese Szene am Ende, Wahnsinn. die wertet das wieder auf. Super geil. Ich muss eben sagen, so ein paar Figuren haben mich auch ein bisschen gestört. Es war für mich auch wieder ein bisschen zu witzig, der Film. Ja. Da bin ich wahrscheinlich auch so ein Star Wars Fanboy, so ein Kritiker. Da habe ich auch einen geilen Kommentar zu gelesen. Die Leute, die Star Wars am meisten hassen, sind die Star Wars Fans. Das tritt sich ja voll auf den Kopf. Das ist es wirklich so, ja. Genau so ist es. Die haten am meisten rum, gell. Und da muss ich auch sagen, für mich war zum Beispiel dieser Mönch mit dem Stab, der Blinde, der war für mich fast ein bisschen zu over the top irgendwie. Ja, es war zwar geil, dass der so an die Macht glaubt und dann auch so das Glück der Macht hat und sowas, sag ich mal so, dann dran glaubt und dann hat er auch immer Glück in diesen Seen und, ja, und schafft es irgendwie raus. Der hat, die Rolle hat aber gut rausgebracht, dass die Macht eben eine Art Religion ist. Mhm. So, das war halt ganz gut. Es war halt schön verbildlicht. So. Das ist auch in Episode 8 stark mit drin, gell, eigentlich mit diesen Nonnen und sowas, wie so ein Kloster, gell, da rumrennen und er ist so hier der Mönch und läuft da rum hier und hat da seinen Tempel und da gibt's noch einen Tempel mit der Bibel, der Jedi oder mehreren Schriften der Jedi, gell. Ich hätte ihn aber so gerne nochmal persönlich kämpfen sehen. Mhm. Ich hätte es so gerne gesehen. Das hätte ich auch gefeiert. Ich habe eigentlich gehofft. Und wenn es auch nur ein Trainingskampf wäre, ja. Ein Trainingskampf mit Rey. Mhm. Und das, was es halt auch in jedem Film gab schon, wirklich, in jeder Trainingsmontage, wenn der Schüler dann irgendwann besser wird als der Meister, ja, wenn das so ein richtig verbitterter Kampf ist und dann auch richtig schön ein paar geile Moves und so ein Scheiß und das wäre schon geil gewesen. Finde ich echt schade, weil Luke ist am Ende halt wirklich echt ein gebrochener Mann und das ist halt einfach schade. So, das ist halt nicht so ein typisches Märchenende, ja. Nee. Ich hätte mir aber für Luke ein Märchenende gewünscht. Ein bisschen ist es wirklich schade. Also ich war auch, ich dachte so, oh nee, so muss der jetzt von uns gehen, sozusagen, in dem Film. Ja. Dachte auch so, zwar hat er den Kampf noch mit Kylo gehabt, aber er hat auch nur eine jüngere Version von sich projiziert. Also die Moves hätte er wahrscheinlich auch nicht drauf gehabt, die er da gezeigt hat. Ja. Es wird ja auch viel zitiert in dem Film, einfach viele, viele andere Filme. Das war ja wie ein Matrix-Move eigentlich, den er macht in der Endszene, gell. Fand ich auch nicht schlecht. War geil cool. Gemacht. Vor allem, wie er sich dann wieder aufrichtet. So, der fliegt da halb durch die Luft. Das war auch wie so ein halber Jedi macht. Ja, ja. Force Jump. Ich finde ja auch Kylo Svens Laserschwert. Finde ich ja nach wie vor richtig nice. Nach wie vor dieses brüchige, dieses wenn das wie so Flammen hat, so, also, na, nicht Flammen, aber du weißt, was ich meine, wenn das so schartig aussieht, wenn das so instabil wirkt, das finde ich so geil, ey, das dürfen sie nicht abschaffen, das Ding. Oder eine noch geilere Version davon. Ich fand ja auch diese Memes damals, wo der erste Star Wars Trailer rauskam, und dann so Schwert. Und dann haben sie hier so übelst irgendwie die Gabel vorne dran gemacht und so ein Scheiß, und das wäre halt richtig geil, ey. Mir fiel jetzt auch neulich auf bei Netflix, Also dieses, die haben bei Netflix auch den Film Devil. Okay. Und da geht es um so einen Fahrstuhl, in dem dann der Teufel drin ist. In so einer Person quasi hier. Ist ja auch von Shyamalan, glaube ich, der Film. Shyamalama Ding Dong. Genau. Und da gibt es dieses Poster von dem Film Devil. Und da sieht man einfach so das Licht von dem Fahrstuhl so innen, so wenn die Tür sich so öffnet. Und das sieht einfach aus wie so ein umgekehrtes Kreuz, so ein rotes Kreuz, das Zeichen des Teufels quasi. Ja. Und da habe ich überlegt, ob das Schwert von Kylo auch diese Symbolik haben soll. Das ging mir so durch den Kopf. Weil das es ist genauso, wenn er das nach oben hält, hat er ein umgekehrtes Kreuz eigentlich. Da ist auch wieder diese religiöse Wirkung eigentlich mit drin. Ob es wirklich so gedacht ist, weiß man nicht. So weit denken, wissen wir nicht. Aber man könnte es so interpretieren. Ja, interessanter Punkt. Wenn man sich dieses Plakat anguckt, sieht aus wie Kylo Rens Schwert. Kylo Sven. Ja, also ja, diese religiösen Thematiken hat man viel. Und ich fand es auch geil, dass in dem Film mal gesagt haben, die Macht ist nicht etwas, was den Jedis nur gehört. Das fand ich auch so einen geilen Punkt. Ja. Das ist nicht nur etwas, was die Jedis nur benutzen dürfen. Die Macht ist etwas, was alles durchdringt und da gibt es nicht nur Auserwählte, das kann theoretisch jeder nutzen, der dran glaubt, gell, der im Gleichgewicht ist oder eben die Bösen können es auch nutzen, genauso. Gell. Was ich schade fand, das haben sie ja im letzten Film schon so verheizt, Phasma haben sie so verheizt. Ja, fand ich auch echt schade, weil Gwendolyn Christie ist eine super geile Schauspielerin. Du siehst halt im Endeffekt nur ihr Auge mal kurz und das war's. Das fand ich auch schwach. Und das fand ich echt schade. Die ist voll toll, die mag ich auch bei Game of Thrones. Ja, du lachst, das ist halt, eine Game of Thrones Schauspielerin. Was gibt's denn zu lachen? Immer diese Game of Thrones Schauspielerin. Game of Thrones ist halt immer bei Game of Thrones mitnehmen. Ja, das ist halt auch eine krasse Serie. Ja, will ich demnächst auch mal anfangen. Ja, mach's bitte. Mach's bitte, ich möchte mit dir einen Game of Thrones Podcast machen. Ja, ich. Das müssen wir, du musst es machen, weil in 2 Jahren kommt ja die 8. Staffel. Und vorher möchte ich mit dir den Podcast machen. Und dann, über 8. Staffel ist ja dann das Ende. Ist ja vorbei dann. Ich fand die Figur von, um auf Star Wars zurückzukommen, von Laura Dern noch geil. Ach ja. Die fand ich irgendwie auch total interessant. Ich dachte Margot Honecker. Margot Honecker hat auch lilane Haare, geluckte Haare gehabt. Ohne Scheiß. Kein Scheiß. Wie so der Kamm, ey. Nee, ich fand einfach diese Figur geil. Die war für mich einfach interessant. Die wirkte so unnahbar so in den ersten Szenen, auch so wenn Poe Dameron mit ihr spricht, gell, und sie lässt ihn so erstmal stehen und sagt so, ich dachte, sie wären degradiert, gell. So, halt mir die Schnauze jetzt, gell. Ja, super nice. Was so ein bisschen badass-mäßig auch. So, also die spielt so diese Führungsrolle einfach gut. Und die Haare fand ich auch geil einfach, so die Frisur, das. Pass auf, jetzt zeig ich dir dagegen ein Bild von Margot Honecker. Ich fand, die sah einfach auch so unheimlich erhaben aus. So. Die wirkte so fast wie so eine zweite Prinzessin Leia. So. Die kam mir auch so vor wie Schwestern, ey, bald. Haben sich trotzdem noch gesiezt, gell? So. Emmeline Holdo. Gerade nach den Namen gesucht, ey. Der Name ist nämlich nicht bei mir hängen geblieben. Hier. Ist jetzt natürlich eine blöde Auflösung. Ja, stimmt. Stimmt, ey. Ich habe sofort gesagt, es ist doch Margot Honecker. Ja, das... Alter, Falter. Sehr halt mal überlegt, gell? Das trifft auch von der Frisur fast perfekt, gell? Ja. Super krass. Crazy. Crazy, motherfucker. Ach nee, das war ein anderes Lied. Jo, also wie gesagt, Leute, Star Wars, guckt euch an. Ich muss noch von unserer schönen Geschichte erinnern. An unsere schöne Geschichte. Ist da Gwendolyn Christie ohne Helm? Mhm. Ist das Dingsbums Bild oder so ein Bild oder ist das so ein Bild? Promotion Bild? Ich denke mal, es ist ein Promotion Bild. Oder ist es irgendwie hinterm Set mal schnell geknipst? Das könnte auch sein. Es ist so schade, dass sie Gwendolyn Christie verheizt haben, ey. Das sieht auf jeden Fall geil aus. Krasse Chrome Trooper. Das hätte ich mal als größere Bedrohung vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Ja, die wurde wirklich komplett verheizt. Im ersten Film schon. Das war zwar lustig mit dieser Müllpresse. Wir haben sie hier eine Müllpresse. Ja, das war witzig, aber da haben sie die schon so verheizt, gell? Aber ja. Da war es ja J.J. Abrams selber, gell? Der sie eigentlich auch eingeführt hat, gell? Daher, ich habe jetzt das Sagen, fass mal. Ich habe jetzt das Sagen. So geil. Aber das ist eine geile Szene. Ich habe jetzt das Sagen. Das war für mich auch wieder eine Szene mit ihm, gell? Im neuen Film, gell? Ja, da ist das Ordnungsgerät. Da habe ich mal durchgewischt. Ja, das ist so dumm. Ja, aber das ist halt auch konsequent weitergeführt. Ey, da habe ich so gelegen. Das ist konsequent weitergeführt. Er ist eigentlich auch so richtig schön. Ich habe früher die Toiletten gereinigt. Er ist eigentlich so ein schöner Überläufer, gell? Ja, also, ja. Der eben so die ganzen Abläufe kennt, der auch immer die Technik gleich erklärt, gell, wenn irgendwas auftaucht. Was ist denn das? Ja, Mini, das ist Mini Todesstern-Technik, gell, hier. Sweet Rambock. Na, wie Dingsbums hier. Stormtrooper-Helme filtern Rauch, aber keine Gifte, keine Toxine. Ja, genau. Und so ein Kram. Ja. Das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. So, so ein richtiger Insider. Ich finde das eigentlich auch cool. Ich finde auch das Stormtrooper-Design, das gefällt mir halt auch hart. Ich glaube, so ein Ding werde ich mir auch nochmal besorgen. Also es ist so ein Kostüm, die sind ja auch nicht so teuer. Das stimmt, ja. Ja, die sehen schon geil aus. Ich mag Mark Hamill halt auch so hart, ey. Ich finde das so schade. Ich weiß nicht, wie ging dir das so nach der ersten? Vor allem hier steht wieder Tom Hardy als Stormtrooper drin im Cast. Ja, da wird er irgendwo. Na, angeblich ist in Episode 7 auch irgendwo Prince Harry als Stormtrooper dabei. Gott. Na, Dingsbums ist ja gesichert. Da kannst du ja theoretisch alles behaupten, gell? Wie da ist war übrigens noch Wolverine drin. Wie hieß da James Bond? Mhm. Daniel Craig. Daniel Craig ist ja in der einen Szene später ja sogar mit, hat sogar eine kleine Sprechrolle. Hm? Weißt du, gell? In 7 meinst du jetzt? Ja. Na, genau, der eine Stormtrooper, der sie da abholt, gell? Genau. Ja. Also, ich finde ihn auch geil, den Film. Also, ich habe über die 2,5 Stunden die da dauert, also unheimlich Spaß gemacht. Auch eine Figur, die kaum geredet wird jetzt bei vielen Sachen, was ich mitbekommen habe, weil ich es gerade sehe, Poe Dameron. Ich fand so, der geht ein bisschen unter in dem Film. Aber ein bisschen untergeht, aber gerade gegen Ende dann zeigt, dass er bald das Ruder übernehmen wird. Genau. Dass er eine wichtige Rolle spielen wird. Ich fand eigentlich die Charakterentwicklung von ihm auch geil. Also, dass er so rebelliert, so sag ich mal. Ja. Der Rebell unter den Rebellen eigentlich. Ja. Gell? Sowas habe ich noch gewartet. So, gell? So, hey, was wird das? Also dann hier Laura Stern hier dann wirklich hier in Gewahrsam nimmt. Gell? Laura Dern, nicht Stern. In Gewahrsam nimmt. Was wird das jetzt? Da hätte ich gedacht, jetzt kommt der Spruch, ich rebelliere. Darauf hätte ich eigentlich gewartet. Ey. Ich bin Rebell, was haben Sie erwartet? Ich rebelliere. Das wäre echt der Spruch. Das wäre gut gewesen. So was habe ich gerechnet. Ey. Aber diese erste Szene, da war ich echt ein bisschen abgeturnt von dem Film schon. Als dieser riesen Dreadnought da angeflogen kommt, wirklich, also die Rebellen quasi erwischen bei der Evakuierung. Ja. Und dann kommt hier Paul Dameron einzeln da mit dem Flieger davor und dieses Funkgespräch, das war für mich so doof. Ja, sind da haben ja viele. Sind Sie noch dran, hallo? Haben ja wirklich viele drüber. Fanden viele das, nicht geil. Da war ich echt übelst abgeturnt, gleich am Anfang des Films. Dachte so, oh, was wird denn das jetzt? Bitte fand nicht, ich jetzt nicht so. Bitte schlimm. Nicht so weitermachen. Und dann ging's aber, es wurde nicht ganz so schlimm. Also ich musste auch über diese kleinen Viechter hier. Ich finde, sie haben. Muss ich auch drüber lachen, auch, ja, als er dann gegen die Scheibe fliegt. Ich finde, sie haben zu lange gezogen. Gerade genau. Der Anfangsgag, der war zu lang. Der war zu lang, der verliert total einen Witz. Ja. Wird dann auch zu doof. Hallo noch dran? Stimmt, eigentlich jetzt weiß ich, woher ich die kenne. Ja. Aber eigentlich hat das auch wieder einen Zweck. Das muss man wieder sagen. Es war nicht nur ein doofer Gag. Es war eigentlich, er hat nur Zeit versucht zu schinden, gell? Ja. Jetzt weiß ich wieder, woher ich die kenne. Laura Dern. Die spielt Jurassic Park 1 und Jurassic Park 3 mit. Und die war mal die Frau von Erich Honecker. ja, wie gesagt, schaut euch an. Ich würde jetzt gerne aufs eigentliche Thema kommen. Ja, das ist ja sonst der Star Wars Podcast. Wir sind ja jetzt schon locker bei 1,5 Stunden. Ja, eigentlich gut geraten. Ich gehe jetzt nochmal schnell pinkeln. Und dann in der Zeit leitet euch Peter auf unser Hauptthema ein. Ich appariere mal schnell auf Toilette. Also schaut euch Star Wars Episode 8 an. Ich sag's auch nochmal. Ich fand den ziemlich geil. Ich würde sogar fast so weit gehen. Das muss ich jetzt noch loswerden. Ich fand den sogar besser als Episode 7. Und ich glaube, da könnte sogar in der gesamten Reihe, die es einfach bisher gibt, glaube ich, einer meiner Lieblingsfilme werden. Bisher war das eigentlich immer, das Imperium schlägt zurück. Und mittlerweile, ich fand den eigentlich so geil. so geil, dass auch diese letzte Szene da auf dem Planeten mit diesen Kristallfüchsen, alles, die Viechter fand ich geil einfach und dieser Farbeffekt einfach mit dem Salz und dem Boden, was ja auch wieder so symbolisch war, so für dieses rote Einfärben des Bodens, heute wurde Blut vergossen, fand ich einfach geil. Also der Film hat, ich glaube, ich muss ihn auch nochmal gucken, mindestens noch ein zweites Mal in der nächsten Zeit. Ich glaube, da sind einfach so viele kleine Sachen auch drin, so viel Symboliken in den Gesprächen auch, unterschwellige Dinge, die absolut coole Symbolcharakter haben, coolen Symbolcharakter haben und viele Sachen dabei sind, die einem nicht so auffallen beim ersten Mal, glaube ich. Viele Kleinigkeiten, auch im Humor. Viel wirklich so mit dem Gesichtsacting einfach gut umgesetzt und guten Humor rübergebracht. Schöner Film und ich freue mich auf jeden Fall auf Episode 9, aber da müssen wir ja nun wieder 2 Jahre drauf warten, leider. Bisschen ärgerlich, aber wir werden es überstehen. Ich bin auch mal gespannt nächstes Jahr auf den Han Solo-Film. Aber jetzt wird es Zeit, zum eigentlichen Thema zu kommen. Episode 9, 3/4 dreht sich natürlich um das Thema Harry Potter. Harry. Natürlich hat Robert wieder den Tisch. Heute machen wir auch ein Foto unbedingt, um euch mal zu zeigen, dass wir uns hier Mühe geben. Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber so habt ihr dann auch mal was davon. Nicht auf Jage, damit ihr auch mal was von der Deko seht. Robert hat hier wieder liebevoll den Tisch eingerichtet. Ich habe auch noch was mitgebracht. Eine Sache. Ja, alles andere hatte Robert schon. Denselben Gedanken grundsätzlich. Und natürlich sind die Bücher am Start, aber auch nicht nur die Standard-Harry Potter-Bücher, die ersten 7, was für mich so der Standard ist, sag ich mal, der Reihe, sondern Robert hat natürlich auch mehr. Und ich denke, Robert ist natürlich auch, das habe ich noch vergessen zu sagen, Robert ist natürlich auch stilecht gekleidet. Er hat seinen Zauberstab mitgebracht. Und ich meine nicht den in der Hose, sondern er hat wirklich noch einen ordentlichen Stick dabei, mit dem er. Also ich habe hier die Filmreplika von Harry Potter, dem Harry Potter Zauberstab. Und zwar die Neuauflage quasi. Also wie soll ich das beschreiben? Also die Sachen haben irgendwie ab dem vierten Film alles so ein Redesign bekommen. Mhm. Unter anderem auch der Pullover. Ich bin halt quasi in Schulkleidung gekleidet. Ich habe den Gryffindor-Sweater an mit der passenden Krawatte und so weiter und so fort. Also es ist auch ein Original, steht auch hinten drauf, ein Original Harry Potter gebrandeter. Also es ist nicht irgendeines, es ist... Warte, ich hol mal die Packung. Super nice. Ich hol die Packung, weil die kommen nämlich... Ganz tolles Detail. Die kommt nämlich in einer Verpackung. Gut, ich habe mir wieder natürlich nur die Deluxe Version gekauft. Ne? Mhm. Also eine echte Seidenkrawatte mit. Ja, wenn schon, denn schon. Mit ist quasi von Madame Merkins. Die ist auch so gebrandet. Ah, ja. Quasi wie für. Sieht halt ein bisschen aus wie eine Filmrequisite jetzt dadurch. Das ist ja geil. Das sieht halt aus, als wäre das aus dem Laden von in der Winkelgasse. Und da ist sie halt so drinnen. Das ist fett, ey. Ja, ist jetzt leer, relativ unspektakulär. Dass auch nochmal das Wappen drauf ist, finde ich geil. Ja, so halt. Von Hogwarts. Das wird dann ordentlich zugebunden. Man muss sagen, ich bin Hardcore-Fan. Ja, also... Ich bin Hardcore-Fan. Macht auf jeden Fall einen hochwertigen Eindruck, ey. Ja, das ist schon geil. Und so ist sie. Die ist gar nicht drin. Die ist gar nicht drin, sehe ich gerade. Die hängt noch. Die habe ich sogar an meinem Hochzeitsanzug getragen. Das ist die blaue von Ravenclaw. Ach ja. Ist da normalerweise drin. Das ist ja fett, ey. Ja, also ich bin so ein bisschen Nerd und. Also ich mag das auch sehr, das Thema, weil das auch wieder so ein Thema ist. Ich meine, Ghostbusters hat schon existiert, bevor ich gelebt habe, aber ich war immer so alt, wie Harry Potter war, in den Büchern. parallel und jedes Jahr kam ein neues Buch und jedes Jahr bin ich mit Harry Potter ein Jahr älter geworden. Mhm. Und dann, wenn du 17 bist und den letzten Teil liest, ungefähr 16, 17 bist, dann du verinnerlichst das. Das ist ja sowieso eine Coming-of-Age-Geschichte. Mhm. Und selber kamst du da auf Age in der Zeit. Kamst. Und deswegen ist das auf eine besondere Weise mit mir verbunden. Ja, ähnlich war es bei mir auch. Wir sind ja fast im gleichen Alter. Ja. Ich habe ja auch die Bücher dann bekommen und war auch im ähnlichen Alter einfach. Und da hat es einfach gepasst. Da hat man die jedes Jahr gelesen. Gut, bei mir hat es dann irgendwann nicht mal gereicht. Also ich habe die ersten 5 Bücher nur. Hast die auch gelesen? Die habe ich gelesen, ja. Cool. Die ersten 5. Und dann 6 und 7. Ich weiß nicht mehr, irgendwie hat es mich dann, glaube ich, nicht mehr... Ich weiß gar nicht. Ich habe die meist immer geschenkt bekommen, zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Hm. Oder kam die immer zu Weihnachten? Ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ich habe die auf jeden Fall immer geschenkt bekommen von der Familie. Und kam meistens so um den Schulanfang von Harry Potter rum. Also ja. Wenn das neue Jahr begonnen hat. Hm. So September-mäßig kam das meistens. Dann habe ich die, glaube ich, immer zu Weihnachten bekommen. Ja. Jedenfalls habe ich die eigentlich immer geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, was dann passiert ist, warum ich dann 6 und 7 nicht mehr habe. Entweder habe ich mich nicht mehr dafür interessiert oder sowas. Das ist schade, Peter. Und es kam mir dann auch relativ schnell die Filme eigentlich. Das kam ja noch dazu. Die Filme die Filmreihe hat parallel angefangen. Hat die komplett parallel angefangen? Da war Teil 6 und Teil 7, glaube ich, noch gar nicht draußen. Hm. Also ist jetzt so eine harte Vermutung. Man muss jetzt einfach mal gucken. Ich bin mir gerade auch unsicher, wie es war. Weil... ich glaube, der erste Teil kam, bevor die Reihe zu Ende war. Harry Potter Verfilmungen. Die erste Verfilmung war 2001 und das letzte Buch war was? Plagiatsvorwürfe. Okay. Gibt's auch gerade ein. Harry. Das erste war 1997. Ja. Und nicht der Halbblutprinz. Der letzte ist... Ach, der letzte. Heiligtümer des Todes. Heiligtümer des Todes. Buch. Erscheinung. 2007. Gerade mal 10 Jahre her. Mhm. Musst dir halt mal überlegen. Ja, war ich 17. Warum bin ich 17 geworden? Na? Passt. Geil. Geil, Leute. Ich mag das einfach. Ich mag das einfach hart. Vor allen Dingen, wenn du das jetzt retrospektiv nochmal liest oder nochmal die Filme guckst, wie das so von Kind, auch so Kinderproblemen, die Harry hat im Allgemeinen, so, also Kinderprobleme nicht mit seinen eigenen Kindern, weil er keine hat, sondern, kindlichen Problemen zu Problemen von Jugendlichen bis hin zu existenziellen Fragen über sein Leben, gerade im letzten Teil. Im vorletzten und letzten Teil. Schade, dass du nicht dich gelesen hast. Das ist echt bitter, ey. Nee, ich habe 6 und 7 dann als Hörbuch. Okay, gut, das ist ja so ähnlich. Aber du schläfst da ja immer sofort. Die habe ich mir gleich beim Zocken angehört oder so. Okay, na ja, gut. Also die habe ich dann wirklich, da habe ich gezockt, glaube ich, irgendwas gezockt und nebenbei die Dinger laufen lassen und quasi gehört. Die Hörbücher, die habe ich mir eigentlich ziemlich im Beisein meines Verstandes angehört. Da kann ich die Deutschen mag ich gar nicht. Also ich höre, wenn ich mal ein Hörbuch von Harry Potter höre, wenn ich gerade keinen Bock habe auf Lesen, dann höre ich mir die Stephen Fry-Version im schönen Englisch an. Ja, echt? Ja, also das ist wirklich ganz toll. Krass. Nee, also es ist wirklich cool. Kann man nicht meckern. Gut, fangen wir mal von vorne an. Also, Harry Potter ist ein kleiner 11-jähriger Junge, der in Schrank unter der Treppe wohnt, bei seiner Tante Vernon und Petunia Dursley im Ligusterweg. 11, 7? Keine Ahnung. Im Ligusterweg. In Little Winging. Und erfährt durch einen ominösen Brief, an den er erstmal eine Weile nicht rankommt, dass er ein Magier ist. Mhm. In seinem vorangegangenen Leben hat er schon einige komische Erlebnisse gehabt, zum Beispiel eine Scheibe eine Scheibe im Zoo verschwinden lassen. Er kann Schlangen verstehen, was im zweiten Teil nochmal wichtig wird. Und er erfährt dann halt nach und nach, was seine Wurzeln sind, warum er solche Fähigkeiten kann und kommt dann nach Hogwarts. In die Schule für Hexerei und Zauberei nach Hogwarts. Wird abgeholt von Hagrid. Sag mal, hattest du mit einer bestimmten Lehrerin bei uns an der Schule Unterricht? Mathe oder Mathe-Naturwissenschaften? Mit so einer großen, die etwas stämmiger aussieht, aber ganz freundlich ist? Ich kenne jetzt den Namen nicht, sagen wir so, schreib's dir auf. Schreib mal auf, ich weiß gar nicht, wen du meinst. Mev Taube. Steht einfach mal Mev Taube. Frau... Ja, die haben wir immer Hagrid genannt. Oh Gott. Die halt echt, die ist so riesig, so stämmig, aber auch ganz nett und aber lustig. Ich meine, welche Zahlen müssen wir da denn nehmen? Im Matheunterricht. Cosinus Hippogreif. Nee, nicht ja Cosinus Hippogreif. Super geil. Also wir haben es so ein bisschen forciert. Auf jeden Fall wird er dann abgeholt und so weiter und so fort und findet sich in der Zauberei. In der Zauberwelt ein. Er denkt, seine Eltern sind tot. Sie sind tot, aber er denkt, sie sind bei einem Autounfall gestorben. Allerdings erfährt er, dass ein dunkler Magier namens Lord Voldemort oder der, dessen Namen nicht genannt werden darf, oder der dunkle Lord, sagen sie auch öfter mal, seine Eltern umgebracht hat. Harry Potter hat eine Narbe auf der Stirn. Blitzförmig. Und diese blitzförmige Narbe hat er von einem Todesfluch namens Avada Kedavra, der einen charakteristischen grünen Blitz von sich gibt. Und diesen hat er überlebt. Diesen Todesfluch. Und der dunkle Lord ist vermeintlich am Ende gewesen. Allerdings. Im Laufe des Jahres finden sie heraus, dass der dunkle Lord doch noch aktiv ist. Und ja, es geht eigentlich die ganze Zeit nur darum, wie dass der dunkle Lord wieder erstarkt und wieder zurückkommt, dann endgültig im vierten Teil. Ich meine, ich spoilere hier nichts. Jeder kennt die Geschichte von Harry Potter. Also jeder kennt die Geschichte von Harry Potter. Und es geht dann halt darum, dass das Ende... Dass Harry Potter dann die Mission bekommt, den dunklen Lord wieder zu Fall zu bringen und endgültig zu vernichten. Genau. So, dabei trifft er Freunde, Ronald Weasley und Hermine Granger, die seine besten Freunde sind. Erst wird selber ein Gryffindor, obwohl er eigentlich wahrscheinlich hätte ein Slytherin werden müssen. Mhm. Er hat sich's mehr oder weniger ausgesucht beim sprechenden Hut. Ja, gut. Haben wir doch eigentlich schon mal das Grundsätzliche finde ich geklärt. Und jetzt komme ich zum Punkt. Ich finde es, was mir so gefällt, ist, dass diese Welt mit wenig Mitteln so schön detailliert ausgearbeitet ist. Ja, also du hast nie irgendwie über 5 Seiten irgendwelche Beschreibungen von bestimmten Sachen, wie zum Beispiel Hogsmeade aussieht oder die Winkelgasse. Klar gibt es da Beschreibungen. Es gibt auch mal eine Beschreibung von Gringotts, der Zaubererbank, ne, weißes Gebäude mit Säulen und sehr prominent in der Winkelgasse und so weiter und so fort. Aber die Fantasie ist da sehr großer Raum gelassen. Und das gefällt mir einfach. Und ich mag dieses... Mein Lieblingscharakter ist ja Dumbledore. Ich mag ja so diese väterlichen Typen wie Gandalf, so diese weisen, geilen Typen, die dann total fucking ass mächtig, die total fucking ass mächtig sind. Falsch, ey. Ja. Bitte? Diese weißen geilen Typen. okay, das war scheiße. Ja. Die super nice sind. Ich mag die einfach. Ich mag die einfach super hart. Und deswegen super behaart. Und deswegen finde ich das einfach ganz schön. Ich mag das. Ich mag dieses Franchise. Mhm. Ich mag dieses Fantasievolle. Und ich habe es mir als Kind, es ist halt naives Denken von Kindern, ja. Wann kommt mein Brief endlich? Ja, also es ist wirklich so. Also ja. Es ist total dumm. Du verlierst dich ja da auch total gerne in solchen Welten. Ich bin ja nach wie vor so ein Fan, es ist schon ein bisschen, es ist Fantasy. Ich mag ja Fantasy. Aber das ist so eine schöne andere Art von Fantasy. Mhm. Ja, das ist nicht so Hobbit-mäßig, wir haben hier 1000 Orks, die Zwerge niedermachen oder so. Mag ich auch, aber finde ich mittlerweile so ganz schön ausgelutscht. Da mag ich sowas auch sehr, sehr gerne. Gerade dieses Ausbrechen ist ja interessant, gell? Du bist, das ist ja auch, wenn du jetzt in deinem Familienhaus bist, so früher als Kind, so denkst du so manchmal, ja, am liebsten würdest du mal ausbrechen, woanders hinkommen, gell? Und da einfach ein paar Sachen erleben, das ist ja auch das, so dieses Abenteuer, da kommt der Brief und er kommt plötzlich auf die Zauberschule, plötzlich begibt er sich in eine neue Welt, muss am Bahnhof da das Gleis suchen, wo ist das eigentlich, so dieses Zurechtfinden, orientieren, neu an eine Schule kommen, Freunde finden, sich überhaupt nicht auskennen. Und vor allen Dingen von... Und wirklich von dem Entfliehen, den Zwängen, sag ich mal so ein bisschen. Und von so einem vernachlässigten, armen Kerl, um den sich keiner geschert hat. Ja. Zu einem fucking Superstar. Das natürlich, ja. Ja, also. Bloß keinen Fehler machen, erstmal ein Bier. Ein Maya. Maya Mate. Maya Mate. Koffeingetränk. Oder wie ich es nenne, die neue Coke. Nee, die neue Coke. Oder wie ich es nenne, sirupartiges Pisswasser. Das trifft's. Das Interessante ist ja, dass Hogwarts wirklich wie so ein. Für mich hatte das immer wie so ein Jugendherbergencharakter. Ja. So du fährst hin mit deinen Dudes, so weißt du, triffst dich jedes Jahr dort, gell? Die machen natürlich ein ganzes Schuljahr dort, gell? Und deine Eltern können dir erstmal nichts, die können dir eigentlich nicht auf den Sack gehen, gell? Es kann nichts passieren. Ja, jeden Tag Abenteuer, wenn du Bock hast, machst mal eine Nachtwanderung oder irgendwas, gell? Brichst mal aus, gell? Ja. Hast zwar Leute, die auf dich aufpassen, gell? Aber trotzdem, wenn du geschickt bist, kannst du mal ausbrechen, was erforschen oder sowas, gell? Ja, du musst halt auch mal überlegen, wer geht auf eine Schule, die seit über 1000 Jahren besteht? Ja, es gibt Zugehörigkeit, es gibt Häuser, ja, es ist eine Art Teams, ja, die dann am Ende des Jahres belohnt werden, ja. Kompetitiv geht da was. Da ist ein prominenter Schulsport Quidditch, ne? Also so diese Happenings, die da immer passieren, ja. Da ist ja auch, und halt einfach auch für dieses, die können halt Sachen machen, für die wir Arbeit machen, also arbeiten müssen, beziehungsweise wir müssen, wenn wir eine Kerze anmachen müssen, müssen wir ein Feuerzeug benutzen. Ja. Die benutzen halt ihren Zauberstab oder was weiß ich, ja. Die können die Duellierclub und so weiter, die können sich gegenseitig irgendeinen Scheiß machen, so und so weiter und so fort. Ein Haus, also Sachen, die sich ständig verändern, also zum Beispiel Geheimgänge in den Fluren und so weiter und so fort. Die Karte des Rumtreibers, das ist ja auch ein ganz tolles Gadget, was ich finde, ja. Also finde ich ganz toll. Ja, das ist schon super fett, nice, ey. So, das ist halt schön fantasievoll. So, und alleine da in Hogwarts kannst du wahrscheinlich so viel erleben, ja. So viel Kurioses, gerade für Harry Potter, über den ja eine Welt zusammenbricht. Also für den sich eine komplette Welt eröffnet mit neuen Dingen. Ja, er hat besonderes Talent als Sucher, ja, als Quidditch-Spieler und so weiter und so fort. Was würde ich alles für so einen scheiß Besen geben? Weißt du, wie viel Zeit du sparst, Lebenszeit, indem du einfach auf deinem fucking Besen steigst und dann einfach mal nicht hier über 100 Straßen quer, kreuz, quer, sondern einfach Luftlinie, bam, bist du da. Ja, weißt du, wie viel Zeit du sparen würdest? Das wäre schon fett. Da gibt es ja so Spezialforen, der Feuerblitz, der macht ja 180 km/h und mehr. Also kannst du schon ordentlich schön in den Urlaub fahren damit. Also fliegen. Fliegen. Das wäre richtig nice, ey. Wie schnell, jetzt mal nur so, du fährst an die Ostsee. Brauche ich normalerweise dahin, wo wir immer fahren, 6 Stunden. Das schaffst du doch in 3. Ich stell mir das, schaffst du in 3. Ich stell mir das anstrengend vor, über längere Zeit da auf dem Besen zu sitzen und du hast ja, wie auf dem Motorrad, den ganzen Wind, den ganzen Flugwind und sowas, da friert er doch alles ab. Er muss sich halt gut anziehen. Und vor allem fliegst du durch die Luft, ey. Zumal es ja auch Zauber gibt, die um dich eine schützende Blase. In welchem Band ist das? keine Ahnung, ich um den Wind fernzuhalten. Ja, doch, stimmt. Hm. Was ist dein Lieblingsteil, Peter? Das würde mich mal interessieren. Oh. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht groß weiter auf die Story eingehen, weil die ist allgemein bekannt. Ja. Da muss ich gerade überlegen. Welchen finde ich denn am geilsten? Also jetzt nicht Film, sondern Buch. Buch. Hm. Ich fand eigentlich den Feuerkelch ganz geil. Okay. Weil das mal was noch mal was ganz anderes ist. Dieses trimagische Turnier, ja, und alles einfach, das finde ich geil, okay, dass diese anderen Schulen kommen noch. So diesen, Durmstrang und Bobaton. Genau, du hast noch diesen Schulaustausch. Es geht um dieses Turnier. Und das Geile ist natürlich auch, dass das Harry eigentlich nicht teilnehmen darf und natürlich. Weil er zu jung ist. Hm. Natürlich hat ihn jemand reingeworfen, jemand das Ganze sabotiert, manipuliert, gell, und er ist plötzlich. Und er ist auf einmal mittendrin und dann auch die ganzen Prüfungen und sowas finde ich geil mit dem Irrgarten, mit dem Drachen. Das ist einfach so fett und du hast eben diese älteren Schüler auch dabei, die einfach schon krasser sind eigentlich als er und schon krasse Zauber drauf haben. Und ich finde das irgendwie spannend, das Buch, weil du dich immer fragst, welche Prüfung kommt als nächstes. Er erfährt es ja auch dann. Er hat ja Glück, er erfährt es immer schon ein bisschen, gell? Ja, hat die richtigen Connections, vorher, was ja eigentlich keiner erfahren darf. Hat er immer so ein bisschen Glück und wird natürlich auch ein bisschen dahingeschoben, dass er es schaffen kann und alles. Gell, hat ja, ich meine, dass er so supportet wird. Er ist ja auch ein guter Sportsmann. Ich meine, er, genau, sagt ja Cedric auch am Anfang, dass hier, da werden Drachen kommen. Ja. Er steckt ihn das ja auch. Also ich meine, er ist ja auch ein fairer Sportsmann und sagt seinem Leidensgenossen von Hogwarts auch. Ja. Da muss man wirklich sagen, und da finde ich auch bei dem Buch wirklich, das kommt dann auch überraschend dann alles am Ende mit dem dunklen Lord, wie das alles dann, ja, auftaucht. Also das fand ich irgendwie geil gemacht. Also du rechnest zwar damit, jetzt kommt es irgendwann, gell? Aber an welcher Stelle es dann kommt, gell? Das ist so richtig beklemmend. Ja. Und es ist ja auch ziemlich krass, die Szene. Hinten raus. Ist das, ich überlege gerade, ist das auch der erste Teil, in dem dann auch jemand stirbt durch den dunklen Lord? Oder gab es da, ich bin mir gerade unsicher. Naja. Also eine direkte Hinrichtung hat man sonst vorher nicht, gell, eigentlich, oder? In den vorigen, ich bin mir gerade unsicher. Also ja, das ist der erste, der quasi nach Lord Voldemort Resurrection, also die Auferstehung, genau, ja, getötet wird, ja. Das ist der auch fällt, so die erste richtige Gegenüberstellung, so, gell? Cedric, also, Diggory, ja. Ja. Er eigentlich auch nur durch einen Zufall mit dorthin gekommen ist, eigentlich. Mhm. Eigentlich eine tragische Figur. Und da nimmt es für mich auch so ein bisschen so eine düstere Wendung noch, finde ich, so die ganze Geschichte. Weil ab da, finde ich, wird es alles... Da merkst du jetzt, wird es DL jetzt richtig. Das sind, gell, die Filme auch. Ab dem vierten Teil sind die Filme auch nicht mehr so bunt. Hm. Sind ein bisschen farbentsättigter. Mein Lieblingsteil ist immer ganz schwer für mich zu definieren. Also ich mag den fünften sehr. Mhm. Wegen seiner schieren Länge. Über 1000 Seiten. Ich mag dieses Gebiefe mit Dolores Jane Umbridge sehr. Hm. Und das tragische Hinscheiden von Sirius Black. Mm. Commissioner Gordon auch genannt. und ich schwanke zurzeit halt derbe zwischen der 6 und der 7. Mm. Die 7 ist halt super geil wegen der Horcrux-Jagd. Die Schlacht von Hogwarts ist super nice. Aber es geht mir, also eigentlich 7. Eigentlich ist es die 7, weil da mein Lieblingscharakter, obwohl er nicht mehr lebt, so krass beleuchtet wird. Es hat einfach einen hohen Stellenwert Dumbledores Leben. Ja, da kommt die Geschichte, die Hintergrundgeschichte von Dumbledore raus. Ja, darüber würde ich mir gerne einen Film wünschen. Eine Origin Story zu Dumbledore. Das soll es ja auch wahrscheinlich geben. Also Grindelwald und Dumbledore. Die Geschichte mit Ariane, mit seiner Schwester, die behindert ist, die eigentlich total tragisch ist, ja, mit Aberforth, seinem Bruder. Also das ist wirklich, hat so eine tolle Tiefe, die auch Dumbledore, der in den ersten Teilen so derbe glorifiziert wird, einfach auch als Mensch mit Fehlern und Macken dargestellt wird. Mhm. Und deswegen finde ich, ist Dumbledore einer der tiefsten Charaktere im Harry Potter Universum. Weil Dumbledore eigentlich auch das ist einer der wichtigsten Personen. Das ist Harrys, ja, Vaterersatz. So eine Art Großvater für ihn. Mhm. er nimmt den nochmal beiseite und er ist halt auch einfach ein krasser, fucking krasser Zauberer. Mhm. Er ist ein krasser Zauberer. Also er ist nicht ohne Grund, hat er Grindelwald besiegt, obwohl er den Elderstab hatte. Wird das eigentlich, soll das verfilmt werden in Fantastische Tierwesen? Ich weiß nicht, ob es in Fantastische Tierwesen verfilmt werden soll, das weiß ich nicht. Das könnte auch sein, dass es damit reinpacken, vielleicht sogar. Das wäre schade, ich hätte gerne noch so richtig was. Hm. So richtig was. So richtig was. Ich finde ja auch hier Severus Snape finde ich eigentlich sehr interessant. Snape ist ja auch eine ganz krass geile, tragische Figur. Da wird auch zu wenig beleuchtet eigentlich. Findest du? Also es wird schon was gesagt, aber ich finde immer so, am Ende denkst du immer noch, du kennst den trotzdem nicht irgendwie. Also es gibt, es werden so Sachen beleuchtet, dann so im Nachhinein auch im siebten Teil auch noch viel. Das ist hinten raus, aber also ich denke immer, irgendwie fehlt mir da noch was. Irgendwie würde ich da gerne noch mehr wissen über das. Das ist wieder das nächste, was ich geil finde am siebten. Das ist auch so ein ganz toller Teil der Geschichte. Mhm. Also eigentlich sind es sechs, für mich ist es der sechste und der siebte. Die ersten drei sind für mich halt echt wie ein Aufbau. So. Ja. Aber die sind halt, das sind halt, man merkt, es ist für eine jüngere Zielgruppe. So. Das finde ich gar nicht. Also es gehört halt dazu. Fertig. Da finde ich den etwas schwierigeren achten Teil, über den ich da noch gleich sprechen möchte, nachher. Ja. Mhm. Da müssen wir dann speziell nochmal drüber reden. Da weiß ich auch überhaupt nichts drüber, möchte ich sagen. Aber bin ich mal gespannt. Ja. Es kommt ja jetzt auch ein Fanfilm Voldemort, gell? Den habe ich in den Trailer gesehen. Habe ich mir auch neu angeguckt. Fuck, den will ich sehen. Aber wie? Weißt du, normalerweise werden doch alle möglichen Fanprojekte werden doch in Grund und Boden gestampft. Ja, wie haben die das geschafft, dass die da einigermaßen? Ich meine, es wird ja voran immer gestellt. Es ist ein ganz, genau, ja, es ist ganz professionell, steht da. Das ist die Figur Voldemort gehört dem und dem und das ist ein Non-Profit-Ding, was wir hier machen. Das ist eigentlich auch eine gute Idee, sowas mal zu machen. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich möchte keine neuen Filme. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich möchte neue Bücher. Mhm. So, das ist für mich das Wichtigere. Ich möchte neue Bücher. Was? Beauty? Beauty and Lord Voldemort. Okay, also wir sehen hier gerade ein Schöne und das Biest Filmplakat quasi. Mhm. Und da steht Emma Watson Rücken an Rücken mit Lord Voldemort. Nice. Ich finde auch den, im Film finde ich den auch ganz stark, muss ich sagen. Lord Voldemort. Ach, der spielt richtig gut, der Schauspieler. Ja, Peter. Kennst du dieses wehmütige Gefühl, wenn du, ich weiß nicht, ob du das kennst, als ich den letzten Band las und die letzten Seiten gelesen habe und das Buch geschlossen habe, da war ich echt deprimiert. es war so schön. Ja, also. Ich finde das Ende auch sehr schön, dass sie wirklich nochmal so diesen kurzen Schluss haben, so wirklich, Prolog, ja. dass sie nochmal sagen, okay, das war's jetzt. Gell? Also dann nochmal Jahre später und jetzt ist alles gut und die Familien und treffen sich dann nochmal am Gleis 9 3/4 und es beginnt eigentlich eine neue Story. Das war das perfekte Ende. Finde ich auch und perfekt. Und genau da knüpft Harry Potter an. Harry Potter 8. Okay. And the Cursed Child. Ich finde auch die Aufmachung ist interessant. Da reden wir aber gleich drüber. Ich möchte gerne noch mal was drüber verlieren. Ich würde vorher noch mal gerne über die Filme reden, schnell. Mhm. Die Filme sind eigentlich relativ nah am Original, jeweils. Mhm. Finde ich echt gut. Das Cast gefällt mir nach wie vor. Rupert Grint als Ron. Top-Besetzung, finde ich super geil. Daniel Radcliffe mag ich auch total gerne. Den mag ich auch gerne in anderen Filmen. Also sehe ich immer noch gern. Emma Watson ist natürlich einfach eine hübsche Frau geworden, ja, muss man dazu sagen. Ich wollte dich auch gerade fragen, wie findest du so die Umsetzung, nachdem du die gelesen hast? Hat das so deinen Vorstellungen entsprochen, so die Besetzung? Also bei mir hat es ziemlich, also nicht genau, aber es war so ziemlich die Richtung, so in die ich auch gedacht habe. So von der Beschreibung her einfach, die sahen für mich alle ziemlich so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt ein Buch lese, was ich ja immer mal mache, alle paar Jahre lese ich mal wieder ein Buch und es taucht Severus Snape auf. Severus Snape sah in meiner Fantasie um einiges anders aus. Dennoch hat jetzt der Schauspieler für mich übernommen im Kopf. Das sieht jetzt immer so aus. Und das ist die beste Besetzung für den Snape. Also das ist so geil. Ich kann normalerweise die Namen immer alle auswendig, aber jetzt ist er mir natürlich entfallen. Er ist auch vor 2 Jahren gestorben. Mir fällt es auch 100%ig wieder ein, aber was willst du machen? So ist es halt immer. Das ist live, meine Damen und Herren. Natürlich Vater Tobias Snape. Alan Rickman, den ich ja sowieso sehr mag. Sehr gerne sehe. Aber der spielt dieses Arrogante, dieses Potter. Ja, das ist mega. Mr. Potter. In meinem Kurs zählt nicht die Berühmtheit oder irgendwie sowas, ja. So ein Käse. Richtig nice. Ich mag den hart. Schniefellos. Und eigentlich auch nur eine tragische Figur. Eigentlich hat James Potter eigentlich ein ganz schöner Assi gewesen zu ihm teilweise. Ja, also. Das stimmt. Und ja. Auch diese unerwiderte Liebe gegenüber Lilies. Ja, also es ist, und der eigentlich, das ist eigentlich so ein krasser Held. Und es wird ja auch nochmal gesagt, am Ende, im Prolog. Nee, im Epilog des letzten Teils. Du bist wo Harrys Kind fragt, Albus Severus, wo er fragt, was ist, wenn ich in Slytherin komme? Sagt er, es ist nicht schlimm. Du bist nach 2 großartigen Männern benannt. Der eine war Gryffindor und der andere war Slytherin. Slytherin. Dann gibt er ihm ja noch den Hinweis, so nach dem Motto, er könnte ja den Hut auch sagen, genau, was er sich wünscht. Gell? Genau. Das ist auch nochmal schön. Ich muss sagen, ich habe neulich nochmal, ich kann mich beim Buch, also ich habe es dann als Hörbuch gehört, die Heiligtümer des Todes, kann mich nicht mehr daran erinnern, ob das, wie das da drin war. Und ich habe neulich nochmal Heiligtümer des Todes im Fernsehen Teil 2 gesehen. Und irgendwie konnte ich mich nicht mehr daran erinnern, an diese Szene, nachdem Harry Potter dann die Tränen von Severus nimmt. Ja. Und in diesen Spiegel da. Das Denkarium, ja. Wo er dann diese Erinnerung sieht. Und dann sagt doch Albus zu Severus, sagt, er hat ihre Augen. Severus. Ja. Und da habe ich kurz gedacht, was? Was soll denn die Scheiße jetzt? Harry Potter hat die Augen seiner Mutter, ja. Ach so ist das gemeint. Ja. Ich verstehe das. Also ich Harry Potter, so verstanden, Lily Potter hat grüne Augen. Ah, okay. Und James Potter hat blau oder braun. Ah, okay. Ich dachte, er ich hat ihre Augen. Nee, ich habe das nicht falsch verstanden. Er sagt zu ihm, er hat ihre Augen. Und dann dachte ich so, what the fuck. Und dann habe ich ihn nämlich auch gegoogelt, im Internet, habe gedacht, und da gibt es übelst viele Leute, die sich daran auch so aufgestoßen haben, die dann bei euch geschrieben haben, ist eigentlich Snape Harrys Vater und sowas. Da gibt es übelst die Diskussionen im Internet. Okay. Und da habe ich gedacht, what the fuck. Wurde das am Ende nicht geklärt, aber es wird ja dann doch im selbigen wieder aufgeklärt und es wird ja dann gesagt, nur das Seltsame ist eben auch, dass der auch denselben Patronus hat, gell, wie die Mutter. Der hat auch diese Hirschkuh. Das ist ja auch wieder merkwürdig, wenn du denkst, hä, gut, das kann durch die Freundschaft durch sein, durch die Freundschaft, weil er sie einfach geliebt hat. Genau. Sie hat einfach abgöttisch geliebt. Und da denkst du einfach, in dem Moment dachte ich so, da war ich nochmal so richtig verunsichert und habe mir gedacht, hä, war da nochmal irgendein Turn in der Geschichte? Eigentlich war das da von vornherein klar, dass er nicht der Vater war. Krass wär's. Aber dann hätte er ihn nicht so behandelt. Glaube ich nicht. Außer er hat von ihm Großes erwartet. Er wollte ihn. Das war so ein Vater, der eigentlich aus ihm einen richtigen Star machen wollte, der ihn triezen wollte, so, der ihn zum größten Zauberer aller Zeiten machen wollte. Ist zu allen Talentshows hingeschleift. Ja. Hier, mach mal die Barbie. Nee, ja. Okay, gut. Ich finde den Dumbledore-Schauspieler finde ich auch super geil. Draco Malfoy ist auch super besetzt, mag ich auch sehr. Draco Malfoy, der ja eigentlich auch nur eine bittere Person ist am Ende, der am Anfang denkt, das wird so sein größter Gegenspieler und gegen Ende wird er einfach nur noch unrelevant, also immer unrelevanter Und ihn treibt halt auch einfach die Angst. Hm? Ja, seine Familie halt auch. Und es gibt ganz viele tolle vierschichtige Charaktere in Harry Potter. Oder Professor Trelawney, der eigentlich die ganze Zeit nur Scheiße erzählt, bloß in zwei Prophezeiungen mal recht hatte. Ja? Hm. So, die halt einfach dann trotzdem immer dabei bleibt. Super nice. Ist das Ed Sheeran? Nee. Aus der Ferne sah Rupert Grint gerade aus wie Ed Sheeran. Da spielt er sogar in einem Video mit von Ed Sheeran. Won? Won? Won? Meinst du Rupert Grint oder was? Ne? Okay. Gibt sogar ein Video und da denkst du, wenn denkst du, oh, das ist der ganze Ed Sheeran, da spielt er so eine Hauptrolle in dem Video. Ach so. Die begegnen sich dann nur an einer Stelle. Ach so. Ich habe damals auch gedacht, hä, wie sieht denn da jetzt so aus, Ed Sheeran, gell? Und dann begegnen sie sich irgendwo in dem Video mal. Ganz witzig. Ja. Das Zaubereiministerium ist super geil. Also das finde ich auch. Oh, ja. Also diese ganzen Details, die da so gemacht werden. Auch Neville finde ich eigentlich eine ganz tolle Figur. Wo dann in der Prophezeiung nicht mal richtig klar ist, ob Harry Potter gemeint war in der Prophezeiung oder Neville Longbottom. Mhm. Ja. Auch die Szene, die leider im Film nicht vorkommt, wenn sie... Sehr geil gemacht. Super gell? Nice. Wenn sie... Ja. Geil. Die sind wie Brüder, gell? Stimmt. In Teil 7 ist es ja so, dass sie mal... dass sie mit viel Safttrank ins Zaubereiministerium gehen. Hm? Und dort treffen sie... Alter, jetzt ist aber gut, jetzt leck mich mal nicht jetzt. Sorry. Das ist so göttlich. Das ist richtig nice. wir sehen gerade Rupert Grint als Ed Sheeran quasi. Und sie treffen nicht nur den verwirrten, also eine Abteilung vom Zaubereiministerium ist das St. Mungo's Hospital, also das für geistige, nee, für Krankheiten, magische Krankheiten oder so. Mhm. Und treffen ja dann auch, nee, das war nicht in dem Teil. In dem einen Teil treffen sie in dem Krankenhaus, wie heißt denn der? Aus dem zweiten Teil. Ich überlege gerade. Professor Ficktart, Professor Lockhart. Professor Lockhart, da müssen wir sowieso noch drüber reden, über die Cold Mirror Sache. Professor Lockhart. Und im, glaube, im 7. da treffen sie Nevilles Eltern, die ja durch den Cruciatus-Fluch so geschädigt worden sind, dass sie quasi ihren Verstand verloren haben. Hm, stimmt, ja. Und Neville so. Eigentlich auch eine ganz bittere, eine ganz bittere. So ein typischer Loser-Typ, der dann am Ende auch was beiträgt. Was suchst du? Ich hätte dir noch was mitgebracht, fällt mir gerade ein. Echt? Wer war es denn? Da habe ich noch Aufkleber gefunden von Harry Potter. Geil. Also wir sehen hier Harry Potter von der Seite und ihn schaut gerade an Mad-Eye Moody. Alistair Moody. Hm. Den finde ich ja auch geil. Das ist auch Alistair eine geile Moody Figur, ist auch nice, obwohl man den ja kaum kennt. Hm. Den kennt man eigentlich nicht. Den kennt man. Na gut. Ja, man hat ein Jahr was von ihm. Ja. Er ist im 4. Jahr, ist er Lehrer dort, aber es ist nicht er. Das ist hier Barty Crouch Jr. Stimmt, ja. Als mit Vielsafttrank. Und er ist in der Kiste. Und dann nur so ein bisschen bei den Orden des Phönix, nebenbei als Mitglied des Orden des Phönix. Und dann im 6. noch? Stirbt er im 6. oder im 7.? Ich überlege auch gerade, wann er stirbt. Er stirbt im 7., glaube ich. Ja, er stirbt im 7., da hat man noch im 6. Aber man kennt ihn. Ich glaube, Harry Potter, also Harry denkt sich in dem einen Buch sogar selber, er kennt ihn eigentlich kaum. Er kennt nur Barty Crouch Jr. so ungefähr. Es gibt auch so schöne Hassfiguren in der Saga. Ja, Rita Kimcorn zum Beispiel, die kann man richtig, oh, die blöde Sau, dachte man sich da öfter mal, wie heißt sie? Natürlich ist auch Snape eine Form eines Antagonisten von Harry Potter. Es wurde ja am Ende erst revealed, dass er ja okay, er war, man kann sagen, was man will, er war bösartig zu Harry. Schon immer. Er hätte auch anders mit ihm umgehen können. Das stimmt. Trotzdem ist er ein Held. Aber er hätte die ganze Zeit anders mit ihm umgehen können. Müssen, finde ich sogar. Dann gibt's noch Dolores, ja, Dolores Umbridge. Der hat halt so den Hass auf seinen Vater gehabt. Das war so, ja, sein Problem, gell? Also das Spiegelbild seines, ja, Vaters in ihm gesehen, den Hochmut, das sagt er ja auch zu ihm. Hochmut. Genau, ihr seid genauso hochmütig wie euer Vater. Genau. Das ist, glaube ich, sein Problem auch. Gerade dadurch, dass er eben Lily Potter so geliebt hat. Harry. Ihr seid ganz schön hochmutig. Sag mal, hast du den zweiten Teil, hast du Harry Potter 2 als Erstauflage oder als Nachdruck? Wow, du hast den als Erstauflage, geil. Ich hab den als Nachdruck. Wisst ihr? Nee. Ich möchte meine behalten. Okay. Ich habe quasi so zweite Auflage oder so. Das war ja sowieso mal ein krasser Hype damals, ey, wenn das neue Zeug rauskam. Stimmt, ja. Da war es ja erstmal schwierig, das Zeug zu bekommen. Ich habe auch vorhin gelesen, Teil 5 bis 7 haben auch jeweils immer die Vorbestellungsrekorde gebrochen. Weltweit. Stimmt, das war ja damals so. Genau, das ist dann die zweite Auflage. Sieht man hier oben am Schriftzug ist anders. Mhm. Also immer, das sind dann immer die Nachdrucke. Okay. Mal gucken. Bei den anderen, da hat immer, ist immer das H mit der Blitznarbe. Hier, das P mit der Blitznarbe. Mhm. Und, ach, alles klar. Na? Daran erkennt man das. Mhm. Erst. Ich hab alle. Ich hab alle außer den zweiten. Nee. Der Blick. Nee, danke. Nee. Ich hab ja, ja, die Filme sind auch toll. Würde ich dir auch schenken. Was sagst du zu, wir können auch tauschen. Nee, ich möchte meins behalten. Wir können auch noch mal kurz über Fantastische Tierwesen reden. Was sagst du dazu? Gesehen? Nicht gesehen? Ich hab den cool, Film uncool gesehen, den ersten. Das Buch hat nichts mit dem Film zu tun. Ach echt? Gar nicht. Okay. Denn das ist quasi wie ein Lexikon. Hm. Das sind einfach nur Zeichnungen drin. Ach so. Und da steht okay, da, das ist das Tier so groß und hat die und die Eigenschaft und so weiter. Das wurde ja auch in den Harry Potter Filmen schon erwähnt, gell, das Buch. Das wurde doch mal irgendwo am Rande, ist mir so, als würde das mal erwähnt werden irgendwo. Also ich glaube, da verwechselst du jetzt. Oder es wurde nur. Ich glaube, du verwechselst mit die Märchen von Beedle den Barden. Hm. Oder vom Mafalda Hopkirk. Nee, ja, Magie Band 1 zur Zauberei, ja, und eine Geschichte von Hogwarts und so ein Kram. Da werden ja viele Bücher genannt, ne? Also so Quidditch im Wandel der Zeiten, glaube ich, also wird eigentlich irgendwo wird sicherlich mit drin stehen. Ja gut, dann wurde das wahrscheinlich nicht erwähnt. Man muss ja dazu sagen. Zumindest, es wird ja auf jeden Fall, mir fällt gerade der Name nicht ein, wie heißt der Protagonist von Fantastische Tierwesen? Rufus Scrimgeour? Newt Scamander. Genau, der wird irgendwo erwähnt auf jeden Fall, das weiß ich noch. Der Name ist irgendwo mal gefallen. Oder es war nur ein Buch, das kann auch sein. Das ist möglich. Ich weiß es jetzt mal auch gesagt auch nicht mehr. Aber ich glaube, irgendwo wurde da mal ein Nebensatz genannt oder sowas. Newt Scamander, ach, das ist doch der hier die ganzen Tiere kategorisiert hat. Mir ist irgendwie so, als würde das irgendwo mal genannt werden. Kann auch sein, dass ich mir das jetzt nur einbilde. Ja, also der Film, der war bei mir schwierig. Der war mir zu lang irgendwie auch. Also der ist recht lang, hat mich irgendwie, ich habe mir, glaube ich, auch was anderes drunter vorgestellt. Ich habe irgendwie gedacht, da geht es noch mehr man sieht noch viel mehr Tiere und sowas, also noch viel mehr fantastische Wesen. Fand ich fast schon zu viel. Man sieht schon ein bisschen was. Mir hat es irgendwie fast, das ging auch meiner Freundin so, wir waren ja zusammen in dem Film, die hat auch gesagt, ja, es hieß, würden jetzt ein Haufen Viechter kommen. Und dann war es uns fast zu wenig. Und wir haben irgendwie noch mehr mehr Kreativität, noch Viechter, die sich irgendwie anders transformieren können, verwandeln können, irgendwelche Fähigkeiten haben. Es gibt einige Sachen, die trotzdem angedeutet werden. Manche werden noch offen gelassen, schon mit Hinblick auf eine Fortsetzung oder so, wo er dann nur mal irgendwas sieht, kurz oder sowas, gell, wie diese komische Hummel oder was da an ihm vorbeifliegt oder diese Fliege. An sich, den Film fand ich irgendwie zu lang. Und die Erzählweise irgendwie hat es mich nicht so richtig gereizt. Die Überraschung am Ende war trotzdem groß, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Trotz allem, mit Grindelwald habe ich überhaupt nicht gerechnet, muss ich sagen, am Ende. Ja. Habe ich nicht erwartet. Toll. Dass der noch auch, und es war sogar Johnny Depp, glaube ich. Ja, das war Johnny Grindelwald Depp. Ist. Super geil. Total geil. Also, viele sind ja dagegen, dass Johnny Depp Grindelwald ist und so weiter und so fort. Hm. Erstmal Eddie Redmayne. Der Hauptdarsteller, der Newt Scamander spielt. Hm. Ich mag Eddie Redmayne sehr. Ich mag den Schauspieler hart. So. Ich fand's zu viel Tiere. Ich fand's zu viel okay. Actionkram. Ich fand's manchmal zu dolle Actionkram. Also man muss ja sagen, also wenn man sich die Filme anguckt, 7. Teil. Zum Beispiel Harry Potter, 7. Teil. Hm? Heiligtümer des Todes, Teil 1 und 2. Das ist ein Actionfilm. Mehr oder weniger. Ja. Aber die nehmen sich da trotzdem die Zeit und da sind sie halt mal in ihrem Zelt und unterhalten sich drüber, wie könnten wir jetzt weitermachen und so fort. Das hat mir da komplett gefehlt. Mhm. Also es war mir manchmal zu unbedacht. Ja, es war zu actionmäßig. Was ich ein bisschen schade finde, New York, also Amerika finde ich ein bisschen schade vom Setting her. Ich finde Harry Potter, die Welt von Harry Potter ist für mich untrennbar mit England verbunden. Fand ich ein bisschen schade. Okay, kann man drüber hinwegsehen. Hm. Gut. Ja, dann... Mir hat auch nicht so gefallen, der Film, wie gesagt. Nee. Irgendwie. Aber ich finde es gut, dass man jetzt endlich auch mal sympathischen Hufflepuff hat. Weil welchen geilen... Das stimmt, Hufflepuff. Welchen geilen Hufflepuff hast denn du? Außer Helga Hufflepuff. Hm. Dass endlich mal einen sympathischen Hufflepuff, der auch was gerissen hat. Also der auch was erreicht hat, da mit seinem fantastischen Tierwesen und wo sie zu finden sind, da halt auch irgendwie einen Eindruck auf die Zaubererwelt hinterlassen hat. Mhm. So, man hat ja so immer so coole Leute aus den Häusern. So, Snape und Sirius waren Gryffindor, glaube ich, als einziger seiner Familie. Waren Slytherin, Albus und Harry Potter sind Gryffindors. Da wird es schwierig für Ravenclaw, wird es natürlich schwierig. Nee, ich glaube Dingsbums, Luna Lovegood ist Ravenclaw. Schnell gucken. Die ist Ravenclaw, die ist eigentlich auch ein ganz cooler Charakter, finde ich. Das sind die Nagel. Luna... Bailando. Entschuldigung. Von der Schauspielerin, die sich übrigens von ihrem Kind kram, ist eine Ravenclaw, genau. Die Schauspielerin, die sich übrigens, Ivana Lynch, die sich ein bisschen von ihrem Kind-Dasein verabschiedet hat und jetzt Nacktbilder macht teilweise. Ach ja. Ja. So richtig mit, du kannst fast von unten an die Mandeln gucken und so ein Kram. Also richtig, also jetzt hier nicht nur, wie man sagen würde, geschmackvoller Kram von der Seite, sondern richtig Full Front Nudity. Oh, oh, oh. Und ich bin interessiert. Erzähl mir mehr. Du hast meine Aufmerksamkeit. Ja, also so quasi so ein cooler Hufflepuff hinterher. So. Das finde ich eigentlich ganz nice. Wenn ich auch, also wie gesagt, ich habe den Film ganz gut gefunden. Okay, ich würde sagen okay. Ich würde das aber eher als Extended Universe so. Also es gehört halt zum so eine Art Extended Universe. Ist okay. Könnt ihr euch mal angucken. Ist ein bisschen lang, finde ich. Während der Handlung, was? Newt Scamander während der Handlungszeit der Harry Potter Filme in Hogwarts. Die haben ja nur so ein Easter Egg, wo ja. Das in den Harry Potter Filmen schon fantastische Tierwesen hält, Newt Scamander eine Rolle spielte, ist bekannt. Okay. Das war mir jetzt nicht bekannt, also. Aber wohl angeblich sogar vor Ort während. Ja, das sind da wieder so Sachen. Angeblich war er vor Ort während der Abenteuer von Harry Potter sozusagen. Das macht keinen Sinn, aus egal. Egal. Und Scamander, also die Handlung spielt ja in 20ern oder wann das war. Hm. Die Handlung, die da war. Newt Scamander müsste ja mittlerweile ein alter Sack sein. Beziehungsweise optisch älter aussehen. Hier steht's. Newt Scamander, dessen Geschichte aktuell in bla bla erzählt bekommen, ist auf der Karte zu sehen. Ah, auf der Karte des Rumtreibers. Da wird er wohl gezeigt, das ist das Easter Egg. Hier, Newt Scamander. Cool. Ja, aber sowas mag ich, sowas. Was also, er scheint in Hogwarts unterwegs zu sein. Cool. Schön. Also er wird wohl auch irgendwo mal erwähnt. Es gibt wohl ein Porträt bei Dumbledore und sowas von Newt Scamander, habe ich gerade noch gelesen. Ja, ja. Also er wird so ein bisschen als Easter Egg wohl schon angekündigt. Okay. Ja. Du könntest mir mal bitte die Märchen von Beedle the Barton geben. J.K. Rowling hat nämlich für den irgendeinen so Princess Trust oder sowas, das war, damals nochmal die Feder in die Hand genommen, sag ich mehr oder weniger. Für schon mal schnell gucken. Für so ein Charity-Ding halt. Mhm. Und hat das extrem wichtige Buch für die Handlung, die Märchen von Beedle dem Barton, geschrieben, die ja die unter anderem die Geschichte der drei Brüder enthält, die ja die Heiligtümer des Todes sind. Mhm. Und was ich habe hier so dieses schöne Original, was damals auskam, das habe ich mir dann mal gebraucht gekauft. Gibt es jetzt mittlerweile nur noch als Taschenbuchausgabe, glaube ich. Und da es wird ja gezeigt, dass über der Geschichte, da wird ja gesagt, dass über der Geschichte im Buch jetzt, ja, in dem Buch, über der Geschichte, die Geschichte, die das Märchen von den drei Brüdern, dass da, hey, ich schole meine Brüder, dass da das Zeichen drüber ist, das Zeichen der Heiligtümer des Todes. Ach so, ja. Aber das ist hier nicht, das ist schade. Finde ich schade. Ich habe da zuerst, wo ich das gekriegt habe, drauf geguckt, ist das hier? Nee, ist nicht da. Hm. Schade. Da hätte ich mir so gewünscht, dass es aussieht, als hätte das jemand reingeschrieben. Das wäre voll nice gewesen. Aber dafür ist es hier. Auch das. Haben die so nicht auch gesagt, dass das auch das Symbol von Grindelwald ist? War da nicht irgendwie auch was? Ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist das Symbol von Grindelwald. Weil Grindelwald hat ja den Elderstab besessen. Und der Elderstab hat ja sowieso eine ganz besondere Bedeutung auch, weil das der einzige Zauberstab ist, der aus Erle ist. Ach ja. Elder ist das englische Wort für Erle. Und das ist halt, hat halt so einen speziellen, das Design sieht doch irgendwie so extrem gut aus, finde ich, in den Filmen. So dieses, das ist schon geil. Mag ich hart. Also diese Szene im letzten Film, wo Harry Potter den Stab durchbricht und einfach runterschmeißt. Hm. Ah, es gibt's wieder. Gibt's sogar wieder in der gebundenen Ausgabe. Hm. Cool. War nämlich mal eine Zeit lang sehr schwer zu kriegen. Und das sind halt in dem Rahmen, also es war wie in dem, nochmal, also wo der diesen Zauberstab da zerknickt und runterschmeißt, runter, ne? Ist ein bisschen wie bei Star Wars mit einem Lichtschwert. Da musste ich sofort dran denken. So. Ja, stimmt eigentlich. Ich finde, obwohl ich das schade finde, dass sie so ein Einband gemacht haben. Das sieht okay aus, ne? Sieht so Harry Potter mäßig aus, aber das sieht noch geiler aus. Das Artwork. Ich muss auch sagen, ich finde auch das Artwork irgendwie von den Büchern hier, das sind die Original-Artworks, oder? Nee, kann das sein? Das sind nicht die Original-Artworks. Sind das für Artworks? Das sind Artworks. Aber nicht die Original. Das sind Artworks. Ich sehe gerade hier, ich habe gerade mal gegoogelt, Harry Potter Bücher, und da sieht man ein paar andere Artworks, die gefallen mir eigentlich besser, muss ich sagen. Die englischen sind auch gezeichnet. Die gefallen also mir besser. Die sind so ähnlich wie unsere. Ja. Auf dem ersten Band ist zum Beispiel der Hogwarts Express drauf und so ein Kram. Das ist die DVD. Hier gibt's noch eins. Naja, das ist zum Beispiel, ne? Nee, das ist auch nicht so original. Ja, jedenfalls sieht man da so, also so symbolisch Artworks, die mir ganz gut gefallen, wie jetzt eben bei der Kammer des Schreckens hat man wie so eine riesengroße grüne Schlange angedeutet. Hier. Auf dem Artwork, dem Cover. Ach, da, okay. Zum Beispiel. Ich wünsche mir, ganz ehrlich, ich wünsche mir, ich suche da schon seit langem danach. Ich zahle dafür 300 Euro, das ist mir scheißegal. Ich suche eine so richtig, also eine Hardcover-Ausgabe mit die aber komplett so Leder eingebunden ist, so ein bisschen schick, das ist so ein bisschen so, das ist wie so eine Schmuckausgabe, sagt man da, glaube ich, dazu. Nee, gibt's wirklich, ja, diesen Begriff gibt's wirklich. Also sowas hätte ich gerne. Das, ich habe schon überlegt, mir die binden bekommen, zu lassen. Kostet aber auch 100 Euro pro Buch. Das ist halt bei 7 Büchern bei 700 Flocken. Das ist schon nicht ohne. So. Aber kommst du im Endeffekt günstiger, oder? Ob du dir da so eine Special Edition kaufst, nee, die für 300? Ja, naja, aber das ist eine Special Edition für 300 komplett. Alle 7 Bücher. Ach so, alle 7. Ja. Dann gut, ja. Sowas möchte ich haben. Ja. Feldbuch. Was? Feldbuch? Feldbuch. Die Kammer des Schreckens. Was ist denn das? Ich muss eigentlich schon wieder pinkeln, ey. Peter, erzähl mal was. Was ist mit dir heute los, ey? Oh, das ist... Robert läuft aus. Nee, oh nee. Das ist heute wie hier... Ich bin's. Wie so ein Matrose. Der quasi wieder auf Reise geht. Naja, Harry Potter. Das ist ein Thema, da würde mich auch mal interessieren. Könnt ihr uns gerne mal schreiben, was ihr so für Verbindung mit habt mit Harry Potter. Gerne an diedorfschönheiten@gmail. Ruhig mal schreiben, was ihr so davon haltet oder kommentieren in eurer Podcatcher-App oder eurem Podcatchern. Oder eben bei uns auf Facebook, da sind wir auch unterwegs. Gerne mal sagen, was ihr so für Verbindungen damit habt. Bei Robert merkt das ja schon stark, der ist voll drin. Ich merke immer so richtig, ich habe das zwar alles gesehen und gelesen, auch zu einem Großteil, aber ich bin auch nicht mehr so richtig drin. Es ist mir vor allem beim letzten Film aufgefallen, als ich den neulich gesehen habe, Die Heiligtümer des Todes Teil 2, den Film, ist mir so richtig aufgefallen, dass ich vieles überhaupt nicht mehr wusste, was da passiert war und also wie es endet, hatte ich noch im Kopf, aber eher aus dem Buch. Das ist ja leicht ein bisschen anders im Film. Und ich konnte mich an so viele Sachen gar nicht mehr erinnern, was da im Vorfeld passiert ist und was dann noch so passiert gegen Ende. Ich bin da aber jetzt auch nicht mehr auf dem Laufenden, wie sehr der letzte Film und die letzten zwei Filme da noch wirklich am Buch dran waren. Da muss ich echt sagen, da bin ich ein bisschen raus mittlerweile. Aber trotzdem, Harry Potter, ein Franchise, wo man echt sagen muss, das ist bis heute begeistert das wirklich viele Leute und ich find's auch geil. Und selbst wenn ich die heute noch sehe, die Filme, guckt man die trotzdem gerne an. Und natürlich ist vieles auch Kult geworden. Gerade, wir hatten ja erst den Geocaching-Podcast und da sieht man, wie sehr sich so dieses Wort Muggel eigentlich in die Popkultur eingebrannt hat. Das wirklich beim Geocachen... Die Leute, die keine Ahnung vom Geocachen haben oder die es nicht betreiben, wirklich auch Muggel genannt werden. Das ist eigentlich total witzig, diese Verbindung, ja, ja, das so zu haben. Dieses Gleis 9¾ gibt es zum Beispiel auch. In Erfurt gibt es einen Cache, der heißt Gleis 9¾. Dann rennst du da am Bahnhof rum und dann suchst du da nach Hinweisen quasi zwischen Gleis 9 und 10. Ist irgendwo was angeklebt und das musst du gucken, was da drauf steht und dann hast du deine Koordinaten so ungefähr. Also total witzig, ja, was sich da mittlerweile auch entwickelt hat, einfach rund um die Bücher, Filme, um dieses ganze Franchise. Ja. Da hat schon J.K. Rowling echt... was geleistet. Ganz schön was geschaffen, ja. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte mit dem Buch, die Märchen vom Beedle den Barden. In dem Rahmen sind noch zwei weitere Bücher entstanden. Quidditch im Wandel der Zeiten und fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Ja. Und darauf haben die ja dann quasi diesen Film. Da müssen die ja quasi schon vorher gewusst haben, bevor die den Film gemacht haben, dass sie damit mal irgendwann was machen wollen. Das ist aber so krass, wie die manchmal planen, ey. Mhm. So. Ja. Fett. Fett. Fett. Fett. Ja, ich war schon in King's Cross. Apropos Fett. Erstmal ein bisschen Fett essen. Erstmal in die Pizza beißen. Ich war schon mal in King's Cross. Ach ja. In London. London Baby. Da steht, steht quasi wie so ein Einkaufswagen. So ein abgeschnittener Einkaufswagen steht da so in der Wand zwischen Gleis 9 und 10 so in so einer Säule drinne. Mhm. So, das ist auch sehr, sehr nice. An dem stand ich. und habe ein Bild gemacht, wie ich so an dem Wagen stehe. Ja, in London die Harry Potter Exhibition würde ich mir auch gerne mal angucken. Mhm. Wo, so, da, wo du da so durch die Sets läufst und Originalrequisiten angucken kannst und so. Das würde ich mir schon reinziehen, ja. Leider noch nicht geschafft. Ach ja. Auf jeden Fall, also, Bücher geil, Filme gut. Fantastische Tierwesen, okay. Hm. Können wir uns, denke ich, mal auf einigen. So. Ganz okay. Dann reichen Sie mir mal bitte Harry Potter und das verwunschene Kind. Oh, jetzt bin ich gespannt. Aber vorher möchte ich noch eine Frage stellen. Welches Haus, Peter? Ja, das ist... Das ist immer so eine typische Frage, ne? Jetzt, wenn ich... Also, als ich das als Kind gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, Gryffindor, das ist es, gell? Jetzt aus der heutigen Sicht, ich glaube, ich finde irgendwie... Ich glaube, ich würde Slytherin nehmen, weil ich die einfach geiler finde, weil die so ein bisschen badass sind, so, gell? Ja. Weil die eben so ein bisschen drauf scheißen, auch gerne mal Mist anstellen mit dem, mit dem, was sie können. Klar, das machen die anderen auch, die bescheißen auch und alles, gell? Aber die Slytherin, das sind so die Schlitzohren von Hogwarts, finde ich so. Die haben immer so ein bisschen so noch einen Schalk im Nacken, so, und die, ja, die versuchen immer so ein bisschen, ja, über die Runden zu kommen. Das sind so wie die Rowdies, die man früher in der Klasse hatte, so, die so ein bisschen die Leute aufmischen oder sich mit den Lehrern noch ein bisschen anlegen oder so ein bisschen von hinten so rein einschleimen oder so, gell, so. Bisschen so die, das sind die, die spicken in der Schule eigentlich. Das sind, das ist Slytherin, so. Ja. Finde ich. Ja. Okay. Das also ich, so ich versuche ich mich bei der geil. Frage immer ein bisschen in den Sorting Hat, wie heißt der? Der Hut. Der sprechende Hut hineinzuversetzen. Wo würde er mich einteilen? Welcher Teil in mir überwiegt? Ja. Dieses manchmal schon bösartig gegenüber. Definitiv wäre ich wahrscheinlich auf jeden Fall kein Gryffindor geworden. Denke ich nicht. Dafür bin ich einfach ein Feigling manchmal. Mhm. Wahrscheinlich entweder Ravenclaw oder Slytherin. Nicht Hufflepuff. Niemand sagt nee, Hufflepuff. Nee, glaube ich nicht. Das ist schon lustig. Glaube ich nicht. Niemand sagt Hufflepuff. Ja, weil Hufflepuff ja auch so ein bisschen die... Naja, weiß ich nicht. Das sind halt die Pfeifen. So ein bisschen. Das sind gute Freunde und so und herzensgute Menschen, aber die haben halt nie was gerissen, außer Newt Scamander. Okay. Wahrscheinlich, wenn jetzt irgendein Hardcore-Fan hier zuhören würde, dann... Nein, das nur der und der und der und der und der und der und der. Ja, schön, aber... Es gibt keine wichtigen Hufflepuffs in der Story. Der einzige wichtige Hufflepuff in der Story wird gleich nachdem er eingeführt im selben Buch getötet durch Voldemort. Na, die Hufflepuffs, das wären so die Äquivalente so für Pummelhof oder so von Pokémon oder Carpador, aber ein Carpador, was ich nicht weiterentwickeln kann zu einem Charakter. Das wäre so das Äquivalent für mich, so wenn es mit Pokémon vergleichst. Das sind so die größten Flaschen drin. Ja. So, die singen nur Lieder, das sind so die Das sind so die Pfadfinder. Oh, jetzt wird gerade ganz schön. Ich glaube, irgendwann kriege ich da einen Shitstorm für. Jetzt wird's aber dissig. Das sind so, ja, ich weiß gerade auch nicht. Ich lasse es lieber. Das sind so die Luschen, ja, das ist echt gut. Das sind so die My Little Pony gucken. Ja, so ein bisschen die Luschen sind es schon. Das sind so Helene Fischer-Fans. Muss ich jetzt mal so sagen. Helene Fischer-Fans, die... Ja, ehrlich. Also Gryffindor, Slytherin oder Ravenclaw für mich, wahrscheinlich eher Ravenclaw. Ich habe auch noch eine witzige Frage. Ja. Wenn du dir ein oder mehrere Horcruxe erstellen würdest, ja, oder könntest, welche Gegenstände würden sein? Ich glaube, ich würde es ähnlich angehen wie Voldemort. Also Voldemort hat ja so Artefakte der Geschichte genommen, prominente Artefakte, Helga Hufflepuffs, gell? Hm. Ich wüsste nicht mehr, was es war. Pokal. Der Pokal Helga Hufflepuff Pokal. Hm. Rowena Ravenclaws Diadem und so weiter und so fort. Also ich würde aber eher Sachen aus meiner menschlichen Geschichte würde ich nehmen. So Erbstücke und so ein Kram. Vielleicht wahrscheinlich auch ganz... Ich würde auch mal ein oder zwei sinnlose Sachen dazwischen. Ich wollte gerade sagen. Sachen, die nicht auffallen. Ja, so portschlüsselmäßig. Ne? So Sachen, die nicht auffallen. Einfach mal eine dreckige Unterhose genommen oder so. Ja. Die keiner anfassen würde. Dreckige Unterhose oder du Satelliten. Also du gehst nach, wenn die hier irgendwie so eine Marssonde oder sowas machen, dass keiner drankommt, weißt du? Das wäre auch geil. Das wäre halt total clever. Da bist du halt raus. Da brauchst du auch nur einen. Ja. Da brauchst du nur einen. Horcrux. Ist vorbei. Kommt keiner mehr ran. Kommt keiner mehr ran. Diese Idioten. Warum hat er eigentlich... Warum hat er das nicht gemacht? Ja? Warum hat er eigentlich auch den nicht einfach im Meer versenkt irgendwo? Das habe ich auch gerade überlegt. Den irgendwo versenkt. Weil Horcruxe so. Kannst du ja auch nicht mit Beschwörungszaubern. Beschwörungszauber funktionieren bei denen nicht, ja. Akio und so. Mhm. Trottel. Macht's gut, ihr Trottel. Du musst den eigentlich irgendwo platzieren, wo keiner rankommt. Oder hinter, oder du, oder er hat das Ding gemacht. Und er hat es hinter diesen Vorhang geworfen. Wo Sirius dahinter verschwunden ist. Aber da weißt du nicht, ob das den vielleicht zerstört hätte. Wie wäre das eigentlich, wenn du... Achso, nee, man kann sie ja nur nicht beschwören, gell? Ja. Ich habe gerade überlegt, wenn du die in so eine Tasche reinlegst, in der unendlich viele Gegenstände reinpassen. Aber man kann ja, wenn man dran denkt, kriegt man ja den richtigen Gegenstand, gell? Vielleicht gerade, wenn du den in so einer Tasche verschwinden lässt und niemand weiß, was da drin ist. Ja. Dann weiß ja niemand, dass da ein Horcrux drin liegt und niemand weiß, was es ist. Sofern sie es nicht rausfinden von dir irgendwie. Ja, wenn du den in so einer unendlichen Tasche reinlegst, dann... Ja, aber wie viel Scheiß brauchst du denn da drin? Musst du ganz viel Scheiß drin verstauen. Haufen Fidget Spinner mit reinwerfen. Fidget Spinner. Das wäre ein geiler Horcrux. Fidget Spinner Horcrux, ey. Aber mit so einer geilen Schlange drauf, ey. Das wäre geil, ey. Fidgets, ey, das ist wirklich ganz schön... Das ist so scheiße, das ist schon wieder geil. Oder Tamagotchi oder so. Das wäre nice. Die Pokémon Cock Edition. Ja, genau. Die wäre so geil. Ey, so ein Gameboy wäre auch ein geiler Horcrux. Harry Potter und die Geheimnisse der Pokémon Cock Edition. Und du musst auch das Spiel durchspielen, sonst kommst du nicht, du musst irgendwas triggern damit irgendwie. Das wäre super geil. Das wäre auch mal ein geiles Ding für so ein Live-Game oder sowas. Wie so ein Escape Room Game, wo du irgendwelche Hinweise in einem Raum sammeln musst. Und du hast in dem Raum 7 Horcruxe versteckt. Und es gibt aber Hinweise im Raum, was die Horcruxe sind oder sowas. Und dann musst du überall Hinweise finden und dann gibt's irgendwie, ja, es dreht sich in deiner Hand und dann ist es halt der Fidget Spinner im Raum. Das ist der Horcrux oder sowas. Und sagst du, ich habe den Horcrux gefunden. Super geil. Das wäre ein geiles Game. Könnte man einen Zauberstab zum Horcrux machen? Zumal denn der Zauberstab ja dann noch nicht zerstört werden kann. Hm. Nur durch bestimmte Dinge. Aber welcher Basilisk beißt denn bitte in den Zauberstab? Oder Gryffindors Schwert, das ist ein Quatsch. Oder du musst was ganz Kleines zum Horcrux machen. Zecken. Zecken, die sind doch so widerstandsfähig gegen allen möglichen Scheiß. So ja, das klein. Ist die Frage. Wer findet so eine scheiß Zecke? Ich meine, Harry Potter war ja selbst ein Horcrux, aber eine Zecke hat ja ein weitaus kürzeres Leben als... Hm. Du müsstest was nehmen, was... Hm. Oder was ganz Prominentes. Also ein Eiffelturm oder sowas. So richtig schön, was du erst die ganze Zeit hier. Schön vor der Nase, gell? Na, so richtig offensichtlich so. Dann schreibst du dran, das ist ein Horcrux. Da denkt, glaubt keiner, dass das ein Horcrux ist. Mhm. Würde doch keiner da dran schreiben. Ja, oder irgendwas, was Leute eben ganz schwer finden können. Das Bernsteinzimmer oder so. Du musst aber erstmal selber finden. Akio Bernsteinzimmer. Kriegst erstmal so ein Zimmer auf den Kopf. Apparieren wär auch geil, wenn man das könnte. Hm. Fällt mir gerade auf. Das wäre geil. Das ist wie beamen. Das wäre richtig geil. Oder was wäre dein Patronus, ey? Das wäre auch geil. Mein Patronus wäre wahrscheinlich entweder eine Katze. Oder Neil fährt. Ich dachte jetzt, es kommt doch Stay Puft, meine. Nee, nee. Nee, also da trenne ich ja wirklich ganz klar. Muss das eigentlich ein Tier? Jetzt wird es aber albern. Wie ist das bei Patronen? Das muss das ein Tier sein? Ja, Patroni sind Tiere. Schade. Bei dir wäre es wahrscheinlich ein Hund. Ein englischer Bluthund. Kennst du die? Da drauf? Weiß ich nicht. Der passt am besten zu dir. Warte mal. Ich will dich. Die passen irgendwie zu dir, ohne dir jetzt zu treten. Die sind super geil. Ich mag die. Ich finde die super geil, die Viecher. Ich weiß nicht, ob es ein Hund wäre. Ich überlege gerade, was mein Patronus wäre. Ich glaube, ein Meerschweinchen. Super, weil ich Meerschweinchen irgendwie ultra geil finde. Super, super geil. Ich hatte mal welche und dann dann so ein Riesenmeerschweinchen einfach. Riesenfettes Meerschweinchen. Oder Schweinebärmann? Gilt damit? Das wär, oder so ein Krebsmensch? Krebs. Das wäre auch nice. Menschen. Oder Mr. Krabs. Ja. Oder hier Seidberg. Der rennt dann einfach nur weg. Seidberg, ja. Super geil. Das wäre geil. Ja, also schreibt uns ruhig, welcher Patronus euer Patronus wird. Ja, schreibt's mal auf. Und auch welches Haus ihr glaubt, welches Haus ihr gerne wäret und welches Haus ihr glaubt, ihr wärt wirklich reingekommen. Und was wäre euer Horcrux oder eure Horcruxe? Die Horcruxe. Ist die Krux an der Sache. Jo. Wir reden nicht von Schlampen. Nutten. Mit Koks und Nutten. Harry Potter und das verwunschene Kind. Halleluja. Eine Fortsetzung. Halleluja. Ist das enttäuschend. Ich habe mir gewünscht, als ich das gehört habe, ich habe es relativ spät mitbekommen, es wird ein neues Buch von Harry Potter erscheinen. Okay, viele haben sich dran gestört. Es ist eine Skriptversion. Bedeutet, es ist geschrieben wie ein Skript. Eins, es ist ein Theaterstück. Das ist in London gibt es Theaterstücke, zwei Theaterstücke, Teil 1 und Teil 2 jeweils. Mhm. Und das wird immer aufgeführt. Und das ist quasi das Skript einfach nur, was hier gelesen werden kann. Da steht halt auch wirklich drinne. Steht halt auch wirklich drinne die Namen, dann immer steht immer da, die Namen. Okay. Und wie die Szene ist, wird noch kurz aufgeschrieben. Es sind quasi nur Gespräche. Es steht zum Beispiel mittendrin, da fällt sein Blick auf ein Buch auf einem Regal, das ihn stutzig macht. Und dann geht's weiter. Scorpius sagt zu Harry, hast du die Bücher auf diesen Regalen gesehen? Und so weiter. Also es ist halt wirklich auch in Akte unterteilt, in Szenen unterteilt. Oh. Wie gesagt, das ist das Skript. Er hat mich erstmal so von der Lesensart stark so an Romeo und Julia erinnert. Also diese Reklamsachen hier, Macbeth und so ein Kram. Hm. Heil dir, Tarn von Cawdor, künftiger Tarn von Clarvis, egal. Und da haben sich viele Leute dran gestört. Hm. Also ein schönes Prosa-Stück, ja, im Fließtext ist was Feines. Aber ganz ehrlich, es hat mich nicht gestört. Also ich konnte der Geschichte gut folgen. Es liest sich auch schön schnell weg. Das ist auch mal was Neues. Ja, es fühlt sich irgendwie frischer an. Ja, ist ganz interessant. Und es ist halt auch eine schöne Möglichkeit, die erstmal nicht die Sprachkenntnisse haben wie ich und die auch nicht nach London gehen können und sich das angucken. Mhm. Weil die sind nur ausverkauft. Und da musst du auch Glück haben, dass du Teil 1 und Teil 2 sehen kannst irgendwie und dann, dass du nicht... Manchmal kriegst du nur Karten für Teil 2, manchmal kriegst du nur Karten für Teil 1 und so weiter. Mhm. Schwierig halt. Und ja, was ich das ganz große Problem an dem Buch finde, ist, da vorne steht ganz prominent drauf, Harry Potter und das verwunschene Kind, Teil 1 und 2, nach einer Geschichte von J.K. Rowling. Mhm. So, Und darunter stehen noch zwei weitere Autoren, John Tiffany und Jack Thorne. Im Endeffekt hat J.K. Rowling nur gesagt, das und das und das war's. Und geschrieben haben es die anderen. Mhm. Ich finde, es steht ja da, nach einer neuen Geschichte, finde ich echt schwierig. Also, und zumal das auch echt so klein ist, ja, mhm. Und dann ganz groß prominent J.K. Rowling, man könnte denken, ja, sie hatte ihre Finger im Spiel, ist es aber nicht. Okay. Sie hat nur die Grundzüge der Idee gegeben. Und dann die Geschichte. Ronald Weasley ist ein degenerierter Vollidiot geworden. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Mhm. In den Büchern wird gesagt, Harry Potter hat seine ZAGs in dem einen Fach leider nicht mit der Note bestanden, die er hätte brauchen können, um Auror zu werden. Er ist Auror geworden. Hermine Granger ist mittlerweile Zaubereiministerin. Mhm. Und so weiter und so fort. Also der Plot ist eine absolute Frechheit. Dritter Teil. Es geht hier um einen wichtigen Teil aus dem dritten Teil. Im dritten Teil hat Hermine Granger den Zeitumkehrer, mit dem sie die Zeit zurückdrehen kann. Es taucht ein Mädchen auf, ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt, so unrelevant ist das Ganze für mich. Ich habe das Buch weggelegt und habe gedacht, das ist für mich sowas wie Extended Universes, gehört für mich nicht zum Kanon. Mhm. Ich streiche das aus meinem Kanon raus. Ist so. Also, nee, ich erkenne das nicht an, weil das ist storytechnisch einfach Bullshit. Weil ja auf grundsätzliche festgelegte Regeln, die im dritten Teil mit der Zeitreise, das ist nämlich eine Zeitreisegeschichte, mit der Zeitreise, ja. Oh. Da wird's schon schwierig. Ich liebe Zeitreisengeschichten. Ja. Aber nicht so. Auf die mit Füßen getreten werden, ja. Mhm. Der Zeitumkehrer, der kann nur so und so weit und bla bla bla, es wird alles definiert. Hier wird teilweise Jahrzehnte in die Vergangenheit gereist. Mhm. Es kommt nämlich raus, ich sag das jetzt einfach, wie es ist, ich möchte jetzt mal, Delphi heißt die, glaube. Delphi. Delphi taucht irgendwie auf, ich kann mich auch kaum noch dran erinnern, so irrelevant ist das. Ich kann aber hinten den Klappentext vorlesen. Die achte Geschichte, 19 Jahre später, steht hinten drauf. Es war nie leicht, Harry Potter zu sein. Und jetzt, als überarbeiteter Angestellter des Zaubereiministeriums, Ehemann und Vater von 3 Schulkindern, ist sein Leben nicht gerade einfacher geworden. Während Harrys Vergangenheit ihn immer wieder einholt, kämpft sein Sohn Albus mit dem gewaltigen Vermächtnis seiner Familie, mit dem er nichts zu tun haben will, also mit der Geschichte. Mhm. Als Vergangenheit und Gegenwart auf unheilvolle Weise miteinander verschmelzen, gelang Harry und Albus zu einer bitteren Erkenntnis. Das Dunkle kommt oft von dort, wo man es am wenigsten erwartet. Mhm. Harry Potter ist ein schrecklicher Vater. Ein schrecklicher Vater in dieser Geschichte. Hm. Albus Severus ist ein Slytherin, ja. Und freutet sich aber, sein bester Freund ist Draco Malfoys Sohn. Kein Verwandter von Sirius. Das Schlimme ist, es wird unterschwellig eine kleine Romanze zwischen den beiden Karlen angedeutet. Finde ich ja auch ganz schlimm. Zwischen den beiden Schülern, ja. Oh Gott, oh Gott. Also es ist so, wir müssen was Neues machen. Was machen wir denn was Neues? Puh, ganz schwierige Sache. Delphi taucht auf. Ich spoilere jetzt alles, weil das ist, wie gesagt, das gehört nicht zum Kanon. Laut J.K. Rowling gehört es zum Kanon für mich nicht. Das hat ja schon ein bisschen was von, von so Fangeschichten, so. Ja. Und genauso, ja, sehr gut. Es liest sich wie eine Fanfiction. Fanfiction, genau. Ja, es ist eine Fanfiction. Und da gibt's Fanfictions, die sind 5-mal besser. Ja. Delphi ist nämlich, das wusste keiner, die geheime Tochter von Voldemort und Bellatrix Lestrange. Und Delphi möchte mit dem kreist mit dem Zeitumkehrer in die Nacht zurück, als Voldemort Harry Potter umbrachte und möchte das verhindern. Und so weiter und so fort. Gott, meine Fresse, ist das eine Scheiße. Das muss ich jetzt so sagen, wie es ist. Die Charaktere haben sich teilweise sowas von verändert. Also Harry Potter ist echt, die haben übelsten Beef. Also Albus Severus und Harry haben übelsten Beef, die streiten sich ständig. Harry Potter ist manchmal richtig bösartig zu seinem Sohn. Ja, so das komplette Gegenteil von der Szene, die man im letzten Buch hat. Ja. So, mach dir keine Sorgen, du kannst das noch und so weiter und so fort. Auch manchmal so sinnlos, was dafür Entscheidungen getroffen werden. Also da gibt's eine Diskussion, ja, von wegen, ja, du bist eher der Aussätzige, so und solche richtig bösartigen Sachen sagt er da. Also so ganz, oh Gott, oh Gott, so ganz, ganz bitter so. Und weiß ich nicht, ob der das so gemacht hätte. Ronald Weasley bringt immer nur einen dummen Spruch. Das klingt auch so richtig nach Versteht Theater. Versteht nie was. Das klingt so richtig nach Theaterstück, Elsa. Ja. Versteht nichts. Hinterfragt alles. Meistens mit irgendeinem dummen Spruch. Das war's. Hermine, okay, sie ist Zaubereiministerin, sie macht schon ihren Kram. Also sie ist nicht großartig verändert. So. Ich hätte mir was gewünscht, dass was mit... Also es kommt Lupins Sohn vor. Also von Nymphadora Tonks und Remus Lupin, der Sohn. Die sterben ja im 7. Teil. Ja. Und Harry wird ja der Pate von ihm. Dass da ein bisschen was passiert. Nebenfigur. Warum? Nebenfigur. Unrelevant. Und dann müssen sie dann irgendwie verhindern, dass da der Dunkle Lord quasi in die Gegenwart geholt wird, beziehungsweise dass er überlebt. Also es ist so absurd. Es ist, ja, also da wird immer wieder gesagt, hier, du darfst dich nicht selber treffen. Du darfst dich nicht selber treffen, wenn du die Zeit und Kerber benutzt. Das passiert ständig. Hä? Ja. Nur solche Sachen. Es hat keine Konsequenzen. Nein. Das ist. Ja, das ist ja auch der größte Blödsinn. Ich habe das Buch weggelegt, war es vorbei. Also am Anfang dachte ich mir noch, ja, okay, ja, das liest sich auch schön und kann man mal machen, aber mit der Zeit wurde mein Blick verfinsterte sich. Immer weiter. Ja. Das verwunschene Kind damit ist quasi die Tochter von Voldemort gemeint. Ja. Dementsprechend, okay. Ja, da streiten sich auch die Geister drüber. Also es könnte auch Albus Severus sein. Ich hoffe, das war ein Experiment und ich hoffe, sowas passiert nie wieder. Das klingt auf jeden Fall sehr haaresträubend. Ja. Es sind ja auch zwei... Also J.K. Rowling schreibt ja immer noch mal für Pottermore. Pottermore.com. Das ist ja so eine Seite, da ist es wie so interaktiv, kannst du da so Kram und da schreibt sie immer mal Sachen dafür. Und ist eigentlich nur eine riesige Werbemaschinerie. Und das hat sie jetzt auch in Buchform veröffentlicht, aber nicht als haptische Form, sondern für so E-Reader und so ein Kram. Das werde ich mir wahrscheinlich auch irgendwann mal zu Gemüte führen müssen. Weil sie schreibt so toll und dann ist das so ein Käse draus geworden. Ja, das ist... Ich finde zwar, ich lese ja gerade so... Das ist quasi das Ghostbusters 3 der Harry Potter Welt. Muss ich jetzt mal so sagen. Also ich lese hier gerade ein paar Figuren so. Das klingt eigentlich nicht schlecht, so was aus denen geworden ist, finde ich so. Hier McGonagall, dass die jetzt Direktorin ist und Neville Longbottom, dass der als Lehrer ist und sowas. Ja. An der Schule. Das sind eigentlich coole Ideen, finde ich. Ja. Das klingt jetzt erstmal so... Das ist ja, das ist ja klar. Das klingt für mich nach sinnvollen Weiterentwicklungen, gell, sowas, dass die jetzt in solchen Positionen sind. Da gab es auch einen Riesenaufschrei, veröffentlicht haben, dass Hermine Granger von einer schwarzen Schauspielerin gespielt wird. In dem Ding. Ein Riesentheater. Ich finde aber, ich weiß auch nicht, ich kann das aber verstehen, dass da Leute sagen, nee, Hermine ist weiß. Es ist halt einfach so. Es tut mir leid. Also, man kann doch nicht. Der Autor kann man nicht ein bisschen Respekt haben vor dem Werk eines Autors und kann das dann nicht einfach mal die Figur einfach mal unangetastet lassen? Mhm. Muss man da einfach nur, das war hundertprozentig Kalkül. Ja, durch sowas wird es wieder eine Debatte geben und so weiter, werden sich Leute beschweren, dann dadurch gibt's Publicity, fertig. Mehr wird das nicht gewesen sein. Mhm. Muss mal gucken, Theaterstück Leider. Harry Potter. Der Harry Potter ist sehr gut gecastet, der sieht echt klasse aus. Der sieht echt super krass aus. Der sieht schon fast aus wie der James aus dem Film. Ja. Finde ich, sieht super gut aus. Den haben sie gut gecastet. Ja. Müssen wir auf so einer scheiß Note schon wieder sein? Oh, Mann, ey. Ich warte ja schon Jahre drauf, dass mal wieder ein bisschen Inhalt kommt, weißt du? So richtiger Inhalt, nicht so ein halbgarer Scheiß. Entschuldigung, was muss ich jetzt einfach mal so sagen? Ja, vor allem, wenn man das hier sieht. Hier hat man ja nochmal ein Bild von der Abschlussszene wirklich, von Heiligtümer des Todes, vom Film. Ja. Sieht eben auch schön versöhnlich aus, gell? Was ja, am Ende hätte man, wisst ihr, das ist dann wieder so der Punkt, wo ich mir sage, ich möchte unbedingt was Neues. Ich möchte mehr. Ich möchte mehr von der Welt. Ich möchte mehr von den Charakteren. Ich möchte mehr. Und dann kommt's, und dann ist es der größte hingerotzte Humbug, den ich je gesehen habe. Gelesen habe. Entschuldigung, das muss ich jetzt mal so, guck mal, wie sieht der denn aus, ey? Was ist das denn? Da bin ich dann wirklich bei dem Punkt und sage, Was hat's denn eigentlich mit dem Artwork auf sich, wenn ich mal fragen darf? Hat das irgendeine Relevanz, dass das Kind in so einem Nest ist mit den Flügeln da? Nee, gar nicht. Ich dachte immer, das hat noch irgendwelche Relevanz. Gar nicht. Das ist irgendein, keine Ahnung, dass die aus dem Ei geschlüpft ist. Das sieht einfach nur nice aus. Und Flüge hat. Ja, also da bin ich halt auch echt so ein Typ, bevor ich so eine Scheiße kriege, nehme ich lieber gar nicht. Mm. Ich habe mich riesig gefreut, ich war auch riesig gehypt. Und da bist du ja enttäuscht, ne? Ist ja klar. Das ist einfach normal. So, du freust dich Jahre, das ist ja Jahre später gewesen. Wann kam das? Vor 2 Jahren? Letztes Jahr? Ja. Letztes Jahr kam das, glaube ich, raus, das Buch. Im September vor einem Jahr. Also 6 Jahre nach dem Finale. Also 9 Jahre nach dem Finale circa. Das ist auf jeden Fall sehr enttäuschend. Ja, ist es. Ist es wirklich. Na gut, das ist jetzt halt Teil meiner, ja, 2016. Erste Auflage, Teil 2016. Und noch 20 Euro dafür bezahlt. Halt's Maul. Ehrlich. Wisst ihr, so ein Stephen King, muss ich jetzt mal sagen, der schreibt ein fucking Epos. Ja? Mhm. Der Dunkle Turm, 7 Bände. Und Jahre später schreibt er den 8. Teil, der zwischen dem 4. oder zwischen 3 und 4 spielt. Einfach so, weil er es kann. Und er macht's. Und er hat Eier. Und er bringt Leistung. Ich weiß nicht, warum. Hat die da keinen Bock mehr drauf, oder was? Ich weiß auch nicht. Weißt du, die hat immer gesagt, ja, die Geschichte ist erzählt, Ende. Aber warum ist sie da nicht so konsequent und macht's komplett? Ich dachte, sie wollte auch nichts mehr machen. War das nicht mehr so? Die hat sich doch mal richtig gesperrt. Also sie wollte nichts mehr Harry Potter-mäßiges machen. Sie hat noch diese 3 Sachen gemacht, ab und zu was für Pottermore. Und dann hat gesagt, Harry Potters Geschichte ist erzählt. So, das muss man respektieren. Fertig ist. Damit könnte ich leben. Aber nicht damit. Das dann zu sagen, hier, ich gebe eine Grundidee, eine ganz rudimentäre Grundidee und gebe das anderen Leuten, um das auszudefinieren und das zu machen. Das ist Sellout. Mehr ist das nicht. Und spielt da jetzt wirklich Harry Potter noch so die große Rolle in der Geschichte wirklich? Also er hat einen wichtigen Beitrag, ja. Mhm. Okay. Ja, auf jeden Fall. Sonst würde ja nicht Harry Potter dastehen. Ja, deswegen frage ich das, nur gerade nochmal. Das Ding heißt Harry Potter und das verwunschene Kind. Also es ist, eigentlich hätte ich mir mehr gewünscht, dass der Staffelstab weitergegeben wird, so wie bei Star Wars damals wieder. Der Staffelstab. Und bei Star Wars wurde ja auch ein Zwischenfilm eingeschoben und der war ziemlich gut sogar. Ja. Mit Rogue One. Da wurde einfach eine Zwischenepisode erzählt, wie du es gerade hattest mit Stephen King, gell? Ja. Man kann sowas gut machen, gell? Aber wenn man es dann eben fortschreibt und dann so eine Scheiße draus macht. Diese Stimmung, ja, es hat alles. Oder alles in andere Hände abgegeben. Ich meine, stell dir mal vor, das ist dein erster Harry Potter. Das hier. Nur mal so vorstellen. Mhm. Also es ist ja, du guckst sowas nie wieder an. Ja. Du kannst dir das auch gar nicht vorstellen. Also jetzt jemand, der sich so richtig mit der Welt auseinandergesetzt hat, wie ich. Computerspiele gespielt hat, Game Boy Color Spiel hatte ich mal, es war super nice, ey. Mhm. Da hast du überhaupt keinen Bezug dazu. Weil ja auch nichts dasteht. Du musst dir alles vorstellen. Ja. Aber das ist das kleinste Problem. Das große Problem ist der Plot. Der Plot und die einfach zu grobe Veränderung von Charakteren, die sich ja in 19 Jahren Ron Weasley war schon immer ein bisschen der Comic Relief, ne? Schon immer. Aber er hat doch Beiträge gemacht, also hat doch was beigetragen, hat doch mal, der war ja, wenn du es so nimmst, ist er ja der einzige Reinblüter von den Dreiergespannen, Hermine, Harry und, weil Harrys Mutter ist ein Schlammblut, hat Muggeleltern, ein Zauber, also Magiervater, Zauberervater, und Hermine ist komplett, die Eltern sind Zahnärzte, dann sind Muggel. Der war quasi das Bindeglied von zwischen diesen beiden Figuren, die in eine völlig andere Welt gezogen wurden, zur Magierwelt. Und die mussten ja genauso erklären, was ist das und was ist das und das. Na, also, wo Ron über bestimmte Sachen nicht Bescheid weiß. Ja. Beziehungsweise sieht man immer schön an Arthur Weasley, wenn der Harry im zweiten Teil fragt, hey, wie ist denn das eigentlich mit dem Fehlerton? Meint sie Telefon? Ja, und so weiter und so fort. Und muss Smuggelgeld erklären und so ein Kram. Also es ist... Ron war schon auch eine wichtige Person. Ja, als quasi als Vermittler. Der dann auch, wie ihr kennt die Märchen von Beedle den Barden nicht. Ja, stimmt. Die kennt jeder. Mhm. So. Und da ist er halt echt nur dumm. Es tut mir leid. Er ist dumm. Ich kann das jetzt nie an einem speziellen Beispiel machen, aber es kommen nur dumme Sprüche. Und das war's. Kein Beitrag, nix. Schade. Eine Menge Potenzial verschenkt. Also, alles wird einstampfen. Ja, wie gesagt, für mich gehört es nicht dazu. Mhm. Es ist eine Fanfiction, ist das. Mehr ist das nicht. Ich bin mal gespannt. Das ist die Geldkuh melken, aber vom Feinsten. Bin mal gespannt, was da noch kommt. Was Harry Potter angeht, das ganze Franchise. Also das nächste wird ja dann wahrscheinlich Voldemort sein, aber eben nur als Film. Ja, aber als Fanfilm. Als Fanfilm, ja. Als Fanfilm. Und Fantastische Tierwesen 2. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Wann soll denn der eigentlich kommen? Boah, keine Ahnung. Ich guck mal. Johnny Depp möchte. Also Johnny Depp als Grindelwald fand ich sehr, sehr eine gute Idee. Der sah auch cool aus, muss ich echt sagen. Ja, der haben sie gut zurecht gemacht. Ich hab den auf den ersten Blick auch gar nicht erkannt. Hab dann gedacht, hey, ist das Johnny Depp? Und vor allem, er war auch mal nicht so ein Charakter, wie er in den letzten Filmen überall gezeigt hat. Ken Jack Sparrow. Klar, soweit. So ein halb besoffener Kunde. Ach Quatsch. Ah, ja, mal gerade Grindelwald. Das sieht auch badass einfach aus. Ja, der ist nice. Obwohl das wahrscheinlich von der Zeitlinie her. Ich weiß nicht, ob das von der Zeitlinie her stimmt. War ja. War er im ersten Teil dabei? Nee. Wie im ersten Teil? Also der. Fantastische Tierwesen. Das scheint so. Nee, ich weiß es nicht. Ey, weißt du, wenn ich den Film gesehen habe? Jetzt gucken wir mal nach einem Release, ob es schon was gibt. Boom. 2018 steht hier. Aha, okay. Werde ich wahrscheinlich aber auch wieder nicht ins Kino gehen. Das ist für mich ein Film, da gehe ich nicht ins Kino. Was? Jetzt gucke ich mir dann schön entspannt, wenn es bei Amazon Prime zu leihen gibt. Also Laien gegen Geld quasi. Der bei Amazon gucke ich mir das dann schön an. Der heißt Grindelwalds Verbrechen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich bin nur mal ein bisschen am Zweifeln, ob da die Timeline stimmt. Das spielt ja in 40ern oder in 30ern oder wann das Spiel, in 20ern. Fantastische Tierwesen. Ich glaube, Grindelwald müsste da um einiges jünger sein. Grindelwald ist, ist im selben Alter wie Dumbledore. Das müsste ich mir nochmal die Zeitlinie mal genauer angucken, weil Grindelwald dürfte nicht so alt sein, wie Johnny Depp da einfach ist. Ja, gut. Ist ein alter Sack. So. Wie alt er halt auch einfach aussieht. Das ist halt auch echt schade, finde ich. Hier steht Jude Law als Albus Dumbledore drin für Teil 2. Jude Law? Oh nein. Das sollte gerade Dumbledore sein. Wir haben gerade das Bild gesehen. Ja. Oh nein. Kann man nicht den alten Dumbledore einfach nochmal exhumieren? Der ist halt ein junger Dumbledore. Ja, klar. Das? Okay. Geht nee, aber trotzdem nicht. Okay, nein. Nee, er müsste auf jeden Fall noch eine Brille tragen, finde ich. Ich hätte, sieht scheiße aus. Er bräuchte ein bisschen längere Haare. Das ist jetzt als Sherlock Holmes. Also als Dr. Watson. Ach so, das ist Sherlock Holmes, okay. Das ist Dr. Watson, das ist auch Dr. Watson. Okay, dann gibt es bisher nur das eine Bild hier. Oder hier, das können noch. Ja, das ist dieselbe Einstellung. Dumbledore. Ah, nee. Oh, nee. Oh, nee, nee. Ich will jetzt schon wieder sagen, so Punkt, das möchte ich nicht. Die haben doch einen tollen jüngeren Dumbledore dargestellt. Im 7. Teil. Wo der Dumbledore-Schauspieler einfach nur jünger gemacht wurde. Ich glaube, du kannst es nur verkehrt machen, weil jeder stellt sich einen jungen Dumbledore, kann ich mir ganz ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Da haben sie so richtig scheiße Jude Laws Gesicht auf Dumbledore gefotoshoppt. Oh, es ist scheiße. Nee. Nice. Das wird ja der nächste Hassfilm werden. Was auch richtig schön ist, ist die Cold Mirror Sache. Harry Potter und ein Stein und Harry Potter und der geheime Pornokeller. So. Schinken. Ich wollte auch mal was Schlagfertiges sagen. Deswegen sage ich Schinken. Ist auch cool. Kann man sich auch mal zu Gemüte führen. Guckst du jetzt Jude Law? Ich gucke gerade allgemein nach Filmreleases für 2018. Ob er damit drin steht, nochmal um das Gegen zu checken. Alter. Doch, die Unglaublichen. Die Unglaublichen 2 kommt, ja. Ach, du Scheiße. Ralf Reichts, auch im zweiten Teil. Nee. Das wird doch alles nicht. Mary Poppins Returns. Ja, es wird richtiger Scheiß, ey. Das wird richtiger Scheiß, wird das. Entschuldigung, das wird richtiger Scheiß, wenn ich das nochmal sagen darf. jetzt bin ich triggert. Willkommen im Hatecast. Wie? Ich frage euch, warum? Warum? Warum nochmal? Warum? Und vor allen Dingen mit so einer blöden Bitch, die ganz anders aussieht und oh nee, warum? Ich verstehe das nicht. Warum kann man denn nicht einfach mal diese... Ich glaube, jeder hat seinen letzten Podcast mitgekriegt, wie sehr ich Mary Poppins liebe. Aber warum muss das sein? Warum muss man geile Sachen nehmen und sie einfach nur kacke machen? Warum? Ein dritter Gremlins-Teil. Was soll die Scheiße? Aber lass es doch einfach mal. Es wird eben immer wieder die Cash-Cow gemolken. Nee. Muss nicht sein. Mary Poppins, ey. Fickt euch. Nee, wirklich, da bin ich sauer einfach nur. Kotzt mich hart an. Diese Stimmung, diese Disney-heile Weltstimmung, wenn ich das schon sehe, hast du mal, da gibt's einen Teaser-Trailer, da dreht sie sich einfach nur mit einem Schirm um. So, klotzt in die Kamera. Die Hure. Und du siehst schon an der Farbgebung, dass es so weit weg, ey, das wird so ein Tim Burton-esker Scheiß, wie Alice im Wunderland, diese Alice im Wunderland-Verfilmung mit Johnny Depp. Das wird einfach nur Bullshit. Ich sagte das. Das wird nichts. Das wird so genau sowas wird das. Das wird so Tim Burton-Scheiß. Steht ja auch Musical-Film. Gelle? Wer macht denn den eigentlich? Tim Burton, pass auf. Regie Rob Tim Marshall. Burton. Rob Schneider. Regie Rob Schneider. Rob Schneider, wäre witzig, ey. Ich glaube, den würde ich dann Schneider gucken. Ist eine Karotte. Ist eine Karotte. Den würde ich mir dann auch angucken. Bald wird er erkennen, wie schwer ein Leben als Karotte ist. Oder Rob Schneider ist ein Hefter. Nee, nicht Hefter. Locher? Nee. Locher, ein Tacker. Habe ich dir mal erzählt, wie sehr ich Rob Schneider hasse? Ich hasse Rob Schneider. Ich kann ihn nicht ab. Den Bastard. Rob Schneider. Ja, da ist die South Park Folge schon sehr cool dazu. Beziehungsweise sind ja nur so ein paar Trailer. Ja. Da kommen wir. Wie? Rob Schneider ist. Hast du den neuen Jurassic World Trailer gesehen? Den habe ich gesehen, ja. Ich bin fucking hyped. Ich bin fucking hyped. Ja, echt? Jeff Goldblum? Ja, finde ich auch cool, dass er den wird dabei haben. Jeff fucking Goldblum? Und endlich mal was ohne. Eine Scheiße, ey. Das ist Scheiße. Rob Schneider ist the Stabler. Genau, das trifft so. Oh, herrlich. Na, ich bin fucking hyped drauf, weil erstmal sieht brachial actionmäßig aus, da freue ich mich drauf. Hm? Für mich ist Jurassic Park die neueren, ich fand den ersten Jurassic World auch nicht so scheiße. Ich fand halt nur schade, dass dieses genmanipulierte Kackviech der Endgegner war, sag ich mal. Wie ist denn das Vieh überhaupt? Indominus Rex oder so? Indominus Rex, genau. Der Name auch. Und diesmal scheint ja sowas gar nicht vorzukommen. Die wollen ja diese Viecher eher retten. Ja, so, also in dem Trailer habe ich keine genmanipulierten Kackviecher gesehen. Also man hat noch nichts gesehen, ja. Aber eigentlich hat der erste Film so angedeutet, dass da wahrscheinlich einiges kommen wird, gell. Weil die hatten ja auch dieses Labor und damit haben wir rum experimentiert und damit. Eigentlich geht's ja um diesen Konzern. Also ich erwarte da schon wieder irgendwelchen Mist. Ja, aber Jeff Goldblum. Kommen wahrscheinlich irgendwelche Leuchtraptoren oder sowas. Jeff Goldblum war ja auch der Einzige, der Independence Day 2 gerettet hat, so. Hm. Und der andere, der den Bürgermeister spielt. Der in einer sehr, sehr guten Netflix-Serie mitspielt, habe ich über die schon gesprochen. Netflix-Serie. Fuck, wie hießen die mit Jessica Biel und dem Typen? Wie heißen die? Die war auch sehr, sehr gut. Ich frag mal meine Frau. Ist das diese Crime-Serie, diese Thriller? Wie ist denn die Serie mit Jessica Biel auf Netflix? Wo die den umgebracht hat. Wie ist denn das noch? Was Geiles? Sky? Sky? Ja. Nee, ich weiß nicht. Sky Fairlady. Du meinst The Sinner? The Sinner! The Sinner, genau. ja. Nee, die war auch sehr gut, kann man sich mal angucken. Ist interessant. Die würde ich auch noch nachholen. Das erste wird erstmal Black sein. Dark. Entschuldigung. Black Dark. Black. Black. Serious Black. I'm serious Black. Ich bin ernsthaft schwarz. Oh nee. Ja, also Peter, ich habe mein Pulver langsam verschossen. Ja, ich merk's. Harry Potter, ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas vergessen haben. Musik. Harry Potter ist natürlich mittlerweile auch Kult. Ja, Hedwigs Theme ist ja ganz berühmt. Habe ich auch natürlich am Anfang kurz einge... ganz berühmt. ganz berühmt, ey. Ich fand doch das Remix damals, ich fand doch den Remix damals vom Trailer von Fantastische Vierwesen. Ja, Fantastische Vierwesen. Und wo sie zu finden sind, das wäre ein geiles Album von den Fantastischen Vier. Fantastische Vierwesen. Und wo sie zu finden sind. Richtig nice, ey. Thomas D. als so eine komische Schildkröte. Super nice. Oh nee, ey. Ich habe mal auch ein Harry Potter Videogame gespielt, ey. Das war auch noch für die PS1, ey. Was ist das? Welches? Oh, wie hieß denn das? Teil 1 oder Teil 2 oder Teil 3 oder Quidditch World Cup oder Harry Potter. Nee, es war schon die Story, glaube ich, vom ersten Teil. Ich glaube, es war 1. Potter PS1. Ich kann mal gucken, ey. Was gab es denn da für ein Game? Wenn ich das Cover sehe, weiß ich's. Hier, das. Also Teil 1. Das war Teil 1, ne? Ja. Hey. Das sieht aber ganz schlimm aus. Also ich habe YouTube-Videos davon gesehen, das sieht ganz schlimm aus. Also auch die Bewegungen und so ein Scheiß. Das ist richtig dolle, schlimm sah das aus. Ich sehe ja gerade auch die Bilder, aber ich fand das damals irgendwie ziemlich geil. Das habe ich mal eine Weile wie verrückt gespielt. Ja. Ich glaube, ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe den ersten und den zweiten Teil davon für einen Computer. Hier. Sogar. Und die sind echt gut. Kann man mal spielen. Ich hätte ja gerne so ein richtig schönes Heiligtümer des Todes Spiel gehabt, aber das war quasi wie Call of Duty Harry Potter Version. Na, so ein Deckungsshooter war das im Endeffekt. Echt? Ja, das war ein Deckungsshooter. What the fuck? Da hast du dich so irgendwo hinter verschanzt, hast du die Todesser abgeknallt. Also mit abgezaubert Fettstift. Ja, das ist natürlich dann lame. Lame. warte mal, ich kann ja mal aufmachen. Geil, ich habe doch vorhin Bluthund eingegeben, um dir zu zeigen, was ein Bluthund ist, wie ein Bluthund aussieht. Und da kommt natürlich das zweite Bluthund, Game of Thrones. Da gibt es den Charakter als Bluthund. Du in deinem Game of Thrones. Das ist halt gut, so. Und du musst halt auch mal auf mich hören. Ich empfehle nur gute Sachen, das weißt du. Ja, ich guck's ja auch noch an und dann reden wir auch drüber, aber dazu später mehr. Damit wir das heute auch noch drin haben. Ja, genau. Das war heute noch gar nicht gesagt. Das ist wichtig. Man muss zu seinen Running Gags stehen, ey. Eike, wer richtig geile Harry Potter Spiele spielen möchte, der kann von mir aus auch gerne Lego Harry Potter spielen. Das ist sehr gut. Hast du eigentlich von Harry Potter irgendwas an Lego-Sets? Hatte ich als Kind. Ja? Ja, wollte ich mir nochmal nachkaufen. Ist zu teuer. Ja gut, die Grafik ist schon ein bisschen was älter, ist klar. Mhm. 2007. Sieht aber, finde ich, noch okay aus. Ja. Das sieht aber... Komm, jetzt erzähl mal her. Das sieht ja wirklich sehr nach Shooter aus. Ey. Ja, das ist halt und du kannst dann auch Deckung suchen und so, aber das ist halt ein Deckungsshooter. Das ist ja wie Gears of War. Gears plus of Magic. Ohne Kettensäge. Na, guck doch mal an. Muss ich dann den Zauberstab so durch die Gegner durchreißen. Aber man muss dazu sagen, es ist ein Third-Person-Shooter, also es ist kein First-Person-Shooter. Aber Gears of War war ja auch. Ja, war Third. Es ist halt richtiger Käse, wenn du so mal drüber nachdenkst. Das ist vor allem, das ist schon bald wie Star Wars. Piu, piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Gerade wenn du siehst, wie die Projektile da rumfliegen, die Zauber, gell? Ja. Piu, piu, piu, piu. Das sah gerade aus. Nee, oh nee. Ja, ich stelle mir da irgendwie auch was anderes vor. Die Mission failed. Du bist entdeckt worden. Harry Potter, das müsste eher so... Ich weiß auch nicht. Wie die alten Spiele waren. Das muss so Adventure-like sein. Meinetwegen auch wie ein Rollenspiel so ein bisschen. Kann auch noch so einen Rollenspielcharakter haben, so dass du dann immer levelst, so wenn du ein Jahr fertig hast, levelst du Stufe 2, dann kriegst du neue Zauber frei. Kannst die erlernen oder sowas. Ich finde das ja so. Also wenn du bereit dafür bist oder wenn du die richtigen Bücher gelesen hast oder sowas gefunden hast. Sinnlos. Wir sehen uns gerade eine Szene an, da muss der mit dem Zaunumhang durch eine Gasse und immer wenn der jemand anders berührt, dann ist natürlich gleich Mission failed. Hm, sowas liebe ich auch. Ed Sheeran. Und ja, ist halt ein Fail. Ich hab dir ja mal davon erzählt, von dem, wie heißt denn das? Was ich dir erzählt habe, wo es hier Roleplays, gibt's so Roleplays bei Harry Potter. Bei Garry's Mod. Ach so. Da haben sie es ja so ein bisschen versucht. Du machst deinen eigenen Charakter und gehst zum Unterricht und so weiter und steigst dann Jahr für Jahr auf und so weiter. Aber das ist halt alles so rudimentär. Ich würde mir mal ein richtiges Spiel davon wünschen. So. Aber naja, ist halt so, wie es ist. Ich hätte mal so richtig Bock, hier dieses Muggel-Quidditch zu spielen. Echt? Ich habe das mal im Sportunterricht vorgestellt. Ja. Und da konnte ich auch selber nicht mitspielen, weil ich es anleiten musste quasi, weil es keiner kannte. Und habe das dann so richtig rudimentär quasi hier, hab so hier die Ringe genommen. Quasi drei Ringe so ans Tor gehängt quasi so für die Tore quasi. Ja. So zwei an Pfosten, links, rechts und eins unter die Latte quasi. Und dann wirklich so die für die drei Ringe genommen. Und einer muss ja dann den goldenen Schnatzer spielen, das ist eigentlich immer der Gag. Ja. Der dann irgendwie ein gelbes Tuch bekommt oder sowas. Oder eine gelbe Socke, in der noch ein Tennisball drin ist und sowas. Und ja, den müssen sie dann fangen. An sich total geil eigentlich. Und dann jeder bräuchte noch einen Besen und sowas. Zumindest einen Stab oder irgendwas. Ja. Sowas. Prinzipiell irgendwie eine geile Idee, dieses Game so umzusetzen irgendwie. Ja. Ich finde es auch geil, gibt es ja richtig Turniere und eine Liga. Wäre geil, wenn es echt in echt gehen würde. Ich will fliegen. Das höre ich immer hier so unterschwellig mit raus. Ey. Ich hätte gern einen Besen, mit dem ich auch fliegen kann, nicht nur fegen. Naja, den Besen hole ich dann mit der Macht. So. Das wäre auch geil. Ja, hat sie doch. Ey, das könnte sowas sein, Am Ende von Star Wars Episode 8. Das kommt raus, Harry Potter. Dass das eine Welt ist. Das wär's. Ey, wisst ihr, wie scheiße das gewesen wäre? Da holst du mit der Macht einfach hier den Besen ran, dann setzt sich drauf und fliegt davon. Lord Voldemort als neuer Imperator. Ey, wie scheiße das gewesen wäre. Richtig dumm. Ist ja auch mal aufgefallen in den neuen Filmen, dass die ganzen Siths nicht mehr Darth irgendwie als Titel haben. Irgendwie ist das auch. Ja. Ich meine, es gab es in den neueren Filmen auch schon. Count Dooku hatte auch keinen Darth-Titel. Ja. Also der durfte quasi gar nichts, hatte keinen Darth-Schein. Aber irgendwie komisch, gell? So sind sie mal Darth Sidious, Darth Vader, Darth Maul, gell? Darf er das? Und jetzt einfach also nur Kylo Ren oder Snoke, gell, so. Also der Typ ist ja auch richtiger Abschaum. Darf er das? Ja, dieser Typ. Oder das wie ist heißt Kristall. Kristall. Hat er nicht irgendwo live gesagt, hier, freut euch, heute ist Kristallnacht oder so. Du weißt, das ist mein Humor, ja, aber irgendwo ist es halt auch bitterböse. Ja. Oh, nee. Ja, das ist auch jemand, der sehr diesen von Tiedemann, diesen alten Moderator, das ist so ein Norddeutscher Rundfunk und so, hat er gemacht und hat er irgendwie gesagt, ja, heute vor so und so vielen Jahren war Reichskristallnacht und daran erinnern wir jetzt so und so. Mhm. Und danach hat er gesagt, und jetzt geht's weiter im Programm und nicht im Programm. Ne? Also, übelst bitter. Krass. Crazy Dude, ey. Also Peter, ich habe mein Pulver für heute verschossen. Ja. Ich bin ausgehatet. Ich bin schon wieder geschafft gerade. Ich merke schon, ey. Hast du richtig alles rausgelassen, den ganzen Hass aus dir. Ja. Deine dunkle Seite. Das muss manchmal sein. Das war halt euch auch so ein halber Star Wars Podcast, muss man sagen. Ja. Wie lange wir darüber heute geredet haben. Aber das kommt auch noch. So ist es nun mal. Der kommt auch noch. Wir hatten halt auch eine lange Vorbesprechung, gell? Aber Wir haben immer lange Vorbesprechungen mittlerweile. So muss sein. So ist das Leben. Gut. Dann bedanke ich mich bei dir. Vielen Dank. Was ist los? Der Kessel drückt oder was? Und ich danke dir nochmal für dein Geschenk. Dankeschön. Ja, bitteschön. Ich wünsche euch da draußen einen zauberhaften Tag, Nacht, was auch immer. Schlaft schön. Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.